Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Ja. Hallo. Block mir Amadeus. Ja, ich habe auch gehört, bei FIFA sollen demnächst nur noch rote Trikots erlaubt sein. Den habe ich nicht verstanden. Wegen als Ausgleich, weil Liverpool jetzt nicht die... wegen dem sozialistischen Einschlag da neuerdings. Neuerdings? Ich habe an Star Trek gedacht. Das halte ich ja für ein Gerücht, neuerdings. Okay, kann sein, dass es schon älter ist, hatte ich so nicht mitgekriegt. Ja, wenn man sich heute noch ausgiebig mit beschäftigt. Ja. Aber erstmal habe ich hier einen Tatort für euch. Oh je. Letzte Woche... Da ist ja als Konkurrenzprogramm zu uns eine Tatortfolge. Und da habe ich mir auch tatsächlich, ich glaube, zum ersten Mal in meinem Leben bewusst einen Tatort angeguckt. ja, Thema war Identitäre. Also irgendwie so eine fiktionelle Identitäre, sagen wir es mal so. Und aber schon mit jeder Menge so wiedererkennbaren Personen, soweit ich das... Ich habe das nur so im Blätterwald verfolgt. Ich habe mir das nicht angetan, aber war schon so ein bisschen... Sie können nicht davor schreiben, dass es irgendwie sich nicht auf echte Personen bezieht eigentlich. Keine Ahnung. Also ich fand auf jeden Fall die... Ja, die Darstellung von denen fand ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Also sie hatten halt irgendwie so... Plakate von denen, wo ich mir schon gedacht habe, dass das eventuell identitären Plakate auch sein könnten. Irgendwas mit nicht verschleiert, sondern schön oder irgendwie so. Und ja, die ganzen Sachen sind auch bis auf eine Ausnahme, sag ich jetzt mal, also was ich auf jeden Fall schon ein bisschen krass fand, ist die eine Szene, wo die irgendwie der schwarzen Kommissarin sagen, sie soll nach Hause gehen oder so. Aber ansonsten ist es eigentlich mehr oder weniger Backdrop für diesen Mord halt eben, um den es da geht. Weil, also ermordet wird da eine junge Aktivistin halt von dieser, nicht IB, sondern, schon vergesst, wie die heißen, aber so ähnlich irgendwie, junge Bewegung, glaube ich, JB. Ja genau, so hieß eine junge Bewegung, ja. Mhm. Und die war wohl irgendwie liiert mit einer Dame, also lesbische Beziehungen zu einer Dame, die Bundesverfassungsrichterin werden soll. Damit beginnt das auch irgendwie, dass sie da bei der Diskussion von der irgendwie sind und die will Bundesverfassungsrichterin werden und die regen sich irgendwie drüber auf, dass jemand, der so politisch ist, da Bundesverfassungsrichter werden soll, wo ich mir nur denke, so ja, bei den Linken gibt's das schon lange, ne? Also progressive, postmoderne Bundesverfassungsrichterin, Frau Bär, haben wir schon, ne? Und ja, und ich finde auch die eigentlich so, wie sie, die Sachen, die sie da in den Mund gelegt haben, also hätte ich mir schlimmer vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Können wir vielleicht auch gleich noch gucken. Aber was auf jeden Fall irgendwie niemanden weiter gestört hat, zumindest habe ich nichts davon gehört, ist das, was ich jetzt hier eigentlich mal vorspielen will. Allerdings werde ich hier nochmal meinen NPC-Modus vorher einschalten, nur damit wir hier nicht gestrikt werden oder so. Und das ist dieser Bereich hier mit dem Thema häusliche Gewalt. Das ist sicher dunkelhaarig, nicht dunkelhäutig. Ja, Kollegin hat mir eben nochmal Stein und Bein geschworen, dass Marie Jäger keine Angaben zur Herkunft des Stalkers gemacht hat. Was haben Sie denn erreicht in Sachen Personal? Wir brauchen 20 Leute. Der kriegt 7. Plus Kunkel plus Schabal. Was? Nur? Ich habe getan, was ich konnte. Ist der Dave später auch mit dieser? Du kannst Kunkel doch nicht ernsthaft noch eine Schicht zu nutzen. Er sagt, es ist okay. Ist dir denn klar, was uns blüht? Was da im Netz los sein wird? Junge deutsche Frau wurde ermordet. Bevor wir auch nur eine gesicherte Erkenntnis zum Tatablauf haben, lassen andere schon längst ihren Hass von der Leine. Da, schon wieder. Ein Migrant. Und wenn es ein Bio-Deutscher war, herrscht Schweigen im Walde. Ja. Wenn der Täter wie immer ist, niemand darüber reden, was das mit der Patriarchalgesellschaft... Jetzt hast du über die wichtigsten Sachen drüber gelabert. Es tut mir leid, aber wenn es ein Bio-Deutscher ist, dann herrscht Schweigen im Walde? In welchem Fall? In welchem Land leben diese Leute? Also, In diesem Land eigentlich. als hätten irgendwie rechte Taten keinerlei Echo hervorgerufen. Natürlich haben die Echo hervorgerufen und zu Recht. Und wann versteht ihr endlich, dass man vielleicht... Oh. Ja, und vor allen Dingen häusliche Gewalt, die labern nur über diese Scheiße. Ich sag nur, das Erste, was den Leuten einfällt zu Corona, ist ja, jetzt werden wieder die Frauen geprügelt. Kommen wir auch gleich noch zu. Was ist denn mit Aber. dem jungen Mann da? Der läuft da so mit und sagt gar nichts die ganze Zeit oder so? So. Wer der hier oben, oder wie? Nee, der Schwarze im Bild. Das ist eine Frau, Mammon. Bitte Er sagt auch misgendern. immer, den junge also schwarze Frau, und dann sagt er eben nichts, das ist zum Kaffee tragen damals. Doch, die Die sagt hat doch eben auch gesagt, was. macht einen komischen Eindruck, finde ich, das Bild. Das sind die komischen Stimmen. Die hat Dann auch kann man was das nicht so gut gesagt. auseinanderhalten. Ja, die hat auch was Ja, das gesagt. auch. Das ist Ach auf jeden so. Fall die, wo die Identitären ihr gesagt haben, sie soll nach Hause gehen. Okay. Also den Mund habe ich Hans nicht gesehen, ruckelt das ist sich mir nicht langsam so im egal. Gesicht zu. Er sagt, das ist okay. Ist dir denn klar, was uns blüht? Was da im Netz los sein wird? Junge deutsche Frau wurde ermordet. Und bevor wir auch nur eine gesicherte Erkenntnis zum Tatablauf haben, lassen andere schon längst ihren Hass von der Leine. Da, schon wieder. Ein Migrant. Und wenn es ein Bio-Deutscher war, herrscht Schweigen im Walde. Ja, und wenn der Täter wie immer ein Mann ist, wird niemand darüber reden, was das mit der patriarchalen Gesellschaftsstruktur zu tun hat. Ah, ja, was hat das denn damit zu tun? Erklär mich doch mal auf, ey. Drehbuch Amadeo Antonio Stiftung. Ja, aber wirklich. Nee, Drehbuch Frauenorganisationen. Ne? Ich meine, die sitzen ja teilweise in diesen Rundfunkräten da auch mit drin. Ne? Also irgendwelche Frauenräte und so. Und dass das bei den Leuten da tierisch populär ist, dieser ganze Kram, das ist auf jeden Fall richtig. Aber da wird gleich noch einer draufgesetzt. Also wenn er dachte, das wäre bescheuert, da kommt gleich noch die richtig dicke Nummer. Wann musst du vor die Presse? 18 Uhr im Altbau. Anweisung vom Generalstaatsanwalt. Transparenzoffensive soll Falschinformationen vorbeugen. Wer oder was Marie hier weit abseits ihrer Route hingeführt hat, entzieht sich derzeit unserer Kenntnis. Das bedeutet, dass wir vorerst drei verschiedene Tattheorien verfolgen müssen. Erstens, obwohl es keinen Hinweis auf eine Vergewaltigung gab, Marie Jäger ist Opfer eines Femizids geworden. In diesem Bereich zählen wir auch ihren Stalker. Femizid. Da ist der Chemizid. Wunderbares, schönes Kunstwort, damit Das man nicht. ist die erste Das ist ein einfacher Variante, die Mord. Ihnen einfällt, dass man diese Frau umgebracht hat, weil sie eine Frau ist. Jo, das ist Das jetzt ist die vielleicht einfach durch. wahrscheinlichste oder warum nennt sie die zuerst? Du, Keine also Ahnung, aber. was mich verblüfft, ist einfach, dass Filme machen so eine Kette an Entscheidungen ist und da sitzen Zehnten, so Dutzende oder Hunderte von Leuten da in der Regie und machen das alles, so die gesamte Show mit dem Skript und dem Ja, Drehen und Chefin allem. will das so, musst du so machen. Und keiner hat irgendwie gesagt, das ist irgendwo komisch. Lass mal vielleicht Nee, irgendwo was die haben Besseres sich extra schreiben. gedacht, wir müssen das jetzt den Leuten mal wieder beibringen hier, Femizid. Das ist ja dieses wunderschöne Kunstwort, was sie jetzt haben, weil sie können ja nicht davon reden, dass es mit den Morden irgendwie schlimm ist an den Frauen, weil dann haben sie ja das Problem, dass sie viel mehr Morde an Männern haben. Und deswegen haben wir jetzt eine schöne neue Kategorie geschaffen und da haben wir dann 100% Frauenanteil. Und da können wir jetzt schön drüber reden, dass das ja viel, viel schlimmer ist, weil 100% Frauenanteil in der Kategorie Femizid, die wir dafür extra erfunden haben. Wo wir schön alles in unser ideologisches Muster zwängen können. Und das war immer noch nicht der dickste Fisch in dem Ding. Da fahren wir nach einem Mann, der so einen Kapuzenpulli mit Aufdruck trägt. Schon Hacker. 40, schlank, Nationalität unbekannt. Stamm, Eloglu. Ihr überprüft zudem mit Kunkel die Alibis aller einschlägig bekannten Personen im Umkreis von 50 Kilometern, die durch Gewaltdelikte an Frauen aufgefallen sind. Ey, ihr wisst schon, wie viele das sind. Ja, wir wissen, dass in Deutschland alle 24 Stunden ein Mann versucht, eine Frau umzubringen. Und an jedem dritten Tag gelingt es einem. 2000. Das ist die Scheiße, ne? 100% grünen Parteitag-Sprüche im Tatort. Es ist wirklich. Warum steht da nicht Dauerwerbesendung oben in der Ecke? Das müsste doch eigentlich gesetzlich. Also Hey. ich glaube, ich hätte auch ein paar Ordnungen davon gesehen. Unter anderem hatten sie da auch gesagt, irgendwie drei pro Woche oder so. Und das ist ein bisschen widersprüchlich zu. Okay, Alle warte. 3 Tage oder so, oder Nee, jeden dritten zwei Tag, pro das Woche. war das Ding Jeden da, dritten den Tag, sie genau, gesagt haben. ja. Aber ja, es ist einfach. Und dieser Spruch da eben von der Dame von links, oh, wissen Sie, wie viele das sind? Also, ich finde es einfach nur widerwärtig. Kann man ausrechnen, ne? Ich Überlegt euch meine. mal, wie das mit irgendeinem anderen Zusammenhang so, ja, wir müssen jetzt hier mal gucken, da war einer mit Bart und Mütze, wir gehen jetzt mal in alle Moschees und schauen mal, wer da was Schlechtes irgendwie erzählt oder so. Und dann kommt es halt so, oh, wissen Sie, wie viele das sind? Die erzählen alle Scheiße oder so. Ja, aber dann klingt so das Parship, dieses Slogan von Parship, alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship, so wie so eine Drohung, weißt du, wie so was Schlechtes. So, oh mein Gott, so viele Morde, jeden Tag wird ein Mord versucht und in 3 Fällen gelingt es sogar. Ah, oh je. Ja, das Mann, ist Mann, dieses Mann. Zeug von wegen, wissen Sie, wie viele, im Kreis von 50 Kilometer, wissen Sie, wie viele, und das spielt in Göttingen. Also ich weiß ja nicht, ob die da in Göttingen sich alle prügeln, ich denke mal eher nicht. Aber ja, also fand ich Ja, so ganz schön viel ist dann ja was lustig. anderes, ne? Definitiv, ja. Und dann Ja, das schauen wir ist hier Propaganda, ne? nochmal. Das ist ja irgendwie öffentlich-rechtlich hat sich ja so ein bisschen dazu hinreißen lassen, alles mit Erziehungsfernsehen vorzuklatschen. Das hat mit der Lindenstraße angefangen sozusagen und das werden sie nicht mehr los, ey. Unmöglich ist das auch. Ja, zeig mal weiter. Und das ist jetzt die angehende Verfassungsrichterin, die uns ja jetzt was zum Thema Feminismus erzählt. Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. Judith Butler, das Unbehagen der Geschlechter. Und Betty Friedan, der Weiblichkeitswahn. Simone de Beauvoir, das andere Geschlecht. Was habe ich gerade getan? Habe ich etwas Böses getan, weil ich gerade die klassische feministische Weltliteratur beleidigt habe? Habe ich gar die Autorinnen hinter diesen Büchern verletzt, geschmäht, genötigt? Oder habe ich gerade mit 5 Büchern meines Eigentums getan, was mir gefällt und was niemanden sonst etwas angeht? Also meine Stimme ist In ähnlich. dieser Vorlesung stelle ich eine Bedingung an Sie. Was meinst du? Ich sag sogar, die Stimme ist ähnlich. Und du bist ein bisschen laut. Nee, du bist ein bisschen laut. Ich höre dich zu Und diese laut. Bedingung hat nichts damit zu tun, ob Sie Jura studieren oder vielleicht doch etwas Anständiges lernen, ob Sie eine Frau sind oder ein Mann oder woher Sie kommen. Entscheidend ist, dass Sie Ihre eigenen Gedanken entwickeln, dass Sie den Mut haben, auch die Gesetze und die Rechtsprechung dieses Landes radikal zu hinterfragen. Und jetzt frage ich Sie, ist das bestehende Gesetz, das den Schwangerschaftsabbruch zwar grundsätzlich für rechtswidrig erklärt, ihn aber dennoch in den ersten 12 Wochen straffrei lässt, eine Perversion des Rechtsbegriffes und ein Verstoß gegen den Artikel 1 des Grundgesetzes? Ich sage ja. Ist der Vorstoß zur Schaffung einer gesetzlichen Quotenregelung, für welches Geschlecht auch immer, im Hinblick auf das Gleichheitsrecht problematisch? Ich sage ja. Ja, Sie sind Waren wie herzlich. oft fröhlich, ne? Ja, also bei diesem Ding, ich weiß echt nicht, und das war es jetzt auch schon, mehr will ich davon noch gar nicht zeigen, aber ich weiß echt nicht genau, worauf Sie da jetzt hinaus wollen. Also zumindest die Hälfte von dem, was die Dame da gerade gesagt hat, ist absolut vernünftig. Also tut mir furchtbar leid. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt den Leuten einreden wollen, dass das jetzt, keine Ahnung, verkehrt ist oder so. Und wenn sie auch noch sagte, so, die Leute sollen selber denken. Ich weiß nicht, ob die das irgendwie als, oh, die das selber denken, also, oder keine Ahnung, wie wir es darstellen wollen. Ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß Ich nicht glaube, ich genau, was sie verstehe, was da damit. gemacht wird. Es ist sozusagen Steelmanning. So, die Position, die sie gerade da vertreten hat, im Kontext, im Framing von Hinterfrage alles, was du so hörst, wird dir halt im Endeffekt die Idee gegeben von hier Quotenregelung widerspricht von so Nichtdiskriminierungsgesetz und Gleichheitsgesetz, ne? Es widerspricht dem. Dadurch sollen die Leute hier das jetzt wieder hinterfragen. Weißt du? So, und es ist halt im Endeffekt Gaslighting und Verwirrung stiften oder eine Agenda weiterhin pushen. Ich glaube sogar, man würde dann dieses Mädel, was man da jetzt gerade mehrfach gesehen hat, nochmal wiedersehen und die würde da mit der Dozentin drüber reden und drüber streiten und so. Ja, das Ja, Mädel, was keine man da Ahnung. mehrfach gesehen hat, das ist quasi das Mordopfer. Und Oh. da zeigen sie ja, deswegen ist sie auch so eingenommen davon, weil die hatten ja dann eine Beziehung und sie hat dann irgendwelche YouTube-Videos gemacht über ja, halt Überfremdung und dass man sich nicht über die ganze Ah, okay. Kriminalität mit den von den Migranten und sowas da irgendwie Okay, dann sind beschäftigt. eigentlich die zwei Punkte, die die Dozentin gerade in der Vorlesung gebracht hat, im Endeffekt suggeriert als so eine Form von Slippery Slope-Argumente, die dich in diese Richtung bringen. So, und das Mädel, das Mordopfer, ist quasi nur so ein Opfer gewesen davon, dass sie ideologisch dann mit diesen Fragen konfrontiert wurde. Und ja, es ist schade, traurig. So rutscht man ab, quasi. Das Weiß stimmt, nicht, das ist auf jeden vielleicht Fall ist eine das die Leseart, Aussage ne? davon. Ich habe die Episode nicht gesehen, aber das ist so, was ich mir zusammenschustern könnte. Ja, Ja. und da gibt es hier scheinbar Leute, die in so einem konstruierten Szenario irgendwelche ja, Abbildungen der Realität oder irgendwelche Dinge über diese Gesellschaft rauslesen, so wie hier zum Beispiel der Präsident des Niedersächsischen Verfassungsschutzes, der hier bei Twitter schreibt, Hashtag Tatort, extremistische Gewalt, gleich aus welcher Richtung müssen wir Hashtag gemeinsam konsequent bekämpfen, Hass und Hetze, analog oder digital, dürfen wir nicht zulassen, Ausrufungszeichen. Dann haben wir die Chance, unsere Hashtag Demokratie zu stärken und zu schützen. Hashtag Tatort. Entgegen der Klischees sind die neuen Rechten eben nicht an ihrem äußeren Erscheinungsbild festzumachen. Springerstiefel und Latze sind out. Sie wählen subtilere Formen der Gesinnung. Seien Sie wachsam, Ausrufungszeichen, Hashtag Rechtsextremismus. Sie wählen subtilere Formen der Gesinnung. Was hast du? Ich meine, Bernhard, der Satz macht keinen Sinn. Du hast eine hübsche Robbe da und so, aber du redest Unsinn. Der heutige Hashtag Tatort zeigt, dass Hashtag Extremismus und Hashtag Rassismus leider in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Das Problem Hashtag Rechtsextremismus wird noch immer als männliches Problem wahrgenommen, doch auch Frauen können extrem sein. Der heutige, die heutige Theateraufführung zeigt, dass irgendwie der Landvogt Gessler immer noch ein großes Problem ist und dass wir den Schweizern helfen sollten, irgendwie die Demokratie in ihr Land zu bringen. Oder das ist Fiktion, Bernhard. Ja. Fiktion. Ich weiß nicht, ob dir das Wort klar ist. Wohl nicht. Ach. Das ist ein Fiktionszieht, ist es. Und wer ist hier der Verfassungsschützer mit blauem Ja, Haken? das ist Was ist scheinbar das? auch irgend so eine Sache vom Niedersächsischen Amt für Verfassungsschutz, wo sie, keine Ahnung, Hello Fellow Children oder sowas Nee, machen. das ist der, wollte ich gerade sagen, so mit Comic-Avatar und so, ist es irgendwie ein Honeypot Ja, oder was? nee, die verbreiten auf jeden Fall auch irgendwelche Sharepics von No Hate Speech Movement und so ein Zeug. Yay! Endlich mal jemand, der sich engagiert. Genau. Für die Verfassung halt, ne? Ja, und hier haben wir jetzt noch was zum Thema häusliche Gewalt in der Corona-Krise. Bundesfamilienministerin Giffey hat unterdessen eine Kooperation mit Supermärkten gegen häusliche Gewalt angekündigt. Kerstin Palzer in Berlin. Die Ministerin denn geplant? Das ist eine ganz interessante Geschichte, die man da jetzt ins Leben gerufen hat. Es heißt zu Hause nicht sicher und es ist eine Kampagne, die Das ist der dümmste Einstieg, den ich seit langem gehört habe in ein Interview. Das ist ein sehr interessantes Projekt. Das ist total spannend. Wir haben da bla bla. Das ist einfach. Das ist einer Nachrichtensendung nicht würdig. Bei mir hängen übrigens, ich war gestern einkaufen, da hängen schon so große Plakate. Haben Sie Angst? Fühlen Sie sich allein? Sind Sie Opfer häuslicher Gewalt? Telefonnummer. Warte, Also Telefonnummer, damit du häusliche Gewalt bekommst, so als Nachhauselieferung. So fühlen Sie sich einsam? Wollen Sie auch geschlagen werden? angekündigt, Kerstin Palzer in Berlin. Was hat die Ministerin denn geplant? Das ist eine ganz interessante Geschichte, die man da jetzt ins Leben gerufen hat. Es heißt Zuhause nicht sicher und es ist eine Kampagne, die in den deutschen Supermärkten startet. Also alle großen Supermarktketten machen da mit und es gibt dann Plakate in den Supermärkten, 26.000. Und warum in den Supermärkten? Weil man sich halt überlegt hat, das ist der einzige Ort, wo eventuell betroffene Frauen und betroffene Kinder, natürlich auch betroffene Männer, die von häuslicher Gewalt betroffen sein können, eben hinkommen und wo sie eventuell diesen Impuls bekommen, sich zu melden. Und es sind nicht nur Plakate, sondern das soll auch noch auf den Kassenbons aufgedruckt sein und auf diesen Warentrennern, die zwischen die Kunden geschoben werden, auf dem Ja, und jeder zweite Regaleinräumer bekommt es auch noch auf seine Stirn tätowiert. Und dann alle 26.000 Plakate in einem Laden. Oder? Wir können uns doch einigen. Es reicht ja, wenn ein Bild von der Ware auf dem Päckchen drauf ist. Und den Rest könnte man ja dann auch mit Warnungen bedrucken. Ja, aber dann bitte, wenn sie dann aber wieder irgendwelche Stockfotos da drin haben von dieser scheiß erhobenen Faust, dann möchte ich aber bitte, dass da auch noch Serviervorschlag drunter steht. Ich habe das auf dem Band, so, als wärt ihr voll dagegen, dass sowas gemacht wird und ihr mögt gar keine Frauen hier, Jungs. Das ist voll übel von euch. Wie könnt ihr nur? Wieso? Sie hat ja gesagt, das ist auch für Männer. Ja, okay. Ich finde das nur überflüssig, glaube ich. Ja, ich meine, die können das ja meinetwegen gerne machen, aber mich einfach wieder diese Dimension von dem Ganzen, ne? Also das find ich schon wieder ein bisschen. Ja, natürlich. In welchem Universum leben die denn? Also, ich verstehe, was du meinst. Okay, das fühlt sich so an, wie wenn das die Kirche machen würde, würde man es Missionierung nennen. Weißt du, so wenn die überall Jesus draufdrucken würden und ja, das im Laden. Ja, ist sehr leicht gemacht. Ne? Auf der einen Seite wird das Geld reingeflossen, auf der anderen Seite machen sie nämlich Beauftragungen von Firmen oder so, die dann die Plakate gestalten und so weiter. Das ist sicher angenehm. Ja, aber es ist genauso, wie wir uns das schon gedacht hatten, oder ich zumindest hier schon gemutmaßt hatte, dass jetzt, wo die Zahlen halt eben das nicht hergeben, was sie gedacht haben, was passiert, und da wird auch gleich noch drauf eingegangen, dass sie dann halt den einzigen Schluss, den sie daraus ziehen, halt eben der ist, dass die Dunkelziffer einfach so unglaublich hoch ist, weil sich keiner meldet. Und das kann auch stimmen, ne? Also das lässt sich halt nicht ausschließen natürlich, aber ja, also ich glaube, die probieren das jetzt mit allen Mitteln irgendwie diese Zahlen hochzukriegen, damit sie hinterher nicht als doof darstellen oder stehen oder so. Wo das sowieso ja, wahrscheinlich niemanden interessieren würde, wenn sie es einfach auslaufen lassen. Wir verkaufen es an jeder Ecke, dass der größte Feind der deutschen Frau ihr Mann wäre oder so. Und das finde ich doch ein bisschen komisch. An der Kasse. Also es wird sehr massiv quasi Werbung dafür gemacht, dass sich Betroffene an die Schutzmöglichkeiten wenden. Es soll aber ganz bewusst eben auch andere, also Dritte, die eventuell häusliche Gewalt mitbekommen, aufrütteln und sensibel machen dafür, dass sie sich eben auch an die Stellen wenden, wenn sie eben wissen, ja, da bei meiner Nachbarin, da ist es sehr laut, da wird sehr gestritten und da gibt es ganz offensichtlich auch Gewalt. Ja. Nun, wir haben es auch in dem Beitrag gesehen, gibt es viele Indizien, die darauf hindeuten, dass häusliche Gewalt... Das klingt ja schon ein bisschen nach Aufforderung zum Denunziantentum oder so. Also es ist natürlich, wenn man was hört von den Nachbarn, wirklich und so, ist ja noch in Ordnung. Ne? Aber also die Aufforderung dazu, ja, klingt halt, wie gesagt, ein bisschen so. Gewalt während der Corona-Krise zugenommen hat, lässt sich das denn auch mit Zahlen belegen? Ja, das ist ganz interessant. Wir haben tatsächlich in den letzten Tagen alle Innenministerien, die ja für Kriminalstatistiken zuständig sind. Ja, das ist ganz interessant. Ja, das ist ganz interessant. Ja, das ist ganz interessant, ist ein anderes Wort für nein, übrigens. Wie wir jetzt auch gleich noch hören. In allen Bundesländern angefragt und tatsächlich konnte uns diese Hypothese, diese Tendenz nicht bestätigt werden. Die bis jetzt bestehenden Zahlen, die sind natürlich noch nicht verlässlich, die weisen sogar in den meisten Bundesländern, wir haben es im Beitrag gehört, Ausnahme ist Berlin, tatsächlich eher darauf hin, dass die Zahlen eher zurückgegangen sind. Also zum Beispiel das sächsische Innenministerium spricht davon, dass sie im Vergleichsraum eher 40% weniger Fälle von häuslicher oder Beziehungsgewalt gemeldet bekommen haben. Aber das ist ganz wichtig. Das bedeutet natürlich nicht, dass diese Gewalt nicht auch passiert, sondern das hat einfach was damit zu tun, dass zum Beispiel auch Gewalt an Kindern ganz oft von Erzieherinnen, von Lehrerinnen gemeldet wird und da kommen die Kinder ja jetzt gar nicht hin. Oder dass Frauen eben, wenn sie zur Arbeit gehen, zum Beispiel von der Kollegin angesprochen werden, du hast ein blaues Auge, was ist dir widerfahren? Und auch das fällt für viele ja weg. Also die Zahlen unterfüttern diese These noch nicht, dass es mit der häuslichen... Dann wirst du geschlagen. Ja, das ist ganz interessant. Das ist ganz spannend. Die Augen müssen sich viel verstecken, damit sie nicht so viel gefragt werden. Ja, diese ganzen Homeoffice-Programme, die haben wahrscheinlich alle einen Filter für blaue Augen, muss man wissen. Genau. Gewalt zur Corona-Zeit schlimmer geworden ist. Aber alle Expertinnen und Experten sagen, da muss man noch warten und wir müssen auf jeden Fall als Gesellschaft ganz sensibel sein. Welche Möglichkeiten haben Betroffene denn zurzeit? Gibt es sowas wie Online-Beratungsstellen? Ja, und diese Online-Beratungsstellen und dieses Hilfetelefon, also die Internetadresse ist www.hilfetelefon.de, die ist tatsächlich auch an 7 Tagen in der Woche 24 Stunden bereit. Und Ministerin Giffey hat gerade eben auch schon mal betont, dass da tatsächlich die Fallzahlen auch eher gestiegen sind, dass man da tatsächlich von denen, die sich dorthin wenden, eher merkt, dass die Situation angespannt ist. Und wichtig ist vielleicht Traffic, auch noch dieses Hilfetelefon. Auf der Website ist mehr Traffic, sage ich, oder was? Und die Leute rufen mehr an. Merkt, dass die Situation angespannt ist. Ja. Achso, ja. Ja, ich meine, ja, ist doch gut, die Marketingkampagne hat funktioniert. Ich möchte dazu gerne nochmal sagen, dass dieses Hilfetelefon, was jetzt explizit erwähnt wird, nur für Frauen ist. Sie hat sich zwar vorhin die Mühe gegeben, explizit die Männer auch mit einzubeziehen, was die häusliche Gewalt angeht als Opfer. Aber auf der Website findest du nichts für Männer, nur für Frauen, für Kinder. Yep. Für Jungs auch? Ist egal. Aber die Seite ist in leichter Sprache und in Gebärdensprache vorhanden. Auch in Pidgin? Das macht ja in dem Zusammenhang wirklich Sinn. Dass sowas dann auch für jeden zugänglich ist, auch wenn er über Gehörlosigkeit oder ja. Ja, und allerdings hatte ja Nordrhein-Westfalen jetzt auch so ein Ding für Männer gestartet, ne? Das ist irgendwie untergegangen. Ich hatte das auch eigentlich irgendwann mal vorgemerkt, aber irgendwie habe ich es nicht mal gefunden. Ja, das gibt es auf jeden Fall von Nordrhein-Westfalen halt eben und Bayern, glaube ich, irgendwie so 2 Bundesländer haben sich da zusammengetan. Ja, es sollen irgendwie auch ein paar Wohnungen geben, also mittlerweile. So sogenannte Gewaltschutzwohnungen für Männer. Schönes Standbild. Diese Initiative gibt es, das ist männertelefon.eu. Also mit AE geschrieben, männertelefon.eu. Und da kommt jetzt nicht so, ruf mich an oder so. Sagst du noch was Schlaues? Ich gucke gerade nach der Seite. Ey Mann, wenn ich mir einfach nur die Seite anschaue, hilfetelefon.de, ne? Nee, ich glaube, das ist eine andere Price. Ja, aber bei der Seite hier, hilfetelefon.de, da gibt es oben so 2 Buttons. Einmal Seite anonym besuchen, ja, und einmal Notausstieg. Und Notausstieg, wenn du Notausstieg klickst, ja, dann öffnet sich google.de. Ja. So, das ist wie, wenn du halt einfach so viel Gewalt im Haushalt um dich herum hast, dass du auf hilfetelefon.de gehen kannst und dann sofort einen Knopf brauchst, um dich auszuloggen, so direkt einen Notausstieg, sofort die Seite wechseln. Oh nein, hier ist mir zu doof, ich hau lieber schnell ab. Ja, das ist der Tab-Schließen-Button, aber als Button auf der Seite. Ja, das ist natürlich für Menschen, die dadurch PTSD bekommen oder so, die halt... Du kennst doch diese Geschichte, wenn man das selber erlebt hat und Trigger und bla. Triggert und traumatisiert. Kann man das ganz schnell wegmachen. Ach, dafür ist es. Ach so, ja, ich gehe auf eine Seite, die explizit für Gewalt an Frauen, also gegen Gewalt an Frauen. Verdammt! Was ist die politisch korrekte Form, das anzusprechen? Eine Seite für Gewalt an Frauen oder gegen Gewalt an Frauen? Also Zuschauer Sally 69 sagt, beim Männertelefon kommt dann der Text vom Band, wichst dir einen, viel Spaß dabei. Oh ja, nee. Also das ist hier die Seite von Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg ist es wohl. Hilfetelefon, oder Gewalt nee, an Männern. Hab ich mich doch wieder verguckt. Sprich mit der Hand. Oh Gott. Ja, aber wirklich, so kann man es gut verstehen. Ne? Spielst du der Hand und halt ansonsten schon die Fresse oder so. Naja, wer weiß, ich meine, und hier nicht schlecht machen, bevor man es probiert. Oder? Also, ja, ich glaube, mehr braucht man von der Frau nicht hören. Ja. Also, ich hatte auf jeden Fall noch hinterher nochmal das Hilfetelefon erwähnt für Frauen und da ist mir aufgefallen, dass sie die Nummer nicht drauf hatte. Das wäre natürlich schön gewesen für die Frauen, die jetzt kein Internet haben oder so. Aber gut. Ja, also da korrigiere ich mich auch mal. Also Männertelefon EU bitte nicht aufrufen, sondern Männertelefon, Männerhilfetelefon.de. Das ist die richtige Seite. US-Frauen-Nationalteam scheitert mit Klage auf gleiche Bezahlung. Ich hatte auch so einen Artikel eingereicht, ich dachte nächstes, dass das ein anderer gewesen wäre. Nee, es war der. Okay. Ja, also die hatten ja geklagt dagegen und darüber. Dafür? Dass sie weniger verdienen. Ja, dafür. Und kriegen es aber nicht. Ja, weil halt bei der Preisfindung, auch was Löhne angeht, mehr Dinge eine Rolle spielen als die gleiche Tätigkeit oder so. Ne? Also die Einnahmemöglichkeiten spielen eine Rolle. Und, also Angebot und Nachfrage vor allen Dingen auch. Angebot und Nachfrage, normalerweise, ne, also star ist oder nicht. Ne? Normalerweise, also mal abgesehen von, also es wird ja teilweise wird das so ein bisschen, ja, so ein bisschen dargestellt, als wäre irgendwie dieser Fußball so eine Art Ministerium oder so. Irgendwas vom Staat oder irgendwas, aber in Amerika haben die Leute da eigentlich eher die Ansicht, dass diese ganzen Profisportsachen einfach Teil der Unterhaltungsindustrie halt normal sind. So, ne? Also Leute gehen entweder ins Stadion oder sie gehen ins Kino oder sie gehen in ein Restaurant oder was weiß ich nicht was. Ne? Also so diese Konkurrenz da halt eben haben und da ist es halt eben klar irgendwie, wenn du halt dafür sorgen kannst, dass sich die Leute dafür interessieren und du da irgendwie ja, dann also da, wo halt die Leute sich für interessieren, das ist mehr wert, ne? Also, und für diesen Frauenfußball interessieren sich halt nun mal weniger Leute und also ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es tatsächlich auch in den USA so ist oder ob sie das jetzt nur halt eben dann den anteilig halt eben geben zu dem, was jetzt wirklich bei rumkommt bei diesen ganzen Turnieren. Aber ja, es ist auf jeden Fall nicht dasselbe, auch wenn die beide Fußball spielen. Ne? Also von diesen ganzen Rahmenbedingungen halt eben nicht. Und es ist wohl auch so, dass bei den Frauenfußballspielerinnen ein sehr großer Standardgehaltsbestandteil war, den die immer bezahlt bekommen haben, auch wenn sie Turniere nicht gewinnen. Und dass bei Männern fast, also dieser feste Teil, der immer gezahlt wird, auch wenn sie verlieren, geringer ist und die Erfolgsboni halt viel höher sind und sehr viel mehr Geld versprechen als bei Frauen. Das ja, der Artikel sagt zwar jetzt gar nichts darüber, aber im Endeffekt geht es darum, das Gericht auch gesagt hat, ja, nee, das wird abgelehnt. Ja. Genau, im Endeffekt geht es darum, dass eben Angebot und Nachfrage sich aus anderen Dingen bildet, als nur eben, ob das Gleiche gemacht wird oder so. Das ist ja wie mit unserem Vorstoß, dass wir halt das gleiche Gehalt kriegen wollen wie der Presseclub. Das ist ja auch abgeschmettert worden. Ja. Hier haben wir den Herrn Herbig, seines Zeichens bekannt für, ja, man kann es mögen, man kann es nicht mögen, humorige Filme und sowas. Interessant fand ich dieses Ding wegen einer Parallele. Also hier geht es um den Deutschen Filmpreis und er lässt sich da ziemlich enttäuscht drüber aus, was aus dem Deutschen Filmpreis geworden ist. Also schwingt auch so ein bisschen mit, dass halt seine Filme, also er sagt explizit, er will das jetzt, sagt das nicht als Vorwurf, aber halt Filme, wie er sie macht, haben da sowieso schon von vornherein keine Chancen, weil halt nach anderen Kriterien ausgewählt wird. Und da fand ich diesen einen Absatz so schön, weil er Gamergate halt so schön wiedergespiegelt hat. Die meisten Mitglieder der Akademie wählen nicht objektiv. Es wird nicht immer die beste Leistung ausgezeichnet. Entscheidend sind oft andere Faktoren. Es gibt Mitglieder, die sprechen auch ganz ungeniert darüber, dass sie ihre Stimme lieber denjenigen geben, die das Geld dringender für ihr nächstes Projekt benötigen. Auch die Sympathie und Vernetzung spielen eine größere Rolle. Hier ist etwas gewaltig in Schieflage geraten und die Akademie kriegt dieses Problem einfach nicht in den Griff. Hört sich verdächtig an, nach den Dingen, die 2014, 2015 über diverse Indie-Game-Preisverleihungen und so zutage gekommen sind, wo man halt auch ganz klar den Leuten gesagt hat, du, dem geben wir den Preis nicht, der hat genug Geld, lass uns mal lieber diese hier, denen den Preis geben, die haben es nötiger. Oder nach Geschlechts- oder Hautfarbenkriterien, ne? Oder ob man halt vielleicht auch schon mal irgendeine Nachwuchsentwicklerin daheim auf der Besetzungscouch hatte. Das hat er jetzt aber nicht so genau gesagt, oder was der Herbig. Was hat er nicht genau gesagt? Ja, ob es jetzt zu seinen Frauen ging oder was ihm jetzt aber an der Nominierung nicht gepasst hat. Aber halt, wie gesagt, es gibt Mitglieder, die sprechen ganz ungeniert darüber, dass sie ihre Stimme lieber denjenigen geben, die das Geld dringender für ihr nächstes Projekt und so weiter. Sympathie, Vernetzung. Also das sind all diese Geschichten, die da eigentlich auch vorkommen. Nee, hier kommt jetzt nichts Frauentechnisches direkt vor, aber klar, das klingt für mich trotzdem ein Stück in die Richtung. Und ja, klar, dass er da nicht so ankommt, als jemand, der seinen Film auch über Schwule gelistert hat, sagen wir mal. Es gibt seit längerer Zeit Gespräche und es gäbe längst Ideen und ein Konzept für eine zeitgemäße Show, die dem Zuschauer zeigt, was der deutsche Film kann, wie vielfältig das deutsche Kino ist. Eine Show fürs Publikum und von der Politik befreit. Am Ende möchte der vielleicht den Film auch so bewahren, dass wenigstens ein bisschen noch von diesem Eskapismus da ist und diesem Sense of Wonder und der Freude und so, Spaß am Ende, also, auch wenn es nur ein Trick ist. Also ich höre daraus, das ist jetzt Michael Nazi-Hitler, oder? Naja, Bulli. Ja. Hättest du dir ja denken können, dass der am Ende so hier gegen Minderheiten und Ach so, ja, das passt natürlich auch, ja. So, und jetzt kommen wir zu dem etwas längeren Komplex Gamergate 2.0, Block Me Amadeus, und zur Einstimmung hat mir jemand hier dieses Bild gestern geschickt. Ich habe inzwischen mal ein bisschen geguckt, das ist wohl mit dem ausdrücklichen Wunsch entstanden, böse Goober-Gator-Gamer-Farts irgendwie zu triggern, aber mich triggert sowas nicht, ich finde sowas eher halt unglaublich lustig. Ich dachte, erst, das wäre Sibel Schick. Ja, so weiß, wie die ist. Ja. Toll, ich glaub, und das da unten ist helles Sachsen, den sie da in den Armen hält, oder was? Oh je. Ja, also, ich finde es schon lustig. Also typisch Postmoderne, sich einer anderen Sprache, Bildsprache bemächtigen, hier halt die Ikone irgendwie zum Vorbild nehmen, ist ja eigentlich lustig und so, aber halt die Aussage und dann, wenn man halt guckt, wenn du nochmal ein Stück runterscrollst, da oben diese fröhliche Anitas, nee, hoch eigentlich im Endeffekt, sorry, diese fröhliche Anita Sarkeesian, die das an ihre Follower weitergibt, so. Das ist schon total älter, das Bild, war das kleine Profilbild. Oh Mann. Anita ist auch ein bisschen älter schon, ja. Ja, dann eröffnen wir mal den großen Reigen. Diese Woche gab es nämlich endlich mal wieder ein Happening. Seit 2014 war ich nicht mehr so aufgeregt. ja, es gibt offensichtlich jetzt eine neue Plattform im Netz. Kein Pixel, den Faschisten. Was erstmal wieder wie was ganz Vernünftiges klingt, so, ja, Faschisten in Videospielen haben nichts zu suchen, ja, kann ich unterschreiben, ist in Ordnung. Ne? Das ist ein Rumbohren in alten Sachen, ne? Kommt dann aber gleich hier in der zweiten Überschrift, kommt dann gleich ein bisschen mehr raus, worum es geht. Rassismus, Sexismus, Antisemitismus. Und diese heilige Dreifaltigkeit kommt uns ja dann schon ein bisschen bekannter vor. Rechtsextreme nutzen Online-Communities, um ihr menschenfeindliches Gedankengut zu verbreiten. Sie treffen vor allem dort auf offene Ohren, wo Rassismus, Sexismus und Antisemitismus unwidersprochen hingenommen werden. Auch in vielen Gaming-Communities wird solches Verhalten noch immer geduldet und verharmlost. Damit muss Schluss sein! Wir stehen für eine antirassistische, LGBTQI-freundliche und feministische Videospielkultur ohne Antisemitismus. Wie kann man überhaupt, was ist das für ein monströses, eine antirassistische, LGBT-bla und feministisch und aber ohne Antisemitismus? Bitte, bitte, ich hätte gerne die Nummer 13, aber ohne Zwiebeln. Also ich finde, das ist in einem Topf rühren von Antifeministen und Antisemiten schon, schon krass. Nein, ja. Mammon, nein, ja. Nein. Das fällt doch jedem auf, dass das Blödsinn ist eigentlich. Ich verstehe doch gar nicht, was ihr habt, okay, Leute? Wenn diese Menschen einfach rausgehen wollen und sowas aufbauen wollen für sich, sollen sie es doch machen. Ist ja nicht so, dass sie irgendwo existierende Spiele jetzt während der Entwicklung schon beeinflussen, um sie dann... Oh, Opex, wie würdest du das denn sehen, wenn du das bezahlen musst, was die machen? Nee, muss ich ja nicht. Doch, musst du. Doch. Wie denn? Mit deinen Steuern, lieber OPEX. Aber ich dachte, die gehen da genauso dran wie alle anderen Unternehmer ja auch. Denn sonst, wie wollen sie das denn bekämpfen? Wie wollen sie denn eine Gegenkultur aufbauen? Naja, mit Geld von der Frau Giffey. Ah, okay, kann ich auch was haben. Und mit wegblocken und ihr eigenes Ding machen und so. Ich erinnere da nur noch mal daran, das erste Ding, wo uns die Amadeo und Tune Stiftung damals begegnet ist überhaupt, war diese super tolle Broschüre von denen mit dem Namen. Wie war das? Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte es gerade, aber jetzt. Nee, irgendwie lösch dich. Irgendwie so ähnlich. Ja, lösch dich, jo. Ja, es war aber nicht lösch dich, es war so ähnlich. So ähnlich wie lösch dich. Ja, und das war das Ding damals, da haben sie auch die Anita drin gehabt und lauter Krempel erzählt, der nicht richtig war. Und die super tolle Lösung, die sie am Ende hatten, war auch, ja, macht eure eigene Community, wo ihr dann die Moderatoren seid und lasst die anderen nicht rein. So. Und so haben wir die Videospielkultur gerettet. Herzlichen Glückwunsch. Dex-Bausteine existieren offensichtlich noch. Videospiele können bunte und diverse Orte sein. Ich meine, ja. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Geh sterben, so hieß es. Ich meine, bunte und diverse Orte, spätestens mit der Ankunft von farbtauglichen Videospielen und Computern, sind Videospiele bunte Orte, das stimmt. Und divers sind die auch. Da gibt es italienische Klempner, irgendwie Äffchen, Vögel, Drachen. Aber großmutige Höhlen der Kundinnen. Ja. Ja, siehst du mal. Aber die müssen divers, können divers und bunt sein, Orte, an denen sich jede wohlfühlen kann und an denen niemand ausgegrenzt wird. Wie niemand ausgegrenzt? Ich denke, kein Pixel breit den Faschisten. Ja, ihr widersprecht euch. Ist denn raus? Bis er respawnt oder so. Damit sie das werden, müssen wir uns gemeinsam dafür einsetzen. Auf Leute, die damit nicht einverstanden sind, verzichten wir gerne. Okay, also. Das ist auch Blödsinn, ne? Schöne. Also, es gibt es auch nicht, dass sich jeder wohlfühlt, aber gibt es auch nicht im wahren Leben. Blödsinn ist das. Ja, im wahren Leben nicht, deswegen wird das jetzt hier so, nagelt die Vernunft in das Volk halt. Ja, auf Leute, die damit nicht einverstanden sind, verzichten wir gerne. Das ist. Nur ein sehr dünner Schleier über dem autoritären Gehabe von Menschen, denen man keine Macht geben sollte. Ja, sie machen es ja dann auch so. Blocken und blocken und blocken. Ne? Ja, deswegen. Ich habe ja Anfang der Woche, Mitte der Woche angefangen, mit denen zu interagieren, als mir das zum ersten Mal vor die Füße gefallen ist. Ich habe sie auf Fehler hingewiesen, die sie gemacht haben. Ich habe das sicherlich in meiner gewohnt provokanten Art getan, aber auch in der gewohnt provokanten Art, die mir noch nicht eine Sperrung auf Twitter in 5 Jahren eingebracht hat. Dementsprechend wohl auch nicht zu provokant. Ich bin geblockt worden. Instant. Und mit mir sind alle meine 3.500 Follower auf Twitter geblockt worden. Also meine Menschen waren dieses Wochenende mehr so, hey, die haben mich geblockt und ich habe noch gar nichts mit denen interagiert. Oh, ich bin auch geblockt. Hey, ich bin von denen geblockt, weiß jemand, wer das ist und so weiter und so fort. 3.500 Leute sippenhaft geblockt, weil sie mir folgen. Um zusammenzufinden an Orten, an denen sich jeder wohlfühlt. Mhm. Genau. Jeder. Und das war unabhängig davon, ob diese Leute selber mit denen interagiert haben. Und hier haben wir die Unterzeichner der ganzen Kampagne. Da haben wir die Amadeo Antonio Stiftung. Ach nein, boah, wer hätte das gedacht, dass die da auch ihre Finger drin haben. Die haben die Wortbausteine wahrscheinlich zur Verfügung gestellt. Die Textbausteine. Ja. Der Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele. Behind the Screens, Causa Creations. Christian Hubert, ein alter Bekannter von uns. Daily D-Pad, Echo Crowd, FemGeek, Scan Magazin, Geekgeflüster, Gender Swapped Podcast, Gold Extra, Good Gaming, Well Played Democracy. Werden wir gleich lernen, wo aus welchem Stall Good Gaming, Well Played Democracy kommt. Eigentlich ist das redundant, die hier zu erwähnen, aber lasst euch überraschen. Hooked, Horror Game Politics, Insert Moin. Das war doch da, wo der Herr Schauder zu Gast war, oder? Ja. Und zu seinen widerlichen Kontakten zu Gamergate befragt wurde vom Archäologen Dom Schott, dem Mann, der in Far Cry Primal anthropologische Studien führt. Language at Play ist ein Akademia-Magazin für Game Studies, Let's Play History, Lost Levels, Nerdstar, Oddnina, Pedia, Paint Bucket Games, Papierplanet, Pixeldiskurs, Polygamia, was ich auch sehr lustig finde, wie sehr kann man sich an Polygon ranschmeißen als Spieleblock, und Polynö, ach so, man kann sich noch mehr ranschmeißen an Polygon, ja. Red Riding Rogue, Saftladen Berlin, das Berlin würde wahrscheinlich hier bei fast allen Initiativen und Entwicklern stehen, Spielkultur, Wissenschaften, Stehlblüten, Studio Fisbin, Tastenhauer, Videogame Tourism, .at möchte ich ergänzen, das ist unser alter Freund Rainer Siegel, Videospielhistoriker, Welle Nerdpol. Also alles Leute, wie habe ich das ausgedrückt? Das ist im Endeffekt die gleiche Mischpoke wie beim Gamergate damals 2014, nur dass die Stadt in San Francisco zu sitzen, halt diesmal sich in Berlin versammeln. Also auch wieder eine schöne Mischung aus Bloggern, Entwicklern und NGOs und Initiativen, wie wir das schon kennen. Und ich möchte nicht wissen, auf wie viele Arten und Weisen diese Sachen hier miteinander verwandt sind. Das ist wahrscheinlich schlimmer als in einem Bergdorf, das seit 1214 irgendwie von der Außenwelt abgeschnitten ist. Also mit der Inzucht. Wir können mal in den Blog reinschauen oder ja. Ja, wir arbeiten uns durch den Mist durch. Oh, ich fand es immer gut, dass die Bezeichnung für diese ganzen Gruppen da war, dass das jetzt digitale Zivilgesellschaft ist. Ja, nur diese Leute sind da drin aufgenommen, alle anderen. Ja, ich glaube, ich muss da nicht zuhören. Ich möchte ja auch. Seit langem ist zu sehen, wie rechte Gruppierungen Computerspiele als Kommunikationsplattform nutzen und beeinflussen. Okay, wo? Wie genau? Okay. Zeig mir Beispiele. Ja, zeig mir, wo dich der Nazi berührt hat an dieser Puppe. An diesem Bildschirm. Könnte jetzt, da kommt dann wahrscheinlich als Begründung kommt dann Daniel Wawra, könnte ich mir vorstellen. Vor allem steht der nächste. Ich sag dir, was da kommt. Da kommt Steve Bannon hat mal bei WoW irgendwelches Gold gefarmt. Und jetzt Faschismus. Ja, so, ich weiß ja, wie das geht mit der Propaganda oder so, ne? Der Übergang von diskriminierenden Kommentaren und Hate Speech bis zur Radikalisierung in der rechten Szene ist fließend. Citation fucking needed. Das ist nämlich genau das Märchen, das ihr seit Jahren erzählt. Der Übergang von diskriminierenden Kommentaren, was auch immer ihr dafür haltet. Wenn ich Garam Salami sage, er soll die Klappe halten, weil er Blödsinn redet, ist das für euch ja schon ein diskriminierender Kommentar. Oder Hate Speech, da reicht ja schon, wenn ich sage, Alter, kann die Anita mal die Klappe halten? Das ist ja schon Hate Speech. Bis zur Radikalisierung in der rechten Szene ist fließend. Also du sagst mal irgendwem, er soll die Klappe halten, weil ihm das nicht gefällt, was er sagt, und zack, am nächsten Tag hast du eine Glatze und fängst an, unkontrolliert den rechten Arm zu heben. Ja. Ja, so fing das an. Keinen Pixel, den Faschisten möchte ein Gegengewicht zu diesem toxischen Teil der Computerspielszene bilden. Kann ich einfach meine Videospiele spielen, unzensiert? Nein. Ich will aber nur meine Videospiele spielen. Und gemeinsam wenden wir uns nun mit einer Stellungnahme an die Öffentlichkeit und rufen dazu auf, Diskriminierung dort zu bekämpfen, wo sie entsteht. Dieses Statement ist nur der Anfang unserer Arbeit. Wir verstehen uns als eine Sammelbewegung, die selbst organisiert aktiv ist, und das Geschehen in der Computerspielindustrie und deren Publikum kritisch beobachtet. Hey, das hört sich an wie Gamergate. Keine Ahnung. Das Geschehen in der Computerspielindustrie und deren Publikum. Also Gamergate hat, glaube ich, eher das Geschehen in der Computerspielindustrie und deren Filz und hier Access Media kritisch beobachtet. Publikum, das klingt für mich so nach, ja, die Leute, die den Krempel bezahlen und konsumieren, die müssen wir uns mal kritisch angucken, weil mit denen stimmt irgendwas nicht. Alter Schwede. Wir werden so eine Anlaufstelle zum Thema Rechtsradikalismus. Ey, hier seid ihr mal ehrlich, ihr möchtet gerne euch institutionalisieren. Ihr möchtet weiter Geld verdienen, ohne was dafür zu tun. Als ersten Schritt werden wir eine Reihe von Artikeln und Interviews veröffentlichen, die sich auf unterschiedlichen Ebenen mit dem Thema des Rechtsradikalismus in Gaming-Communities auseinandersetzen. Damit wollen wir aufklären und Lösungsstrategien anbieten. Nee, aufklären wollt ihr überhaupt gar nicht. Und Lösungsstrategien, ich habe von euch noch nie was gehört. Das Einzige, was es von euch gibt, hatte ich vorhin schon gesagt, seit Jahren ist euch nichts anderes eingefallen, ist halt eben genau dieses Ding von wegen, wir blocken alles weg, was uns sagt, dass wir Schwachsinn erzählen. Das ist alles, was ihr als Lösungsstrategie habt. Wir blocken alles weg, was wir nicht mögen und mümmeln uns hier ein in unsere kleine Echokammer und labern dann irgendwie rum von wegen, oh, Gamergate-Leute sind immer die gleichen drei Fratzen. Nö, ihr seid auch mal die gleichen drei Fratzen, ihr Spinner. Und die Mehrheit der Leute haben weder von uns noch von euch irgendwas gehört, die sich für Computerspiele interessieren in Deutschland. Bildet euch ja, vor allem lassen wir drei gleichen Fratzen uns nicht vom Staat pampern. Ja, und vor allen Dingen, ich meine, das ist ja gerade das Ding, dann setzen wir das doch mal ein in diese Sachen da, ne? Weil die ja irgendwie meinen, dass wir irgendwie das Problem sind und so, dann kannst du unseren Namen ja einsetzen in den ganzen Scheiß, ne? Dann kannst du ja sagen, ja. Hier, wir werden eine Anlaufstelle zum Thema die Weltraumaffen sein und uns so kümmern, bla bla bla, ne? Also, ich meine, und dann merkt man nämlich mal, was das für ein Humbug ist, den die hier schreiben. Also entweder reden sie über uns einfach nur Bullshit, oder sie reden generell Bullshit. Und ich würde sagen, sie reden eher generell Bullshit. Ja, sie reden in der Form Bullshit, dass sie den Rechtsrand, die Rechten so in so eine extreme Ebene heben. In so eine extreme Gefährlichkeit auch. Und dann fast so schnell über Corona. Ja, vor allen Dingen, sie zählen alles dazu. Sie zählen jeden Scheiß dazu, weil sie ihre komische offene Definition haben, wo irgendwie alles zu allem führt. Und die Jazzmusik und dieser ganze Kram, ne, was da alles irgendwie alles in den Faschismus führt und was irgendwie alles dafür verantwortlich ist und diese Heteronormativität und keine Ahnung, was für Bullshit sie sich da irgendwie überlegen. Also sie haben keine, wo war das Ding, wo wir gerade waren mit den Lösungsansätzen? Ja, sie haben keine Lösungsansätze, auch keine vernünftigen Schlüsse, keine Schlussfolgerungen. Ja, also aufklären, ihr klärt überhaupt nichts auf, genau das war hier das Ding. Ihr klärt überhaupt nichts auf und ihr habt auch noch nie was aufgeklärt. Ihr lügt hier rum und schützt euren Krempel. Also nach der besten Leseart seid ihr einfach nur blöd und wollt nicht gucken. Und nach der schlechtesten Leseart wisst ihr genau Bescheid und lügt rum. Sucht euch eins aus, beides. Ne? Auf jeden Fall ist es kein Aufklären. Das ist es schon mal nicht. Und Lösungsstrategien noch nie habe ich von euch irgendwas gehört, außer wir mümmeln uns hier ein und lasst uns in Ruhe und wir labern hier unseren Scheiß und ja, wir sind die Guten. Das ist eure Lösungsstrategie. Und das ist das nächste Ding jetzt hier wieder, der nächste Stein, wo ja mal wieder ein bisschen Geld zugeschoffen kommt. Und wenn die Kacke wieder vorbei ist, dann kommt einfach das nächste Ding, wo er wieder guckt, dass er da irgendwelche Förderungen bekommt. Und das ist alles. Ihr seid überhaupt gar nicht daran interessiert, irgendwas zu lösen. Wenn ihr irgendwas lösen wollen würdet, dann würdet ihr euch mit den Leuten unterhalten, von denen ihr hier meint, dass man die irgendwie verändern muss oder so, dass man die irgendwie auf die helle Seite kriegen muss oder so. Das macht ihr nicht. Ihr blockt die weg und deswegen seid ihr auch nicht an irgendwelchen Lösungsstrategien interessiert. Ihr könnt das Problem nicht vernünftig beschreiben, ihr könnt das Problem nicht vernünftig erfassen, ihr wollt auch nicht und ihr wollt erst recht nichts lösen. Das wollt ihr überhaupt nicht. Ja, dann sind arbeitslos wahrscheinlich, ne? Lass uns doch nochmal den anderen Blogartikel anschauen. Ist das derselbe Text da auch bei... Ach nee, das war länger. Okay. Den hatten wir und dann hier rechtes Gedankengut und Gaming YouTube. Hier haben wir ein Interview mit Michelle Janssen, Bloggerin und Germanistin, forscht unter anderem zu digitalen Fankulturen und Online-Communities. Schreibt auch für Language at Play, diese Academia-Zeitschrift, die ich eben erwähnt habe. Und hier geht es um Gronkh. Gronkh, wir wissen ja, Gronkh, einer der größten Influencer im rechten YouTube-Bereich. Ja, recht mit denen da reinzuziehen. Influencer. Wirklich. Mhm. Soll zu Hause bleiben. Das ist doch Satire. Also. Ja, wer weiß, ne? wo haben wir das hier? Deine Geld rein. Gerade Menschen wie Erik Range, in Klammern Gronkh, verstecken sich hinter der Aussage wie, ich bin doch nur ein Typ aus dem Internet und wollen ihren Einfluss nicht eingestehen, um sich, so hart es auch klingen mag, aus der Verantwortung zu ziehen. Witze gegen Minderheiten, Tweets, die gegen KritikerInnen wettern und Co. erreichen ein potenzielles Millionenpublikum. Tweets, die gegen KritikerInnen wettern. Ja, ich glaube, das reicht schon, um Nazi zu sein. Da spricht auf jeden Fall der Neid aus den Leuten. Das ist genau das Ding. Die argumentieren nicht, die wettern die Leute. Ne? Das ist genau dieselbe Scheiße wie mit PewDiePie und so, wo es ja auch 1001 Beitrag irgendwie gab von lauter Nobodies, die sich irgendwie drüber aufregen, dass da jemand ein Publikum hat. Und dann irgendwie meinen, dass irgendwelche Dinge, die irgendwer da schreibt, die dann alle sofort denen das Gehirn wäscht, weil das ja alles so unwissende, saudumme Idioten sind und nur Bloggerinnen und Germanistinnen, die werden uns retten, wenn sie... An der Stelle würde Abel jetzt wahrscheinlich The Blank Slate von Steven Pinker empfehlen, aber der muss halt leider krisenrelevant arbeiten. Wenn sie über Kultur und Feminismus twittern. Ja, passt so. Warte doch mal auf den nächsten Satz. Warte mal. Um rechtes Gedankengut zu stützen, müssen YouTuberInnen nicht rechts sein. Es reicht schon rechte Rhetoriken, Klammer auf, Witze über Feminismus, beiläufigen Rassismus etc. zu nutzen oder die Mitglieder aus der eigenen Community, die dies tun, gewähren zu lassen. Witze. Ja, damit haben sie es doch gerade reproduziert. Damit haben sie mich doch gerade radikalisiert. Damit sind sie doch Teil des Problems. Jetzt weiß ich, sie haben dir auch den Witz nicht erzählt. Wenn sie dir jetzt den Witz erzählt hätten, dann wärst du jetzt ein Nazi. Aber so haben sie nur gesagt, dass es Witze gibt. Ich habe ja das Konzept jetzt gehört, deswegen kann ich da ja selbst ja googeln und diese Witze finden. Und das weiß ich jetzt von denen. Aber bitte, Witze über Feminismus sind rechte Rhetoriken. Ja. Zieht euch das mal an. Also überlegt mal, was das bedeutet. Überlegt mal, was das dafür bedeutet, was für einen Blick diese Leute auf die Konsumenten von Videospielen haben. Ja, was eine kranke Erwartungshaltung dahinter stecken muss. Oder, ja, vielleicht ist es auch nur Sortierung gespielt oder so. Echt, kann ich das auch nicht finden. YouTuber müssen sich bewusst werden, dass sie genauso viel, wenn nicht mehr Einfluss haben wie das Fernsehen, Radio oder populäre Online-Medien. Sie sind keine Einzelpersonen mehr, die in kleinem Kreis einen problematischen Witz reißen, sondern sie propagieren an Millionen Jugendliche und junge Erwachsene, dass solche Dinge nicht nur nicht rechts sind, sondern akzeptabel und normal. Ja, Witze. Die zeigen doch tatsächlich auf, dass Witze akzeptabel und normal sind. Das ist ja, die müssen sofort gestoppt werden. Also unverzüglich, würde ich sagen. Ich hab irgendwie gerade ganz starke Vibes aus Österreich. So was Faschismus ja auszeichnet, ist ja in allen Formen der überragende Sinn für Humor. Ja, ne? Genau. Ja, genau das, was Faschismus auszeichnet und nicht so eine militante Anordnung von das ist gut, das ist schlecht, wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns. Ist ja klasse, Alter. Halt doch's Maul, Mann. Ehrlich, ey. Das kann doch wirklich nicht angehen, dass diese Leute hingehen und den Begriff von Faschismus mit all den fürchterlichen Grausamkeiten, die passiert sind in der Menschheitsgeschichte im Namen des Faschismus, dass sie einfach diesen Begriff nehmen und ihn damit jetzt einfach verwaschen, indem sie ihn so lächerlich machen. Das kann doch nicht sein. Du kannst doch nicht einfach auf irgendwas zeigen und sagen, das ist Faschismus. Doch. Doch, so kritisch. Ja, aber dann weiß man, die gucken kritisch, haben sie schon gesagt. Die gucken total kritisch. Ja, aber das Problem ist halt, wenn du hingehst und sagst, okay, Faschismus fängt bei Sprache an, okay, hast du einfach ein fettes Problem, denn damit das wahr ist, muss das Gegenteil ja auch dann möglich sein. Das heißt, du kannst den Zustand besser machen, also weniger faschistisch, wenn du einfach nur die Sprache änderst. Das bedeutet so viel wie, man hätte einfach nur die Sprache ändern sollen, schon wäre so der Faschismus kein so schlechter Faschismus. Das denken wir. Ja, aber das ist totaler Schwachsinn. Mir doch scheißegal, wie ich angesprochen werde oder wie Leute mir irgendwo was im Internet erzählen oder ins Gesicht sagen, Mann. Ja, es ist so aus dieser ursprünglichen Erkenntnis, dass man mit Sprache auch was bewirken kann bei Leuten, so eine Zuschreibung geworden, dass man, wenn man so und so Sprache benutzt, auf jeden Fall auch das und das draus wird, und so war die Erkenntnis nie gewesen, ne? Ja. Das ist eigentlich eh nicht so. Also weil die Leute verstehen halt nicht, die Beobachtung stimmt schon. Deine Eindrücke, die du über Sinne wahrnimmst, so, die prägen dein und formen dein Weltanschauung. Ja, du kannst nicht so ohne weiteres irgendwas in die Leute reintrichtern oder so. Ja, aber das Ding ist, genau, das ist erstmal das. Das zweite ist, um Leuten etwas einzutrichtern, was schon möglich ist, musst du sie total einfach isolieren, ihren Kopf einfach brechen, im Endeffekt so sie militant wie möglich erziehen. Und selbst dann, wenn diese Leute irgendwie in Kontakt kommen mit der Gesellschaft ringsrum und neue Impulse reinbekommen, die nicht kontrolliert und gefiltert sind, ja, dann entwickeln sich die Leute entspannter und entwickeln sich die Leute anders. Das heißt, für genau das, was die Leute hier beschreiben, mit einem Witz über Antifeminismus gerissen, schon ist da ein Faschist entstanden. So, das funktioniert einfach nicht. Und selbst wenn, dann ist die Halbwertszeit für so eine Art von Faschisten, der einfach nur, haha, Feminismus doof sagt, so, haha, lol. So, total nebensächlich, denn wirklich halt krassere Faschisten, die auch keine Probleme haben, Gewalt so ihren politischen Gegnern anzutun, die fangen nicht an mit, haha, Feminismus doof, haha, XD. Also, die, Mann, das sind zwei verschiedene Schnittmengen. Ja, okay, dann fahren wir mal fort. Die großen bekannten Gaming-YouTuber, leider fast nur Cis-Männer, stellen sich nicht offen gegen rechte Rhetorik und Gedankengut. Sie nehmen zum Teil immer mal wieder linke Positionen ein, aber ein Nazis-Raus-Tweet ist nicht das gleiche wie eine direkte Auseinandersetzung mit problematischen Sprachmustern und Verhaltensweisen, die von rechtem Gedankengut beeinflusst sind oder dies stützen. Zuschauerinnen haben da ebenfalls einen Einfluss drauf. Sie können das Verhalten von YouTuberInnen und anderen Community-Mitgliedern kritisieren, aufhören, YouTuberInnen, die nicht auf rechte Rhetorik verzichten wollen, zu unterstützen. Damit meine ich nicht mal mehr, dass man aufhört, sie zu schauen, sondern keine finanzielle und emotionale Unterstützung mehr leistet und sich selbst weiterbilden und sensibilisieren. Educate yourself, Shitlord. Ja, genau. Schön marxistische Literatur ausleihen. Deutsche kauft nicht beim Gronkh. Ja, und schön marxistische Literatur ausleihen und stattdessen da drin den Kopf vergraben und lernen, wie man seine Privilegien checkt. Also Weiterbildung ist nur, wenn es in meine Richtung passt, ja, genau. Wenn die sich mal abends zu zocken verabreden wollen oder so, dann haben die alle so Twitter-Accounts, mit denen das ja gar nicht geht. Ne? Das ist dann, treffen die sich wahrscheinlich so auf VK. Ja, also, und vor allen Dingen auf das bei VK, weil Twitter alles. Das würde mich ja auch mal interessieren, wie was für ein großer Prozentsatz von der wirklichen Spielekultur ist denn jetzt eigentlich überhaupt diese ganze Let's Play-Geschichte? Weil ich habe nämlich eher das Gefühl, dass die Leute, die wirklich spielen wollen, dann spielen und nicht sich 1000 Stunden von irgendwelchen Kram angucken. Die Leute, die sich 1000 Stunden von irgendwelchen Kram angucken, sind eher die Leute, die diese Leute da sympathisch finden und das dann interessant finden, wenn die da irgendwie was spielen. Aber und den Chat beobachten, ob nicht einer was Falsches sagt oder schreibt, ne? Nee, das hat jetzt damit eigentlich überhaupt nichts zu tun. Aber auf jeden Fall diese Sachen halt. Nein. Also ich weiß gar nicht, wie stark das überhaupt da drin ist. Und auch mit diesem, wo sie ja auch ständig mit ankommen, mit ihrem komischen hier Profi-Gaming und so, also das ist ja auch ein Witz bei vielen Leuten, die Computerspiele gerne spielen, dieses Profi-Gaming. Also da interessieren sich auch nicht viele für, das ist auch so ein Nischending und die tun immer so, als wäre das irgendwie so unglaublich influential da und jeder würde da drauf gucken oder so. Ja, da gibt's schon große Communities, also, aber ob das wirklich so ein direkter Teil der Gaming-Szene ist, weiß ich nicht. Hier, da, guck, da, hier. Ihre Sprechgewohnheiten und Persönlichkeiten beeinflussen Zuschauer und normalisieren eventuell problematische Inhalte. Ja, tun sie. Sollen sie auch machen. Das zählt alles zum Leben dazu. Das Ding ist einfach nur, du kannst nicht sagen, nur weil das Ding halt irgendwie, nur weil so ein Streamer was Problematisches sagt, heißt es auf einmal hier, dass die Leute, die davon beeinflusst sind, dann einfach total einfach gehirngewaschen sind. So, ja, und was menschliche Psyche nicht. Was heißt denn das auch im Umkehrschluss für die Kolumnen von Sibel Schick, Hengame, Yagubi Farah oder Margarete Stokowski? Ja, oder diese ganze Kill all men, all men are trash Rhetorik. Was bedeutet das auch, dass diese Artikel, die Woche für Woche in deutschen Zeitungen erscheinen, auch irgendwie Menschen radikalisieren und am Ende zu Gewalt führen vielleicht? Ja, natürlich, weil die Leute nämlich eigentlich nicht einfach nur das Konzept von Faschismus angreifen, sondern eher das Konzept von Sprache zersetzen, damit man eben diese Argumente bringen kann. Das Problem ist nur, sie selbst verwenden Sprache, welche sie im Endeffekt auch auflösen ein Stück weit, damit sie solche Texte schreiben können. Das bedeutet, in erster Linie sägen sie sich selbst ihren eigenen Ast ab, auf dem sie hocken. Idealerweise müsste man gegen systematischen Antifeminismus, Rassismus und Heterosexismus vorgehen und diese aus unserer Gesellschaft entfernen. Okay, ja gut. Wie? Wohin? Wer soll sterben? Wie so ein Parasit oder so. Wir sagen, die Nazis ist das immer. Idealerweise müsste man... Friend, come to power. Ja. Idealerweise. Ja, idealerweise müsste man XY aus dieser Gesellschaft entfernen. Also finde ich schon ganz schön krass auf jeden Fall. Ich meine, sie reden da zwar von Ideologie, aber jetzt stell dir mal vor, es würde jetzt, wir gehen jetzt auf den IB-Blog und da steht, idealerweise sollte man den Islam aus der Gesellschaft entfernen. Punkt. Ja, nee, nur Islamismus. Ja, ich meine, der Islam ist ja auch nur die Denkrichtung, es sind ja auch keine Menschen. Das ist auch nur die Denkrichtung. Ja, aber das ist ja, damit stellst du dich ja halt sozusagen auf ihre Höhe. Das ist ja Blödsinn. Wir wissen ja alle, dass ohne Menschen Ideologie nicht funktioniert. Ja, ich will denen ja nur den Spiegel vorhalten für den Kram. Da würden die sich doch aufregen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, wenn da irgendwie sowas stehen würde. Ja. Das wäre auf jeden Fall gefundenes Fressen für die ganze Presse. Wenn man hier sowas schreibt, nicken alle zustimmen und sagen, ja, wird schon irgendwie. Also, ja. Vielleicht, wenn wir auf irgendwie Gewalt verzichten könnten, aber loswerden können wir die schon. Ja, und hier geht es nochmal darum, wie man halt mit Kindern umgeht, die Gronkh toll finden und die vielleicht den bösen Spruch aufgeschnappt haben. Und ja, aber dann habe ich da das Wort Communities gesehen. Weißt du, die Leute nehmen dann einfach gleitend so Community und Individuum wird einfach gleichgesetzt und das bedeutet, das Individuum wird beeinflusst und das ist dann die gesamte Community so. So, nee, nein, das, was die Community sagt, ist nicht das, was jedes Individuum sagt. Vielleicht kannst du nicht einfach hier, du machst doch da immer so deine Website-Magic, wenn du einfach das keinen Pixel oben aus der Überschrift rausnimmst und nur Faschisten Aufrufezeichen überlässt, dann funktioniert das, glaube ich, oder? Gaming-Communities gegen Rassismus, Sexismus und Antisemitismus. Antisemitismus in der Videospielbranche. Ja, das ist ein sehr großes Problem. Hast du das nicht? Kann mir das jemand erklären? In welchem Spiel kann mir jemand ein Spiel nennen, in dem Antisemitismus irgendwie verherrlicht oder es gibt ja so Entwicklungen aus Palästina und so. Okay, das würde ich einsehen. So die spielt halt hier nur keiner. Aber eigentlich, nee, Mann. Das ist vor allem wird es sogar gefeiert, wenn Spiele so komplexe Dynamiken halt zeigen, weißt du? Ja, das kommt drauf an, wie sie zeigen. Also, sie haben ja an The Witcher gesehen. Da gibt es zwar Ausgrenzung und Rassismus, aber halt gegen Elben und Zwerge und das reicht halt nicht. Ja, die waren halt nie Sklaven und mussten nie Spargel stechen, deswegen ist das nicht echt gewesen. Ja. Es gibt eine Freiheit, genau. Kein Pixel den anderen. Sollen sie doch Pixel essen, Alter. Ach. Es ist so realitätsfern. Es ist Hashtag wirklich, kein Voxel. Weißt du, da draußen ist so eine Pandemie, die gerade rumläuft, weißt du, und die Leute so, Pixel, lol, Faschos. Und hier haben wir die Auflösung zu der vorhin gestellten Frage. Good Gaming, Well Played Democracy, aus welchem Loch kam das gekrochen? Und zwar aus dem Berliner Loch. Videospiele sind aus dem gesellschaftlichen Alltag nicht mehr wegzudenken. Über 43% der Deutschen spielen regelmäßig auf PC, Konsole oder im Smartphone. Sekunde mal kurz. Dabei werden die Diskussionen in den Spielen... Darf ich mich mal kurz einmischen? Zu diesem Ding muss ich nochmal wieder sagen, das ist wieder dieses Ding, das hat die Anita früher auch mal gemacht. Du sagst erstmal ein paar Sachen, die objektiv richtig sind und dann kommt dann Bullshit. Ne? Um schön den Leuten zu verkaufen, so, ja, das ist hier eine Faktendarstellung und jetzt kommt noch eine Faktendarstellung. Aber das zweite Ding ist dann wieder der Bullshit. Und jetzt eben nochmal zu der Sache von eben, also seid ihr wirklich sicher, dass diese Kein-Pixel-Geschichte auch mit Steuergeld bezahlt wird? Weil da war jetzt kein Logo irgendwie von der Bundes... Bildungsministerium für sonst sowas drin? Oder meint er jetzt nur über zwei Ecken jetzt von A-Stiftungen mit Geld? Die wollen aber auch ganz schön beeinflussen, ne? Drängt sich das auf. Also ich gehe davon aus, dass das ein Side-Project von denen ist. Ganz einfach. Also ich gehe von direkter Unterstützung aus. Aber gut. Ja, die Masche ist durchschaubar, ne? Das ist schon richtig. Also, zwar schon ganz nett gemacht, aber noch nicht gut genug, würde ich sagen. Wir haben es noch verstanden, Amadeo. Rockt mich Amadeus. Wir sind nicht drauf reingefallen. Aha. Dabei werden die Diskussionen in den Spielen selbst und in den entsprechenden Online-Communities zunehmend politisch. Ach was. Das kann man natürlich machen. Ne? Man wirft irgendwie einen Molotow-Cocktail irgendwo rein und sagt, also es brennt zunehmend. Ja. Also, mit dem 2020 gestarteten Projekt Good Gaming, Well Played Democracy analysiert die Forschungsgruppe Modellprojekte e.V. in Kooperation mit der Amadeo-Antonio-Stiftung, wie rechtsalternative Akteurinnen zunehmend versuchen, auf Gaming-Plattformen eine menschenverachtende Stimmung zu schüren. Wer kennt es nicht, wenn man Steam aufmacht und da kommt einem erstmal irgendwie ein Zitat aus Mein Kampf entgegen. Kennt man ja. Oder es wird irgendwie für Ethnostaaten geworben oder so. Ja, hat man ja also ständig auf Steam. Das Ding, wo sie sich ja auch ewig dran hochhalten, sind ja diese einzelnen Beispiele, die sie ja haben von irgendwelchen Leuten, die ihre komischen Gruppen da irgendwie dann so nennen. Aber ich sag mal so, wenn man sich da nicht reinbegibt, dann ist man da auch nicht drin, ne, in solchen Sachen. Und die hatten das ja mit diesem Typen hier von München, mit diesem Attentat und so weiter, dass sie da irgendwie so einen Krempel da irgendwie von sich gegeben haben an irgendwelchen Foren. Aber ja, das, so wie sie das immer darstellen, ist so, als ob da jeder dann irgendwie plötzlich reinstolpern würde und nicht wüsste, wo er da ist. Also wenn ich irgendwelche Leute mit Stahlhelm-Avataren oder irgend so ein Kram sehe, dann weiß ich, wo ich da bin. Und dann gehe ich da wieder weg und fertig. Ja, ich meine, man könnte sich fragen, warum das mehr wird oder so, oder ob das wirklich mehr wird, okay, aber wenn ja, dann warum es mehr wird. Aber das ist ja unabhängig von dem, wo es mehr wird. Der allergrößte Teil der Spielerinnen lehnt sexistische, rassistische und antisemitische Haltungen ab. Oh. Das ist ja wieder SWO, halt ein vernünftiger Satz. Dennoch ist eine laute und entschiedene Haltung gegen Menschenfeindlichkeit sowohl in Videospielen als auch in den entsprechenden Communities unterrepräsentiert. Dennoch. Seid ihr noch ganz klar? Dennoch. Ich meine, das mit den Communities kann ich nicht beurteilen, aber eine entschiedene Haltung gegen Menschenfeindlichkeit kann ich in einem großen Teil von Videospielen feststellen. Also wo ich eine entschiedene Haltung gegen Menschenfeindlichkeit übrigens nicht feststellen kann, ist im Feminismus, was wir eben schon mal hatten. Ich denke, ich gebe da nur so Stichpunkte wie zum Beispiel das Scam-Manifest, liebe Amadeo-Antonio-Stiftung. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe ein bisschen reingegraben in kein Pixel, den Faschisten. Habe ins Impressum geschaut, habe einen Namen gefunden, habe den Namen gegoogelt, habe da hier und da Pascal Wagner, der Name, der da im Impressum steht, der betreibt auch einige und arbeitet in einigen von den in der Liste aufgeführten Redaktionen. Ja. Das kann aber sein, dass das nur ein Impressumsservice ist, ne? Ich weiß es nicht. Ja, okay, kann sein, aber Pascal Wagner selbst ist ein Master in Linguistik, Game Translator und so weiter, Autor bei Polynew, was da auch genannt wurde in der Liste, Disclaimer, dann Chefredaktor bei Game Magazine und Begründer von Language at Play oder arbeitet da. Und wenn ich auf languageatplay.de gehe, ist so der erste Artikel, den ich da sehe. Opfer, Mythos und Sexismus, Gamer und das Gatekeeping einer Hobby-Identität. Ja, also, kommen wir gleich. Den haben wir gerade besprochen. Ja, oder? Ja, da kommen wir gleich. Nee, der kommt noch. Ist so alles so vernetzt, weißt du, ist alles so verbunden. Das ist richtig creepy. Mann. Das Projekt Good Gaming entwickelt Kampagnen, die in Kooperation mit passionierten Userinnen eine klare Haltung transportieren. Für eine starke der Scheißdreck ist zu scheiße, um ihn auszusprechen. Für eine starke digitale Zivilgesellschaft im Gaming. Was ist das für ein Nullsatz? Passioniert wofür? Passioniert dafür, überall böse Menschen zu sehen. Dafür passioniert, ja. Da war es wieder, die digitale Zivilgesellschaft. Jetzt auch im Gaming. Ja. In dieser Packung kriegen Sie 20% mehr digitale Zivilgesellschaft. Genau, ich möchte aber nicht digitale Zivilgesellschaft sein. Ah, verhudelt. Ich möchte Videospiele spielen, ich möchte dem Schwachsinn entkommen. Ich möchte mal für eine Stunde was machen, was mich nicht an euch und eure ständiges Gemecker und Genöle und Gejammer erinnert. Dann geh auf thatsafespace.net. Haha, full disclaimer. Guck mal, wäre sehr lustig, finde ich auch ihr Logo. Zwei große Gs nebeneinander. Ist das ein Angriff? Ein offener Angriff garantiert. Auf Gamergate? Garantiert. Kannst von ausgehen. Well played, Democracy. Slow clap. Ja, Moment mal, was bedeutet Well Played Democracy? Könnte ich ja auch sagen, ja, ich spiele auf der Demokratie wie auf einer Teufelsharfe. So, ne? Könnte man auch denken. Also, dass jemand die Demokratie nur vorspielt. Ich weiß nicht, ob das eindeutig genug ist, was Sie da sagen. Gespielte Demokratie, was soll das wirklich bedeuten wohl? Ich weiß es auch nicht richtig. Darum geht es heißt nicht, was bedeutet das? Okay, Videospiele sind politisch. Ah. Aber privat, das ist egal, okay. In einem Strategiespiel erleben die Spieler etwa, welche Folgen der menschgemachte Klimawandel für die selbst errichtete Metropole bedeutet. In einem anderen Spiel nehmen User die Rolle einer Widerstandsgruppe an, die im Nationalsozialismus moralische Entscheidungen treffen muss. Videospiele trauen sich mehr und mehr, gesellschaftsrelevante Fragestellungen aufzugreifen und erzählen Geschichten, die sich zunehmend gegen Rassismus positionieren, sowie für Diversität und sexuelle Vielfalt einstehen. Ah. Dazu möchte ich den Schwank erzählen, dass Rainer Siegel von Video Game Tourism gestern seinen Kumpels getwittert hat, die sollen uns alle ignorieren. Sie hätten sowieso gewonnen, man müsse sich nur die Spiele angucken, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Ach was. Ich weiß nicht, welche Spiele er genau meint. Ja, erstens mal wollte man ja eigentlich die Spiele gar nicht verändern, aber jetzt schreiben sie sich trotzdem. Ich hoffe nicht, dass er so Flops meint, wie Wolfenstein Youngblood oder ähnliches, wo ganz klar die Spieler gesagt haben, go fuck yourself. Weil, oder halt hier Battlefield 5, das als eins der schlechtest rezipierten Battlefield-Teile in die Geschichte eingehen wird. Ja, weil man unbedingt den ganzen Kram, weil man Frauen mit Cyberprothesen in den Zweiten Weltkrieg einschleusen muss. Oder was jetzt halt am Horizont ansteht, The Last of Us Part 2. So, das geht hoffentlich. Das geht hoffentlich richtig in die Hose. Also das ist so unglaublich. Da hat man eine der führenden Autorinnen in der Spielebranche, Amy Henning, die ganzen Uncharted-Spiele geschrieben hat, hat man aus dem Autorentrieben rausgedrängt, aus der Firma rausgedrängt, damit man ohne ihren Widerstand das Ganze halt so auf feministisch trimmen konnte. Also man hat für die Message eine echte Frau aus dem Job gedrängt, die auch noch dazu eine Ikone in ihrem Job war. Sind Feministinnen gerne echte Frauen? Ja, schon. Ich denke, ich würde sagen, Amy Hennig wird sich sicher auch als Feministin bezeichnen. Also, aber trotzdem ist sie rausgeflogen, weil sie halt gesagt hat, nee, mir ist die Story wichtiger als die politischen Inhalte. Ja. Aber hier keine Spoilers, weißt du, weil wenn die Leute wollen, können sie es sich selbst anschauen. Naja, andere Spiele jedoch reproduzieren rassistische Stereotype oder verdrehen historische Tatsachen. Ja, weil es Videospiele sind. Du kannst Battlefield 5 zum Beispiel. Ja, Leute, ich wollte gerade sagen, die Hannis sind die Könige im Verdrehen von historischen Tatsachen. Das wollen sie doch, damit diese Reproduktion von irgendwelchen Dingen aufhört. Müssen doch die historischen Tatsachen verdreht werden, bis sich die beiden. Böhm im 12. Jahrhundert. Böhm. Ja, in vielen der Videospiel-Communities fehlt es oft an einer klaren Haltung, wenn Spieler beispielsweise rassistisch oder sexistisch abgewertet werden. Auf verschiedenen Plattformen wie Steam, Twitch oder YouTube vernetzen sich rechtsalternative Akteure und nutzen Videospielnetzwerke, um Verschwörungserzählungen und rassistische Narrative zu verbreiten. Das ist auf dem gleichen Niveau wie vor 50 Jahren zu sagen, auf verschiedenen Plattformen wie Telefon vernetzen sich Rechtsalternative. Ja klar, es wird immer, außerdem heißt es nicht Plattformen, liebe Amadeo Antonio Stiftung, Plattformen sind mir bisher noch nicht begegnet. Aber jede Möglichkeit, sich zu vernetzen, wird auch von bösen Menschen genutzt werden, ja. Und wir haben extra irgendwie unsere Gesetze so gemacht, dass auch böse Menschen solange sie sich innerhalb dieser Gesetze bewegen, an unserer Gesellschaft teilnehmen können. Wenn wir jetzt anfangen, die alle da rauszudrängen und an die Ecke und auf die zu zeigen, und dann werdet ihr noch mehr Probleme bekommen, weil ihr die Gesellschaft spaltet und weil ihr Gräben aushebt, die ihr nicht mehr zuschütten könnt. Außerdem haben wir europaweit, weil so halt jedes Land halt also verschiedene, wenn es Videospiele angeht, Zensoren beziehungsweise Einstufungsinstanzen, ne, die dann hingehen und sagen, okay, dieses Spiel ist freigegeben ab 6, dieses Spiel ist freigegeben für alle, dieses Spiel ist freigegeben ab 18. Weißt du, so du hast verdammt nochmal verschiedene Kategorien für verschiedene Leute, genauso wie du verschiedene Genre hast. Das ist wie wenn du sagst, hier, das Genre Comedy erkenne ich nicht als Genre an, weil das korrumpiert die Gesellschaft. Ich akzeptiere nur das Genre historische Ereignisse. Ja, aber das bringt auch nur wieder den Leuten bei, in Kategorien zu denken und führt in den Faschismus, Obex. Ja, aber ja. Weißt du, was ich da vor allen Dingen jetzt gelernt habe, ist, spielt nicht mit den Plattförmchen von den Schmuddelkindern. Weißt du, und keine feministischen Witze erzählen, bitte. Mann, keine Witze. Nein, bitte. Nee, die Rechte spalte warte. Da auch noch vor. Ja, zum Antonio Amadeo Aufkleber, da kommt. Also, auch innerhalb der Spielerchats und Kommentarfelder dominiert ein toxisches Kommunikationsklima. Bullshit. Wir haben doch Kommunikationsklimawandel hier, okay? So, meist fehlt es an entscheidender Gegenrede. Die Communities reagieren eher verhalten auf Hassänderungen und verstehen Videospiele primär als Ort der Zerstreuung und des Vergnügens. Das Freizeitspaß und eine eindeutige Ablehnung gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit gut zusammenpassen, vermittelt das Projekt Good Gaming, Well Played Democracy. So, okay, nein. Geht weg. Lass meine Spiele in Ruhe, bitte. Da kommt doch jemand Neues rein und sagt, warum spricht er denn nicht gegen den Nazi hier oder so? Gegen den Rassismus und so. Ja, und da haben wir halt auch wieder ganz klar 1:1 einen Talking Point aus den Gamers Are Dead Artikeln und aus der Urzeit von Gamergate 2014, Zerstreuung und Vergnügen. Fun is a neurological trick. Spaß darf nicht unser Ziel sein. Spaß muss erwachsen werden. Spaß ist nicht das Ziel eines Videospiels. Ja, aber wie gesagt, dann geh raus und mach deine eigenen Spiele, bitte. Du hast die ganzen Werkzeuge da, leichter als jemals zuvor. Mach dein eigenes Spiel und schau, was passiert. Wenn das Spiel eine tolle Mechanik hat und Spaß vermittelt, dadurch, dass es in einem unsicheren System dir halt so eine Chance gibt zu gewinnen, so wenn du die Mechanik lernst, daraus entsteht Spaß. Nicht aus dem, dass da irgendwo, oh, Nazis, wow, das macht jetzt den Spaß viel besser. Nein, so ist es nicht. Ja, es gab ja auch in der letzten Woche den deutschen Computerspielpreis, den hat Anno 1800 gewonnen. Und der Herr Kogel, den wir auch aus vielen Sendungen kennen, seinerseits Journalist für Radio und verschiedene Magazine, hat auch geschrieben, also er hätte es eigentlich besser gefunden, wenn halt das von der Amadeo Antonio eben auch schon indirekt erwähnte The Darkest of Times den Preis bekommen hätte, weil da ist es nämlich so, dass man als Widerstandsgruppe gegen die Nazis kämpft und da, ja, auf einem relativ, ich habe mir nur ein Let's Play mal angeguckt, weil ich sehen wollte, wie das Spiel halt funktioniert, auf einem relativ niedrigen Niveau halt irgendwie so ein Strategiespiel spielt. Sah nicht besonders, ja, ist bei der Thematik vielleicht auch schwierig, aber sah jetzt nicht besonders unterhaltsam aus, das Spiel zu spielen, rein mechanisch gesehen. Ja. Und dann geht ein Journalist hin und sagt, aber das müsst ihr eigentlich den Preis bekommen, weil das ist ja viel deeper als Anno 1800. Und außerdem ist Anno 1800 problematisch, weil es Kolonialismus befördert. Da fällt mir nichts mehr ein. Es geht hier nicht um einen Preis für das wokeste Spiel oder für das Spiel, das der Amadeo-Antonio-Stiftung am besten gefällt, sondern es geht um einen Preis für das beste Videospiel. Und da halt ein äußerst, ich meine, es ist stimmig vom Design her und so, aber es ist halt lange nicht der Aufwand, den man natürlich für ein Anno 1800 treiben muss. Und es ist lange nicht so perfekt wie ein Anno 1800. Und würdest du es umsonst verteilen, beide Spiele, wette ich mit dir, dass die Spielerzahlen in Anno 1800 die von The Darkest of Times halt um Längen schlagen würden. Und dafür ist doch so ein Preis auch da. Das ist so ein bisschen wie Bully Herbig das auch sagt. Warum sollen Preise an Leute gehen, die halt die Latte gerissen haben, ja, die halt einfach nicht das beste Spiel des Jahres sind. Ja, das ist halt der Unterschied zwischen dem Preis für das beste Spiel und dem Nachwuchspreis oder dem Förderpreis. Ne? Genauso ist es. Ja, diesen Nachwuchspreis hatte doch damals der Phil Fish auch zweimal gewonnen, oder nicht? War es nicht so? Ja, das war, weil die Arbeit an Face sich so lange hingezogen hat, dass er es praktisch einmal als Demo eingereicht hat und dann nochmal die Vollversion und beides mal einen Preis gewonnen hat. Ja, und quasi Geld gewaschen hat darüber. Ja, das ist ja, da gibt es noch ganz andere Theorien, ja. Aber grundsätzlich ist es halt Filz. Und das wollen diese Leute nicht einsehen. Das, Gott, wer hat denn das geschrieben hier oben? Forschungsgruppe. Die Forschungsgruppe Modellprojekt. Ja, ich finde es mal. Alter, hat das die Kant getippt, oder was? Ja, ich meine, es geht doch nur um die Messungsgruppe. Das ist doch nur. Das ist doch nur Shaming der Leute, die nicht so gut Deutsch sprechen, die hier beschäftigen. Wahrscheinlich sind die sehr divers dafür. Schlechte Rechtschreibung, Gegenrecht. Okay, aber was ich vor allem gut finde, ist erstmal, was ist das überhaupt für ein nebulöser Begriff, Forschungsgruppe, Modellprojekte? Und zweitens, FGM heißt normalerweise Female Genital Mutilation. Oh, würde ich nur mal anmerken. Das ist so gut wie Star Trek Discovery. Geh doch mal auf die Seite von diesem Modellprojekte-Ding. Da war doch ein Link. Lass uns doch gucken, wenn wir schon hier sind. Ja. Das Ziel, Anregungen für die Bildungsförderung von Kindern und Jugendlichen zu geben. Ah, hol sie dir, wenn sie klein sind. Ja, aber ist es nicht eine Taktik von Rechten, Kinder zu instrumentalisieren? Und nur wenn die Zöpfe haben oder gehorsam sind. Ja, aber sollten wir dann nicht aufhören, dieselben so Taktiken zu verwenden? It's okay when we do it. Das zieht nicht. Das zieht gar nicht. Es hat immer gezogen. Nein, tut's nicht. Es hat niemals gezogen, weil es nie funktioniert. Oh, demokratische Diskussionskultur im Netz stärken. Ah, blocken. In Kooperation, Amadeus. Ja, Diskussion, ey. Also wenn die Diskussion haben wollten. Ja, das ist das Lächerlichste, dass sie das immer wieder behaupten. Ey. Ja, das ist richtig frech. Mann, es ist halt wirklich so seltsam. Das ist wie wenn du, wenn du so ein Tuch hebst, ja, und darunter stehen immer dieselben drei Leute. In derselben Gruppierung. So Demokratie leben, Amadeo Antonio Stiftung. Und kein Ausländerkind auf dem Bild, ne? Wahrscheinlich nicht. Kinderrechte und Bildung. Das Community. Ein Quadratkilometer Bildung. Einfach eine Bildung ausgeschnitten, ausgedruckt und hingeklackt. So auf einen Quadratkilometer. Es gibt da bestimmt seltsame Sätze, so in dem Text. Das kinderrechte Ding ist ja das, was halt eben dafür in der Kritik steht, dass die Leute meinen, dass das dann sowas heißt wie: Der Staat muss jetzt die Kinderrechte durchsetzen, bedeutet dann irgendwie, die Kinder haben ein Recht darauf, dass sie irgendwie in Demokratie erzogen werden. Ne? Und wenn ich mir hier sowas angucke, solche Dinge, die hier gemacht werden, solche Projekte, die hier gefahren werden, dann passt das sich da schon ganz gut ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so eine rechte Erzählung scheint das dann wohl nicht zu sein. Oder scheint ja eher das zu sein, was ihr gerne so haben möchtet. Spielen in der Schule. Ja. Da brauchen wir jetzt hier so Leute für, die sich da drüber Gedanken machen über Spielen in der Schule. Das ist das auf neue Twitter Ding. Hat gerade jemand kommentiert, irgendwie seltsam, dass sich bei Aktionen wie keinpixel.de immer die gleichen Leute und Stiftungen sammeln, die seit Jahren. Man sollte meinen, die hätten doch mittlerweile Erfolge vorzuweisen, statt immer das Gleiche unter anderem Namen aufzuziehen, oder? Da kann ich nur hundertprozentig zustimmen, ja. At Jaquento. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ne, das ist überhaupt nicht deren Ziel, irgendwelche Probleme zu lösen. Das ist das Letzte, was die wollen. Vor allem, ja, weil vor allem, weil die Auflösung der Probleme ja den Verlust ihrer Geschäftsbasis. Ja, das ist ein viel tieferes Problem. Das tiefste, die tiefere, ist eben kritische Theorie. Kritische Theorie ist nur darauf ausgerichtet, den Westen mit seinen Institutionen und Strukturen und Kultur zu zersetzen. Das ist nämlich halt Kulturmarxismus. Klack, klack, klack. Weißt Bescheid. So, ja. Ist halt wirklich so. Ohne Scheiß, Mann. Einfach nur meckern, bis man halt einfach nicht mehr kann und dann meckert man weiter und die anderen sollen sich bitte mal anpassen und ändern. Das ist das, was linke Politik mit einem macht. Es ist mittlerweile schon so, dass sogar Rechte anfangen, dieselbe Strategie versuchen, für sich selbst auszunutzen. Aber es ist bis jetzt viel häufiger, wenn jemand das macht, dann ist er eher so links. So, einfach meckern. Ja, und auch in diesem Bereich wieder. Ne? Da steckt ganz viel Erkennen, dass die Rechten das auch machen, was die machen, und dann projizieren von, haben wir euch ertappt. Ihr wollt ja auch alle Leute nur umwursteln, so wie wir das halt wollen. Und deswegen gehen wir davon aus, dass ihr auch der Meinung seid. Das mag ja auch stimmen bei einzelnen Leuten, aber soweit wie die sich das vorstellen, so viel wie da dran ist, ist da halt nicht dran. Das ist halt größtenteils einfach nur deren Verschwörungstheorien und Verfolgungswahn und Bullshit. Ja, und für die Leute, die sich vielleicht fragen, ja, wie kann das denn sein, dass da Leute sich freiwillig in so eine Theorie reinsteigern, die halt ja Sachen dann zersetzt, und merken die ja nicht, was sie da tun, welchen Schaden sie anrichten und wie die Sachen einfach total nicht mehr irgendwie produktiv voranbringen. Also, ja doch, das merken die schon. Das Ding ist einfach nur, die meinen halt ja, okay, jede Verhinderung von der Kultur, wie sie jetzt ist, verbessert sie. Das ist so dieser kaputte Gedankengang, den sie da haben. Die brauchen nicht mal große Nachweise haben, warum etwas schädlich ist oder ob etwas schädlich ist, sondern einfach nur, ich fühle mich so oder ich vermute mal, es könnte so sein, also werde ich da jetzt voll hart gegen mobilisieren. Und wenn sie es dann erreichen, was sie anstreben, dann haben sie keine Identität mehr und suchen sich was Neues. Ja, mobilisieren, sie wollen diskutieren. Im Prinzip steht ja hier auch, ne? Diskutieren mit uns. Was dann passiert, wenn sie da hart mobilisieren und diskutieren? Wissen wir ja im Prinzip schon. Also es stimmt ja eigentlich alles auch nicht. Ne? Ja, dir wird eine Liste vorgestellt von Regeln, die du hättest befolgen sollen, und dann, ja, bist halt rausgekickt worden, lol. Hast einen Mann bezeichnet. Wir müssen chatten mit denen und diskutieren, wie ich so ruckzuck raus. Das kann natürlich auch noch sein. Ja. Gibt es jetzt die Game Studies in Anlehnung an die Gender Studies oder sowas hier? Ich meine, weißt du, so der Spruch von keinen Pixel den Faschisten und diskutier mit uns, sind halt so von total verschiedenen gegensätzlichen Polen entstanden. Der eine ist, es ist genug geredet worden, jetzt wird gehandelt, und das andere ist, komm, red mit uns. Hier haben wir den Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele. Dem Artikel die antifaschistische Verantwortung der Game Studies von Pascal Wagner, den wir eben schon mal hatten mit seinem Impressumservice. Ja. Da ist dann im Endeffekt, die ersten paar Absätze sind nur eine Zusammenfassung der Sachen, die wir schon auf der Website gesehen haben. Aber, warte mal, wo sind wir denn? Das ist so ein langer Artikel. Hier sind wir bei dem Stück, das interessant ist. Games sind das zentrale Medium für Darstellungen von Geschichte, in denen Menschen selbst Hand anlegen und Prozesse beeinflussen können. Das Medium digitales Spiel wird allerdings von antidemokratischen Strömungen missbraucht, weil es allzu oft von ideologischen und opportunistischen Gruppen als unpolitisch zu positionieren versucht, gleichzeitig aber hochgradig politisiert wird. What? What? Hochgradig. Ja, politisiert, von wem bloß? Ne? Diese antidemokratischen Strömungen, wie kommt ihr dazu, das jenen, der eure Scheiße kritisiert, antidemokratisch zu nennen? Das ist widerlich. Wo war ich? Antidemokratischen Strömungen missbraucht, weil es allzu oft von ideologischen, opportunistischen Gruppen, also ja, das hatten wir doch schon, diese antidemokratischen Strömungen konnten so unter anderem mit Hilfe des digitalen Spiels in einer breiten Öffentlichkeit Fuß fassen und an Relevanz gewinnen. Gamergate, die 2015 erstarkte Hassbewegung gegen Frauen. Also es gibt kein politisches Problem, die ganzen Rechten, die spinnen einfach alle nur, und die sind wahrscheinlich rechts geworden, weil sie zu viele Computer gespielt haben oder so. Das verstehe ich mal noch aus. Die 2015 erstarkte Hassbewegung gegen Frauen in Entwicklerinnen- und Journalistinnenpositionen ist hier als Beispiel zu nennen. Das ist eine abgefuckt unverschämte Lüge. Schafft ihr es nicht mal, die Jahreszahl korrekt zu recherchieren? 2014 wäre hier angesagt. Hassbewegung gegen Frauen in Entwicklerinnen- und Journalistinnenpositionen ist doppelt falsch, weil es ging nicht um Journalistinnen bei den ethischen Brüchen am Anfang, sondern um einen Journalisten. Versteht ihr nicht? Ist aber so. Und Es gibt gerade, wir hatten das letztens vorgestellt, die Zahlen von Brad Glasgow aus der aus dieser Befragung von Gamergate-Unterstützern, die vor ein paar Wochen als peer-reviewed erschienen sind. Ja. Und gestern oder vorgestern gab es ein Interview mit dem Psychologen, der diese Sachen peer-reviewed hat. Und der wurde dazu befragt. Und das war jemand, der hat ganz klar gesagt, er mag Anita Sarkeesian. Er findet viele Sachen, die sie anspricht, richtig. Er findet Diversität wichtig, er findet Gender-Repräsentation wichtig und all das. Und trotzdem hat er am Ende gesagt, ich habe diese Nazi-Hassgruppe nicht gefunden und diese Frauenhasser. Das geben die Zahlen verfickt nochmal nicht her. Und es gibt keine anderen Zahlen. Es gibt keine, weil die Herrschaften auf der anderen Seite sich ja nicht die Mühe gemacht haben, das auch nur ernst zu nehmen, was unter dem Hashtag Gamergate passiert ist. Das heißt, wir sind in der tollen Lage, dass wir nicht nur einen FBI-Bericht haben, wo das FBI sagt, wir können hier nichts feststellen, dass Gamergate in irgendeiner Form was gemacht hätte, was strafrechtlich relevant ist, sondern wir haben auch noch wissenschaftlich untermauerte Zahlen darüber, dass wir halt eben nicht zur Mehrzahl Nazis und Frauenhasser und was weiß ich waren. Das ist hieb- und stichfest und trotzdem kommen solche Leute 6 Jahre später hier daher und tröten so eine Scheiße raus. Die Kampagne fand auf dem lange genährten Boden einer angeblichen Abgrenzung von Core-Gamer und Casual-Kulturen erschreckend viel Zuspruch. Ihr habt diese Core-Gamer-Casual-Nummer da reingebracht, aber egal. Die Bewegung wurde unter anderem von US-Präsident Donald Trumps späterem Chefstrategen Steve Bannon während seiner Leitung der rechtsextremen Website Breitbart dazu genutzt, die Methoden und Argumentationen des White Nationalism auszutesten und für den Wahlkampf aufzubereiten. Von was seid ihr besessen? Ich habe mir den Artikel, der hier verlinkt ist, angeguckt. Und selbst der wagt sich nicht, so einen Unsinn zu behaupten, wie ihm hier in den Mund gelegt wird. Darf ich mal die tippen? Methoden und Argumentationen des White Nationalism auszutesten. Ist das? Ja, das ist das übliche Geseier. Es ist ein bisschen Milo, es ist ein bisschen okay. Und das. Aber die Aussage, dass Steve Bannon da irgendwelche Sachen getestet hat und White Nationalism für den Wahlkampf, das steht da nicht drin. Und auch gar nichts. Eigentlich werden Bannon und Gamergate kaum in Verbindung gesetzt da. Ja. Auch ohne sich bewusst unter dem Mantel von Gamergate zu sammeln oder offene rechtsextreme Positionen zu vertreten, fällt die Diskussionskultur in Videospiel-Communities oft als misogyn auf. Wem? Euch, ja. Aber den vielen Frauen, die sich wohlfühlen und die auch bei Gamergate aktiv waren, um euren Positionen Kontra zu bieten, denen scheint die irgendwie nicht als misogyn aufzufallen. Oder zumindest finden die das nicht so schlimm. Der negativ konnotierte Begriff des Gamer-Girl oder negativ mit Weiblichkeit assoziierte Spiele wie The Sims oder Animal Crossing werden bis heute für Cybermobbing und Ausgrenzung genutzt. Darf ich mal kurz unterbrechen? Ist ein bisschen schlecht gealtert, der Tweet, weil Animal Crossing gerade durch die Decke gehen und sonst sowas. Ja. Und außerdem, mein lieber Pascal oder wie der Typ hier irgendwie hieß, das ist auch schon wieder so, diese ganze Formulierung mit Weiblichkeit assoziiert. Ja, das ist ein schönes Wort zu sagen, das sind die Spiele, die Frauen spielen und irgendwelche Call of Duty und sonst wie Geschichten, die, wo ihr euch drüber aufregt, wie die da dargestellt werden und dass man die verändern muss, damit die Frauen das auch interessiert oder so. Oder irgendwelche Rennspiele oder irgendwelche Sachen sind eben die Spiele, die Frauen eher nicht spielen, in verschwindend kleiner Anzahl nur spielen. Und das ist auch was wir schon seit ewigen Zeiten sagen, dass es doch diese Sachen gibt, die Leute interessieren, dass das ja auch in Ordnung ist, wenn die das interessiert. Aber dass halt eben dieser Schluss, dass man jetzt, weil man da jetzt irgendwie 50% dann hat in solchen Spielen, dass man deswegen jetzt den ganzen anderen Krempel irgendwie umbauen muss, weil da diese ganze Potenzial zum Wachsen irgendwie da wäre, das ist der Krempel, der nicht stimmt. Und irgendwelche Formulierungen wie assoziiert, die sind damit assoziiert, weil die Frauen diese Spiele nun mal mögen. Und das ist objektiv feststellbar, mein lieber Freund. Männer werden ja auch mit Penissen assoziiert. Ja. Die übersexualisierte Darstellung von weiblichen und die negative Darstellung oder Abtötung von homosexuellen Figuren in Spielen ist trotz löblicher Tendenzen immer noch eher die Regel. Abtötung von homosexuellen Figuren. Ich habe in den Artikel reingeschaut, das ist dieses übliche Ding, oh, in dem Spiel ist jemand Schwules gestorben, nur um die Story weiterzubringen. Das heißt, man darf jetzt halt weiter Heterosexuelle umbringen, ja, klar, um die Story weiterzubringen, aber mit Homosexuellen keine Frauen machen bitte, wir das, ne? Frauen umbringen ist misogyn, auf jeden nur Fall. Nur heterosexuelle Zitz, das hatte ja die Anita auch schon dabei, dass das total frauenfeindlich ist, wenn man Frauen umbringt, um für den Helden irgendwie die Spannung zu erhöhen, das ist ja auch ganz sexistisch auf jeden Fall. Aber das ist eine Sache, die zieht sich durch diesen ganzen Medienblitz, den wir hier gerade durchkauen, dass die Argumente fast alle von Anita sind und 6 Jahre alt mindestens. Tja, dabei wollten sie uns doch in den letzten 2-3 Jahren irgendwie erzählen, wollten sie uns doch erzählen, dass es dieser Anita-Kram ja auch Blödsinn ist. Also, dass sie das mittlerweile eingesehen haben, dass das ja Blödsinn ist. Und jetzt ist es doch wieder alles richtig. Ich möchte das Augenmerk nochmal auf das Ende des Satzes lenken. Ja? Also diese ganzen schlimmen Sachen sind trotz löblicher Tendenzen immer noch eher die Regel als die Ausnahme in an große Öffentlichkeit gerichteten Spielen. Könnt ihr mir erzählen, wann habt ihr das letzte Mal ein Spiel gespielt, in dem ein homosexueller Charakter abgetötet wurde? Ist das die Regel? Die Regel? Was für Spiele meint ihr? Animal Crossing? Oder ich glaub, was schon, genau? Ja, da sterben die bestimmt alle. Ich habe es so nie gespielt, aber gehe ich mal von aus. Gab es das nicht im Doppelpack? Shooting the Jews? Street Fighter? Doom? Ja, aber hier Sangeep doch bestimmt, oder? Was? Von Street Fighter, der eine. Es gibt keine Homosexualität in der Sowjetunion. Sangeep, Alter. Also das ist eine absolute Lüge, zu behaupten, übersexualisierte Darstellung, negative Darstellung oder Tötung von homosexuellen Figuren sei die Regel an die große Öffentlichkeit. Ja, aber warte, das ist ja ein Link. Tötung von homosexuellen Figuren in Spielen ist ein Link. Ja, hatte ich gesagt, Opex, das ist ein Artikel darüber, das ist so wie Woman in the Fridge, weißt du? Diese Geschichte, dass halt eine Frau umgebracht wird, um dem männlichen Charakter halt eine Charakterentwicklung zu ermöglichen. Genauso wird hier darüber gesprochen, dass es angeblich immer die homosexuellen Figuren sind, die ins Gras beißen müssen, damit die cis-hetero-Hauptfigur sich weiterentwickelt. Ist das wirklich Woman in the Fridge? Ja, das kommt aus einer Comic-Ding entwickelt. Genau, Green Lantern, der seine Freundin halt als Frau bekommt. Das ist aber irgendwie so, dass sie ermordet wurde, damit die Story überhaupt weitergehen kann, ne? Nicht damit die Männer weitermachen können. Ja, aber es ist doch, ich meine, der Verlust eines geliebten Menschen, das ist halt eine Trope, die ist so alt wie die Welt, nehme ich an. Und klar, man kann dagegen sein, solche alten Tropes zu benutzen, aber ich bin eher da so ein bisschen hier Joseph Campbell-mäßig unterwegs und sage, es gibt gar nicht so viele Variationen von Geschichten, die man erzählen kann. Und deswegen werden sich bestimmte Motive immer wiederholen. Ja? Ja. So wie Luke Angst um Leia hat, und als sie auf Bespin ist. Das ist halt ein wichtiger Antrieb. Ja. Aber also, ja. Menschlichkeit ist das im Endeffekt. Menschlichkeit nennt man sowas. Aber na gut. Ja, ja. Kurzum, digitale Spiele als Medium sind in ihrer Außenwirkung weit davon entfernt, antifaschistisch und gleichberechtigend zu wirken. Ja, jetzt wirken die nicht so, weißt du, die können es sein, aber wenn sie nicht so wirken, dann ja. Politischen Akteuren und freiheitsfeindlichen Gruppen ist daran gelegen, das Problembild des digitalen Spiels als Tötungssimulator oder als Domäne weißer Männer weiterhin zu festigen. Unglaublicher Satz, oder? Ja, nee. Genau, richtig, super. Das ist auf jeden Fall das, was bei denen abgeht, ja. Übrigens, ihr nennt das First-Person-Shooter, wir nennen es Tötungssimulatoren. Seht ihr, wie woke Gamer wir sind? Hello, fellow Gamers. Ja. Unglaubliche. Domäne weißer Männer. Not Your Shield hat wieder nicht stattgefunden. Was ist denn die Domäne weißer Männer? Whitemen.com oder was? Die Daten, die Brad Glasgow gesammelt hat, die sind wieder nicht zur Kenntnis genommen worden. Sonst wäre klar, dass es halt nicht die Domäne weißer Männer ist. Aber ja. Entwicklungsstudios, Publisher und Berichterstattung tragen dazu oft ungewollt bei, indem sie sich weigern, Position zu beziehen. Ubisoft hat deswegen am Wochenende auch wieder ordentlich Ärger gekriegt, weil sie doch wieder eine männliche Hauptfigur in dem neuen Assassin's Creed geteasert haben. Man weiß noch nicht, ob das die einzige ist oder ob es wie es laufen wird. In dem neuen Assassin's Creed ist es genauso wie in dem Assassin's Creed davor. Du hast die, und auch in dem, in Syndicate haben sie es ja schon zuerst gemacht. Da haben sie dir zwei Charaktere gegeben gehabt, mit denen kannst du den entscheiden spielen mit einem Mann und einer Frau. Ja, bei Syndicate spielst du sie eher abwechselnd und bei Odyssey entscheidest du dich einmal. War das genau, ja, und es wird auch genauso wie bei dem neuen Assassin's Creed. War das nicht da gibt's eine weibliche Ding, Charaktere. War das nicht dieses Ding, wo sich Anita drüber aufgeregt hat, dass die mit dem Arsch wackelt, wenn sie geht? Das, oh mein Gott, jetzt habe ich jetzt Batman Arkham Asylum. Oh ja, genau. Oh je, Batmans Arsch. Ja, ich will ja nicht sehen, ne? Er will nicht zu sehen, hat sie gesagt. Und natürlich muss ein Publisher aufpassen, dass er seinen Kundenstamm nicht verschreckt. Das ist das, was diese Leute einfach nicht einsehen wollen. Publisher funktionieren nicht über ideologische Brownie Points. Die funktionieren mit Geld. Wo Dollar. Hast du mal die Connection von EA? Ja. Die EA-Connection kommt auch noch. Was? Okay. Ja, okay. Freiheitsfeindlicher Gruppen. Ja, freiheitsfeindlichen Gruppen. Freiheitsfeindlichen Gruppen wie hier diesen Leuten ist daran gelegen, das Problem des digitalen Spiels als Misogynie-Simulator oder Domäne weißer Männer zu bezeichnen. Ja, gegen die Freiheit, frei zu reden in so Spielen. Hier einfach die Game Studios. Studies? Studies. Also fuck. Studien. Die Game Studies, als Disziplin der wissenschaftlichen Reflexion von digitalen Spielen, können und müssen hier nachbessern. Sie müssen Forschungsergebnisse politische Kritik üben. Politische Kritik üben, wo es angebracht ist und transparent machen, warum sie diese Kritik für angebracht halten. Ja, das merken wir, warum ihr das für angebracht haltet. Aber es ist nur falsch. Es beruht alles auf komplett falschen Prämissen. Ja, tut's halt, aber die akzeptiert man halt und arbeitet damit. Okay, ich habe ja auch bei mir hier in der Uni, hab eine Dozentin, die arbeitet im Bereich von Hate Speech Erkennung, gibt Leuten regelmäßig Aufgaben auf Basis von einer Datenbank, von so einer ja, Anreichung an Informationen, sind so ein paar zigtausend Tweets, ne? Und wenn man sich einfach mal die Ressource anschaut, mit den Quellen, die da existieren, gibt's da Quellen, die buchstäblich halt im Paper schon einfach drinstehen haben, in dem Ausschnitt, in der Einleitung. Wir haben uns auf die kritische Rassentheorie bezogen, um Tweets zu analysieren nach Hate Speech. Weißt du, und das ist eine von den Quellen, die Leute verwenden für eine Ressource, die jetzt weiter hier verwendet wird. Und das ist eher sowas, wo es recht still zugeht. Weißt du, keiner schaut da so groß drauf, weil, ja, was soll's, man akzeptiert's halt. Ne? Was soll man denn sonst forschen? Ja, wenn man halt nichts forschen kann, dann einstammt. Sorry, aber nee. Ebenso wie die digitale spielbehandelnde Kulturjournalismus sind die Game Studies aufgerufen, mit ihren jeweiligen Mitteln aufzuarbeiten und öffentlich zu machen, wo Spiele und Spiele-Communities problematisch agieren und wo sie besser handeln sollen und müssen und wo sie bereits vorbildliche Tendenzen anregen. Dies ist damit auch Herausforderung einer inkludierenden, verständlich machenden Wissenschaftskommunikation. Richtig schick. Voll nice. Voll gut. Bin voll dafür. Außer wenn ihr das macht. Das ist fürchterlich. Nee. Nee, Mann. Nee, das erinnert mich wirklich daran, wie religiöse Gemeinden dann versuchen, Videospiele für sich zu erschließen und dann hingehen und sagen, ja, weißt du was, mach einfach ein christliches Videospiel. Super Noah's Ark 3D. Ja, weißt du, so, klasse, wow, super. Ich habe eindeutig nicht das Gefühl, dass zuerst die Message im Vordergrund steht und nicht die Mechanik. Weißt du, klasse. Mann. Super Noah's Ark war einfach nur ein Klon von Wolfenstein, wo du den Soldaten hier durch Noah ersetzt hast und die Gegner durch Ziegen, die er abschießen musste. Ja, und zwar nicht abschießen, sondern so einfangen oder so, ne? Nee, einschläfen, also die zum Einschlafen bringen. Schön finde ich ja auch diese Wurst digitaler Spiele behandelnder Kulturjournalismus. Ja, oder New Games Journalism scheint verdammt zu sein. Kommunikation. Ja, da, ne? Ist klasse. Wenn die Game Studies sowie speziell auch die geschichtswissenschaftliche Digitalspielforschung eine seriöse, transparente, nachvollziehbare Wissenschaft sein wollen, müssen sie sich der Wissenschaftsethik in einer freien, offenen und diversen Gesellschaft verschreiben. Müssen? Ich dachte, ja, die sollten so wenig gebiased wie möglich sein. Das heißt, die sollten einfach nur forschen und schauen, was bei rumkommt. Wenn du Forschung anstellst, schon mit einer Frage oder mit einem Ziel, was rauszufinden, dann ist das keine objektiv gute Forschung. Dann musst du sie erst recht richtig krass belegen. So, also du kannst nicht einfach sagen, ja, hier, Forschung ist für mich einfach mal ein bisschen so Leute befragen auf Twitter und dann sage ich, haha. Ist das sonst nicht so ein Standardspruch hier? Ist das nicht so ein Standardspruch so von der Wissenschaftsethik und so? Ist halt, Wissenschaft muss erwachsen werden, Alter. Ja. Ja. Müssen sich der, ja, okay, der offenen, diversen Leute, es Gesellschaft ist 20 haben. Uhr. haben wir hier noch was? Oder? So war langsam mal weiter. Ja, klar, dass das passieren würde. Mach weiter, komm. Ja, ja. Es ist ja, wir haben ja noch mindestens 2 Artikel zu dem Thema, oder? Das sind noch 2 Stunden, ja. Opfer, Mythen, Sexismus, Gamer und das Gatekeeping einer Hobby-Identität. Boop, boop. Hier haben wir jetzt Language at Play, die ich schon ein paar Mal erwähnt hatte. Und hier haben wir auch gleich einen Namen meiner Autorin, den wir schon öfter gehört haben, Aurelia Brandenburg. Und um das jetzt kurz zu machen, es ist das Übliche. Also wer ist ein Gamer und alle sind Gamer und bestimmte Teile dieser Gedächtniskultur, besteht dieselbe Kultur auch zu einem entscheidenden Teil aus der Idee von Opferschmerz und des Gefühls des ewigen Außenseitertums, ob gerechtfertigt oder nicht. Gamer fühlen sich seit jeher missverstanden, ob gerechtfertigt oder nicht, ey. Und das erzählen dir dann irgendwelche paar 20-Jährigen, wenn du ein alter Mann bist und das von Anfang an mitgekriegt hast, wie Computerspiele behandelt worden sind früher. Ihr könnt es überhaupt nicht beurteilen. Ihr wisst nichts darüber. Natürlich wird Halle, klar, wird Halle und die Gamifizierung und so wird angesprochen. Die Idee eines selbsterklärten Opfertums der Underdogs, deren Leidenschaft für ein Hobby einen ständigen Schutz vor Angriffen von außen erfordert, ist tief in der Gamer-Szene oder vielmehr dem Konstrukt verankert, das diese Identität überhaupt erst ermöglicht. Die Ursprünge dafür sind nicht vollkommen erfunden und gerade die Killerspieldebatte im deutschen Raum hat hier tiefe Einschnitte hinterlassen. Aber trotzdem seid ihr natürlich böse, frauenhassende, was weiß ich, Projektionsflächen für bestimmte Konzepte toxischer Nerd-Maskulinität, die wiederum Hand in Hand mit Frauenfeindlichkeit, Rassismus, Ableismus und mehr geht. Diese haben nicht alle Gamer aufgegriffen, aber zu viele. Zu viele, versteht ihr? Da müssen wir weniger haben. Wenn man diesen Leuten glaubt, dann haben andere Menschen umso weniger Platz in ihrer Welt des Gamerseins, je mehr sie vom Gebild des gebeutelten weißen Nerdmanns abweichen. Aurelia, du lügst. Ganz einfach, du lügst. Das haben wir schon 100-mal besprochen. Du hast schon 100-mal, du weißt genau, dass es die Not Your Shield gab bei Gamergate. Du weißt ganz genau, dass Gamergate nicht ein Haufen weißer Männer war, sondern ziemlich divers. Aber es wird halt einfach weitergelogen. Deshalb kann Beispiel einzelnen weißen Cis-Frauen sehr einfach ein wenig Raum zugestanden werden. Die Grenzen dieses Raums sind allerdings immer eng abgesteckt, inklusive der stummen Bedingung, dass diese Frauen nicht mehr einfordern sollen oder dürfen, als ihnen so zugestanden wurde. Seid ihr noch ganz klar? Guck mal, echte und falsche Spiele. Deshalb war zum Beispiel die Sims auch immer so etwas wie der Frauenroman digitaler Spiele. Ernstzunehmende, echte Spiele, das war immer etwas anderes, aber nicht Sims. Ja, Obix, ich wollte jetzt eigentlich nicht groß anfangen, das alles wieder vorzulesen. Ich wollte eigentlich nur kurz sagen, dass es wieder diese alte Leier ist, die wir eben schon mal hatten und dann halt eben auch mit dann hinterher hier zu sagen, ja, Mobile Gaming, das ist doch alles auch alles prima und so groß und das ist dieser Fehlschluss, wo ich eben schon drauf eingegangen bin, dass halt eben, weil die Frauen irgendwelches Rumdaddeln zwischendurch machen und bestimmte Genre von Spielen ganz gerne machen, was sie auch gerne dürfen, wo sie auch gerne ihren Spaß dran haben dürfen, aber dieser Punkt, der das Problem ist, ist halt eben dieser, dass sie dieses dann wieder anwenden und sich damit dann umdrehen auf die anderen ganzen anderen Sachen und sagen so, ja, die müssen sich jetzt alle verändern, weil ihr habt ja dieses riesige Wachstumspotenzial und das ist halt eben nicht gegeben. Das ist eben der Fehlschluss und hier regt ihr euch nur drüber auf, dass die Leute die falsche Ansicht darüber haben, die euch nicht passt, dass sie das zu klein und zu unwichtig finden. Und das tun sie ja vielleicht auch in vielen Fällen, aber da müsst ihr erstmal beweisen, dass das in irgendeiner Art und Weise ein Problem ist. Nur nicht für eure kleinen Fifis, weil ihr euch gerne super wichtig und gut und wichtig vor allen Dingen fühlen wollt in dieser Community, um dann Hebel reinzukriegen, um euren Bullshit anzusetzen. Und das ist leider nicht gegeben, tut mir furchtbar leid. Aber jeder, der Bock drauf hat, da irgendwie mitzumachen, der ist überhaupt gar nicht rauszuhalten. Dieses ganze Ding von wegen, man will die Frauen abhalten von den Computerspielen, war von Anfang an Bullshit und offensichtlicher Bullshit, weil keiner dir sagen kann, wie das überhaupt gehen soll. Weil niemand kann die Leute davon abhalten, sich damit zu beschäftigen, wenn sie sich gerne damit beschäftigen wollen. Kein Mensch kann das tun. Und deswegen ist es auch Humbug, was ihr schreibt, nur euer ganzer Krempel ist wertlos. Ich möchte nur noch das Ende zitieren. Der Gamer-Begriff ist nur eine Manifestation von vielen, aber gerade weil er benutzt wird, um eine aggressiv verteidigte Identität zu konstruieren, ist er kommunikativ gesehen ein besonders mächtiges Werkzeug. Jetzt auf einmal, ich dachte, der wäre erfunden und nur ein Werbemittel der Industrie. Sowohl in seiner Benutzung als auch in der bewussten Abgrenzung davon. Denn nur wenn wir reaktionäre Positionen benennen und ächten, können wir einen Raum schaffen, in dem sich alle anderen halbwegs sicher fühlen können. Und das war doch eigentlich das Ziel. War es das, Aurelia? War das das Ziel? Ach, nicht alle, sondern alle Leute mit Verständnis zu kennzeichnen, die da nicht mehr reinkommen dürfen? Ja, scheinbar war das das Ziel. Ne? Alle ausschließen, wie ich ja vorhin auch schon gesagt hatte. Das ist ja das, worauf sie hinauskommt, das CL-Lösungsansatz. Alle, nur alle anderen. Wir schließen die einfach alle aus, die falsch sind, so, und dann ist so alles wieder in Ordnung. Und dann können wir auch wieder hier machen, aber ich meine... Und was ist das da für eine Idee? Bla, und dann Gatekeeping ist überall und dann erzählt sie, dass im Einzelhandel jemand zu ihr sagt, was für eine tolle Freundin sie doch sei, dass sie ein tolles Kleid kauft. Ach nee, im Kleid ein Spiel, so rum, okay. Dass sie es für ihren Freund kauft. Die Geschichte habe ich auch schon so oft gehört, dass ich sie für eine Urban Legend halte, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wie viele Spiele muss man spielen, um sexistisch zu werden, ja? Aurelia. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber geredet, als es erschienen ist. Das kann gut sein, aber die hat das vor. Es ist aber nochmal überarbeitet, auf jeden Fall. Okay. Ja. Aurelia Brandenburg möchte gern die deutsche Anita Sarkeesian werden. Sie haben so ihr Bewerbungsschreiben gelesen. Das ist ja besser geworden mit dieser Arbeit. Und hier haben wir dann noch einen weiteren, der kein Pixel für die Faschisten irgendwie... unterschreibt. Ich meine, klar, wenn man mir als Electronic Arts das hinlegen würde und sagen, hier, wir machen was gegen Nazis in der Spieleszene, würde ich das auch unterschreiben. Ich würde aber vielleicht auch das Kleingedruckte lesen. Und dann würde mir vielleicht auffallen, dass da steht, Leute, die Witze über Feminismus machen, sind unser Ziel und die wollen wir loswerden. Und dann würde ich mir vielleicht überlegen, will ich wirklich mich so weit in die Politik einmischen? Will ich noch mehr Leute vergraulen, als ich es mit Battlefield 5 sowieso schon getan habe. Also ich weiß ganz genau, ich bin ein großer Command & Conquer-Fan seit der ersten Stunde und es kommt ja jetzt dieses Remake im Juni und ich werde es nicht kaufen, weil dieser Artikel hier. Ich finde es auch so lustig, dass sie schreiben, Wut und Hass haben in der digitalen Spielekultur nichts zu suchen. Also Wut hat, glaube ich, in Spielen jede Menge zu suchen. Die kann man nämlich zum Beispiel da schön rauslassen, weil es nämlich niemandem wehtut in einem verdammten Spiel. Und Hass, also ich meine, selbst wenn irgendwelche Leute dich da hassen oder so und du spielst mit denen ein Spiel, dann schlag sie einfach und freu dich. Also was soll der Scheiß? Hier im Chat schreibt Chrissy Cloud, darf ich mal fragen, warum ihr den Krempel so viel Raum gebt? Ist das nicht total unwichtig, was so eine Trolli da verzapft? Was sagt ihr? Ne? Also einmal kommt jetzt ein Spiel und außerdem geht es um staatliche angeschobene Sachen hier. Das ist ja sowohl als auch. Ne? Also das ist ja eines von unseren Kernthemen, die wir müssten ja nicht aus uns rauskriegen. Wir finden es halt wichtig, diese Sachen auf jeden Fall zu chronologisieren, ne, dass wir da immer mal so ein bisschen dranbleiben und zeigen, was da halt eben so passiert und nochmal wieder die Argumente, auch wenn wir sie schon 100.000 Mal gebracht haben. Ich meine, diese Sachen werden auch 100.000 Mal gebracht und wir reden dann da halt nochmal wieder gegen an, ja. Ja, das ist diese Geschichte auf jeden Fall und es ist ein bisschen schade mit EA auf jeden Fall, aber ja, das ist ja schon länger auch. Hier habe ich ja nochmal ein Video rausgesucht. Das ist einfach nur eine Empfehlung, das ist auch relativ lang, das geht fast eine ganze Stunde. Das ist auf Englisch von dem YouTuber Louis Levau. Der ist ja auch schon so ein bisschen bekannt dafür, für seine Rants über die Videospieleindustrie. Finde ich auch eigentlich immer ziemlich passend. Und das fand ich ganz ohne Polemik, aber macht gutes Gefühl auf jeden Fall. Also ich finde mich da ganz gut aufgehoben. Und der hat ja auch diese Grafik halt wieder, das ist hier der Frauenanteil in verschiedenen Genres. Ne? Und dann hast du dann hier halt eben dieses Family Farm Simulator, ist mehrheitlich weiblich. Was auch immer Match 3 bedeutet, da könnt ihr mir vielleicht... Das ist so ein Spiel, wo du halt verschiedene Sachen gleicher Farbe sortieren musst, die dann verschwinden, so Tetris. Ach so, okay, das ist diese Candy Crush-Geschichte. Oder? Oh mein Gott! Klingt, finde ich, ganz schön sexistisch. Ja, okay, ja. Aber die Wissenschaft hat gesprochen, wir müssen das jetzt akzeptieren. Jetzt werden hoffentlich keine Beiträge mehr dazu kommen. Dann wird es hier halt eben immer weniger, ne? Also die ganzen größeren Spiele, halt, wo man sich wirklich ein paar Stunden... da reinbaut und auch storymäßig und so, ne, ist hier mehr. Naja, das würde ich nicht mal sagen. Also MMOs, High Fantasy, Japanese RPG, Western RPG haben ja zumindest noch 25% oder mehr. Und auch Survival Roguelike oder Plattformer, das können ja durchaus auch Spiele sein wie Cuphead oder Baldur's Gate Remastered oder so, die schon komplex sind und in die du schon Zeit stecken musst. Auch japanische RPGs sind meistens sehr zeitintensiv. Also, ja, aber da ist es halt schon wieder die Minderheit dann. Ja, die Minderheit, aber immer noch ein relevanter Anteil, würde ich sagen. Aber die Minderheit sind sie ab Casual Puzzle. Und selbst also dieses Atmospheric Exploration, was ja im Endeffekt halt Walking Simulator heißt, selbst da spielen es noch mehr Männer, ist schon verrückt. Ja, und ein weiterer Punkt ist eigentlich auch, dass wenn ein Kerl zu dir kommen würde und sagen würde, ja, ich bin auch so ein Gamer, ja, ich spiele Candy Crush auf meinem Handy, dann würde man den auch auslachen, weißt du, so, nee, kann nicht sein, weißt du? So, es hat nichts damit zu tun, dass es Frauen sind, explizit, die da halt eben rausgelacht werden, sondern das halt, was du spielst, ist nicht das, was Leute unter dem Begriff verstehen, deswegen ist es lustig und deswegen lacht man dich auch aus. Ja, auf jeden Fall das Video, was er hier kommentiert, wo das so eingeblendet war mit der Statistik gerade eben, ist auf jeden Fall hier mit dieser Dame von EA aus Kalifornien und die hat halt Architektur studiert und ist jetzt bei Computerspielen und redet halt die ganze Zeit nur von Diversität. Diversität hier, Diversität da und der Louis fragt sich dann halt eben die ganze Zeit immer, dass es halt seit den ganzen Jahren, wie das jetzt schon irgendwie hier gebracht wird, halt nichts ändert an den Zahlen, die wir gerade gesehen haben, überhaupt nichts daran verändert. Und dass diese Zielsetzung, irgendwie diese ganzen Leute da reinzuholen, die da kein Interesse dran haben und die da auch in Zukunft halt kein Interesse dran haben werden, eine ganz merkwürdige Zielsetzung für ein Unternehmen ist. Und ja, ne, das sind halt so die Sachen. Ach ja, das ist jetzt hier noch dahinter gerutscht. Polycast. Ja, das ist Polycast. Das ist, das ist auch nochmal ein Schill für halt kein Pixel den Faschisten, wo auch nochmal Sachen stehen, wie hier. Halle, ja, Halle natürlich. Halle ist natürlich drin, H-Train, Gamergate, fallen immer wieder durch rassistische und bla bla bla, Antifeminismus, verschieben die Grenze des Sagbaren, das wird dir besonders gefallen, Chris, dass ja, hier auch wieder die Grenze des Sagbaren nach rechts verschoben wird. Ja. Und um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten, hat sich nun eine Bruderschaft aus drei Hobbits, einem Zwerg und you got my sword. Lächerlich, ja. Und diese Geschichte hier will ich eigentlich auch nur ganz schnell durchscrollen. Das hatte Mama nochmal eingereicht. Die fand ich eigentlich nur ganz interessant. Das hatten wir auch, glaube ich, damals, das war im Februar diesen Jahres, ist das rausgekommen hier bei Netzpolitik wegen Hasskrieger. Und was ich hier einfach nur so gut fand, war, weil sie ja auch mit Steve Bannon und so ein Kram halt ankommen. Und, ja, unlanges Ding, ne? Unlanger Artikel, fand ich. Und das hatten sie dann hier direkt verbunden. Das hatten sie hier direkt verbunden mit, ja, also der Steve Bannon halt mit seiner Farming-Firma da. Und dann machen sie hier Firma verkauft, die Firma wurde verkauft, Bannon behielt danach aber die Kontrolle über mehrere Websites, die Online-Rollenspielen gewidmet waren und von Millionen Gamern aufgerufen wurden. Bannons Erkenntnisse aus dieser Zeit sollen auch in den Aufbau von Breitbart und die Wahlergebnisse Donald Trumps eingeflossen werden. Das ist direkt verbunden hier und als allernächstes kommt spielerische Ermordung des israelischen Premierministers direkt im Zusammenhang mit Breitbart, wo ja der Netanyahu bei der Einweihung von deren Büro in, wo war das? Jerusalem, glaube ich, ne? Da war der ja zu Gast bei Breitbart. Und das haben sie hier direkt verbunden. Mit ja, die bösen Rechten und Antisemitismus und so weiter und so fort. Und dann merkt man halt mal wieder, wie wenig Ahnung die halt haben von dem Krempel, über den sie hier die ganze Zeit reden und wie wenig sie sich damit beschäftigt haben. Es ist wirklich nur, GEMA geht als Blaupause, bla bla bla, da ging es das nicht um Ethik, sondern um gezielte Belästigung von Frauen ging, zeigte eine Datenanalyse des Magazins Newsweek bereits im Oktober 2014. Bullshit. In einigen Fällen ist der Unterschied drastisch. In der Analyse der Tweets wurden Spieleentwicklerin Zoe Quinn, 14 Mal so häufig adressiert wie der Journalist Nathan Grayson, der falsche Legende zufolge Sex gegen eine gute Spielkritik eingetaucht haben sollte. Ja, das liegt ganz einfach daran, dass Frau Quinn halt 24/7 provoziert hat auf Twitter. Ja. Außerdem, es gibt genauso, und das ist garantiert gecherrypickt, weil ich kann mich noch genau erinnern, leider gibt es diese Webseite mittlerweile nicht mehr. Es gab damals diese Webseite, wo du Hashtags durchsuchen konntest, das hat ja dann hinterher Twitter irgendwie in deren API irgendwie eingeschränkt, wie viel man da suchen kann, deswegen gibt es die nicht mehr. Und da konnte man genau zeigen, wie oft diese Erwähnungen sind. Und die Erwähnungen von diesen sogenannten Literary Who's, die waren in diesem ganzen Bereich halt eben wirklich gering. Und deswegen ist das eine Quatsch-Einordnung hier. Von wow, was ist das für eine Blase im Kopf da irgendwie basteln, die bei Gamergate erprobten Taktiken dienen heute noch als Blaupause für Hasskampagnen. Was ist ein Schwachsinn? Ja. Kann ich nicht anders bezeichnen als. Also, Mammon, hast du nicht das Blaupausenbuch gekriegt? Ja. Das ist ja, ja. Ne? Ja, ich hatte bei Netzpolitik, deswegen habe ich das eigentlich auch noch eingereicht, noch einen Kommentar hinterlassen, der ist in freundlicher Form versucht, an zwei Stellen gerade zu rücken oder so, dass da irgendwie die Annette Sarkeesian so ein bisschen von außen kam, fand ich. Und dass eben Rechtsradikale und Antifeministen eigentlich nicht in einen Topf gehören. Aber das wird bei Netzpolitik auch nicht mehr freigeschaltet. Ne? Da habe ich noch nichts freigeschaltet bekommen, obwohl ich immer freundlich formuliere und so weiter. Also eigentlich für ihren Namen und für ihre Geschichte und für das, was sie sich sozusagen als Aufgabe irgendwie auf die Fahnen geschrieben haben und natürlich auch für die Kampagne, dass sie eben diskutieren wollen, angeblich alles ganz schön armselig. Ja, und hier ist einfach mal der Hinweis darauf, dass diese Sache inzwischen auch international Wellen schlägt. Ja, wir haben ein bisschen Werbung gemacht. Es gibt Übersetzungen der Texte, die wir uns hier angeschaut haben, dank dem Twitter-User @LunaArchivist. Der hat einiges davon übersetzt und daraus wird hier auch zitiert in dem Artikel. Und ja, man tut, was man kann, um solche Sachen so bald wie möglich zu ersticken. Hier mal ein Artikel, der ist schon vom 15. März, aber der hat mich ziemlich bitter getroffen, weil das wollte ich eigentlich gar nicht glauben. Das ist ein April-Scherz. Es geht hier um Reinhard May. Die Boomer unter euch werden ihn noch kennen. Die jüngeren Leute wahrscheinlich nicht. Der Mann ist ein Liedermacher, hat am Anfang seiner Karriere in Frankreich vor allem als Chansonnier brilliert, hat dann aber auch in Deutschland Karriere gemacht und hat sehr erfolgreich Platten verkauft in den 70ern und seitdem immer wieder mal wieder sporadisch auch, aber seine Hochzeit waren halt, sag ich mal, die 70er. Und hier geht es halt darum, dass der halt die falschen Sachen gesagt hat in letzter Zeit. Über andere Gruppen sang der Barde mitunter ähnliches Zeug, wie es heute die besorgten Bürger reden. Ritt er in die Home Story von 1975 fünf Minuten lang den Einfall platt, dass eine Reporterin und eine Fotograf den Interviewtermin beim lyrischen Ich nur vereinbaren, um sich durchfüttern zu lassen? Ha, sowas. So entwerfe er 8 Jahre später, in was in der Zeitung steht, die beklemmende Vision eines beiläufigen Rufmords durch selbstgefällige und gewissenlose Schreiberlinge. Ja, ja, die Lügenpresse. Tja. Ich finde es perfide. Stimmt, hier, vollkommen ohne Grund, ne? Der hat das bestimmt alles nur erfunden. Und da gab es überhaupt keine Veranlassung für. Wie kommt man bloß auf die Idee, dass sich die Presse oder so irgendwie leicht nach links entwickelt hätte, ne? Da kommt man bloß darauf. Extrem. Danach aber geht es steil bergab. In des Kaisers neue Kleider bekommt zunächst ein Künstler aus Grönland sein Fett weg, der für mein Steuergeld eine Skulptur für die Grünfläche vor einem Kindergarten anfertigt und dabei mit Schmieröl und Walfischkot experimentiert. Der Sänger fügt hinzu, ich hab nichts gegen Eskimos, ich frag mich nur warum, laufen bei uns so viele arbeitslose Bildhauer herum. Nachdem dann auch noch der aus den USA eingeflogene Entertainer, und eigentlich nimmt es jedes Schlagersternchen mit ihm auf, und die Nouvelle Cuisine in die Pfanne gehauen werden, resümiert der gewitzte Steuerzahler, wir wollen ja, dass sie uns verkohlen, wir glauben ja so leicht. Es ist auf jeden Fall Nazi-Rhetorik, da kann man auch nicht... Ja, heute auf jeden Fall, ne? Wenn sie sich das noch trauen. Womit wir beim unappetitlichsten und kürzesten Kapitel von Reinhard Mays Bashing-Historie sind. Annabelle mit dem Hohnlied über eine Feministin, 1972 veröffentlicht und vorgetragen mit der Maske eines lebensfrohen Konsumenten, hinter der sich die blanke Angst vor dem Hinterfragen der eigenen Privilegien verbirgt, bediente May jedes Stammtischklischee über die Emanzen, manövrierte sich ohne Not in die reaktionäre Ecke und wird dafür heute von der jungen Freiheit gefeiert, die ich nicht verlinke. Annabelle ist der gehässige Tiefpunkt des Mayschen Övres, weist allerdings zugleich den Ausweg aus der Ressentiment-Sackgasse. Ach du Scheiße, echt. Ach du Scheiße. Ja. Weil, wenn man jetzt schon hingeht und jeden, der irgendwann mal einen Witz über Annabelle, oh Annabelle, du bist so herrlich intellektuell. Ja, Ja, fuck off, weißt du. Weißt du, ich möchte nicht in einem Land leben, in dem Künstler so bewertet werden. In dem man nach Krümeln sucht in ihren Texten, die 40, 50 Jahre alt sind und die dann auskotzt in der Zeit oder der Süddeutschen, in der Zeit in dem Fall. Ja, aber das ist kritische Theorie. Was hast du denn erwartet? Übrigens war der Artikel von einem Herrn Ebenmeier, aber nicht von unserem Herrn Ebenmeier. Ja, vielleicht genau, habe ich auch zuerst gedacht. Ja. Und so war es nicht. Ja. Dieses hier, wie ich drüber gestolpert, habe ich erstmal die Augen aufgerissen von gestern Abend. Um 22.15 Uhr läuft die Heute-Show. Mit den Gedanken sind wir bei unseren verletzten Kollegen. Wir wünschen allen eine baldige Genesung. Oder von Freitag war es vielmehr. Hashtag Gewalt ist keine Lösung. Hashtag Heute-Show. Und was da passiert war, ist, das Kamerateam von der Heute-Show wurde angegriffen bei einer 1. Mai-Demo, die sie wohl irgendwie filmen wollten. Und ja, mussten ins Krankenhaus. Und was hier noch nicht drin steht, Hanse, wohl irgendwie bei den, also die hatten Waffen auf jeden Fall, also irgendwelche Schlaggegenstände mit sich geführt, die da auf sie losgegangen sind. Also man kann auch nicht von reden, dass sie irgendwie spontan irgendwie sich da bedroht gefühlt haben oder so, sondern das waren halt Leute, die ja, die losgerannt sind mit Waffen. Und insofern ist das halt auch keine Affekthandlung dann mehr. Ne? Gezielt vermöbelt, so sah das mal aus. Und ja, wobei vermöbelt halt auch noch eigentlich zu verharmlosen ist. Ja, ist lebensgefährlich. Ja. Ne? Also, und das ist hier vom Journalistenverband, fand ich noch ganz interessant, diese Einschätzung von Herrn Überall, dem Chef von der ganzen Nummer hier vom Journalistenverband. Dieser feige Angriff auf das Team des ZDF in Berlin ist ein Angriff auf die Pressefreiheit. Wir wünschen den verletzten KollegInnen gute und schnelle Genesung, Heute-Show und so weiter. Und dann hat er hier geschrieben, der Überall, das war ein feiger und durch nichts zu rechtfertigen, Überall auf Journalisten, die ihrer Aufgabe der Berichterstattung nachgekommen sind. Ich hoffe, dass die Attacke und so weiter und so fort, also dieses mit der Berichterstattung fand ich halt im Zusammenhang mit diesen Heute-Show-Satirikern ein bisschen komische Formulierungen. Und ich habe mich dann. Die waren da, um Leute so veralbern oder was, ne? Wahrscheinlich. Ich habe mich dann halt auch mit Herrn Überall hier noch ein bisschen gestritten in den Kommentaren. Ich weiß gar nicht, ob das hier ist nicht mit archiviert. Aber auf jeden Fall meinte er, dass ein Bericht wäre nicht dasselbe wie Berichterstattung, war sein letztes Wort an mich, wo ich ihn dann nochmal gefragt habe, wie er das meint, weil ehrlich gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, was da der Unterschied sein soll, weil ich halt eben geschrieben habe, dass das für mich keine Berichterstattung ist, wenn ich Satire mache. Eine Berichterstattung ist für mich eine objektive Darstellung von dem, was passiert ist und nicht irgendwelche Überzeichnungen und so, wie das bei der Satire üblich ist. Also, dass ja, sie aber da abseits von der Formulierung können wir uns ja alle einig sein, dass das halt Scheißdreck ist, wenn man auf Leute mit einer Eisenstange losgeht. Ja, da will ich gar nicht drüber reden eigentlich. Also ich meine, das ist überhaupt gar nicht, das hat mir übrigens auch vorgeworfen in der ersten Antwort, dass ich da nicht drauf eingegangen bin auf die Attacke, weil ich ihn nur gefragt habe nach der Berichterstattung beziehungsweise hier dem Deutschen Journalistenverband Account, aber er hat mir halt geantwortet. Aber das war für mich, da braucht man überhaupt gar nicht drüber reden. Also meines Erachtens nach. Das ich will vollkommen auch nochmal sagen, nicht, dass uns jemand dann im Nachhinein erzählt, wir würden das irgendwie gutheißen, weil gibt genug. Also ob es jetzt Journalisten sind, Kabarettisten oder einfach nur ganz normale Leute, ist natürlich immer zu verurteilen. Vielleicht geht es ja auch darum, dass da ja auch Kamerateams dabei waren, die vielleicht irgendwie. Ja, das war das Kamerateam von der Heute. Ja, vielleicht haben die auch da Material von der Demo für die Heute-Dingens gedreht oder so. Ja, mit Sicherheit. Wir filmen ja nicht nur für Heute-Show. Wir haben den Kalimbabu dabei. Also zählen die auch als Journalisten. Also ich würde Kamerateam auch als Journalisten hinzuzählen. Was ich mich frage ist, wenn das jetzt hier jemandem von der Jungen Freiheit passiert wäre, würden die gleichen Leute genauso. Vielleicht, keine Ahnung. Würden wir davon erfahren. Wenn es rausgekommen wäre, vielleicht schon, aber ja, schwer zu sagen. Ich erinnere an diese Geschichte mit dem Typ, der nach der Buchmesse irgendwie angegriffen war. Nee, das war nicht nach der Buchmesse, glaube ich, das war nach dieser Geschichte damals im Bundestag, wo sie den einen Heini von den PI News in Afariger Straße vermöbelt haben. Ich meine, es wäre auch nach der Buchmesse irgendwas Ach gewesen, wo ja, einer mit Kubitschek, ne? von den Leuten irgendwo in der Kneipe Ja, gesessen mit hat dem oder Kubitschek direkt, glaube ich, genau, war und das, da ne? aufs Maul bekommen hat. Und Ja, da aber habe der ich ist ja halt auch kein solche Journalist. Also, das ist ja dann schon wieder nicht der richtige Ja, Vergleich. dann hätte der Penn sich einschalten müssen oder irgendwer. Aber ich glaube halt, da wird es auch zwei Klassen geben. Das ist eine Theorie von mir. Das kann ich natürlich nicht verifizieren, bevor was in der Richtung passiert, was natürlich nicht passieren soll. Aber Ja. würde mich wundern, sage ich mal ganz Ja, und außerdem dieses Argument von Price mag ein ganz gutes Argument sein, aber das ist auf jeden Fall kein Argument, was ich vom Deutschen Journalistenverband oder von den überall dann als Antwort bekommen habe. Geantwortet haben sie mir ja. Und dann hätten sie mir das ja so sagen können, wenn das so gewesen wäre. Insofern würde ich das jetzt nicht so denken. Ich denke mal schon, dass dieses Kamerateam von der Heute Show exklusiv war und nicht von allen möglichen Leuten. Und ja, also. Und das war halt das Ding. Die wollten mir da weismachen, dass das Berichterstattung und Satire, dass das quasi das gleiche wäre, eventuell oder so, oder keine Ahnung. Oder dass das Haarspalterei wäre Naja, oder du was weiß ich kannst nicht nicht was. abstreiten, dass man das Gefühl manchmal hat, dass Satire Ja, und dass sie auch vor Berichterstattung. allen Ja, Dingen ich möchte, mehr zur Meinungsbildung beitragen als andere. die wollen vor allen Dingen, dass man ihre Satire für bare Münze nimmt. Das wollen sie sicherlich. Und wenn jemand sagt, das ist aber falsch, was ihr erzählt habt, dann wollen sie sagen, ja, das war ja nur eine Überzeichnung, nur eine Satire, das ist journalistisches Handwerkszeug, da habt ihr halt keine Ahnung von. Ja, das wollen sie auf jeden Fall, ja. Das ist klar. Aber in einem Land, in dem der Rezo für die Zerstörung der CDU den Henri-Nannen-Preis bekommt, ist der Journalismus, glaube ich, sowieso fertig. Dieses hier ist auch. Das war so der hotteste Take hier Oh, von der Taz. Revolutionärer 1. Mai bewaffnet mit Inhalten, ja, und irgendwelchen Schlagstöcken, die man nicht besitzen darf. ja, und so eine Und Fantasie von Coronaviren vielleicht auch, wer weiß. Die radikale Linke hat sich den 1. Mai nicht nehmen lassen, sagt die Taz. Und das ist richtig, sagt die Taz. Aber im Gaming, ne? Pass auf im Gaming so. Ach. Sie wird dringend gebraucht. Erst Wenn jetzt recht. irgendwie in den nächsten Wochen in was weiß ich, Waldrodra oder wie die Orte da immer heißen, ein Rechtsrockfestival stattfindet, das nicht fest stattfinden darf, kriege ich dann auch gesagt, die radikale Rechte hat sich den 20. April nicht nehmen lassen, oder was? Es ist so. Das mit den Verteilungskämpfen passt auf jeden Fall auf beides, ne? Ich meine, diese Bürgerkriegs-Anbahnungsrhetorik oder so kommt ja eher von den Rechten, aber es klingt ja hier genauso, Ja. ne? Ja, gut, Verteilungskämpfe. die Rechten sagen halt Bürgerkrieg, die Linken sagen Revolution. Ja, oder Verteilungskampf, ne? Ja, also, ich finde es von allen Leuten rücksichtslos, solche Veranstaltungen momentan zu veranstalten. Aber gut. Ich weiß auch nicht, dass diese. Guck mal, da steht ein Kind links in dem Foto. Wer bringt denn ein Kind dahin mit? Was sind das für Leute, die da hinkommen? Ja. Und natürlich hat es. Flaschenwürfe, Steinwürfe etc. pp. Gegeben. Wir sind ja in Kreuzberg, die haben ja einen Ruf zu verlieren. Ja, Artikel Unsagbar. konnte ich leider nicht mehr lesen vor der Geschichte, aber das dieser war auf jeden Fall schon mal gut, ja. Auch die Überschrift, ne, dass die Linke ganz dringend ist, wenn es zu Verteidigungskämpfen kommen wird. Gegen So, Ende des was? orchestrierten Katz-und-Maus-Spiels durch Kreuzberg. Ja, die Polizei, die orchestriert da Katz-und-Maus-Spiele und so. Wisst ihr Bescheid? Glaubt ihr, Berlin wird Klar. irgendwann mal aufgelöst? Das war nicht schon ganz alleine. Selten Das wird zuvor immer noch standen hier aber ein die Inhalte so liebevoll deutlich im bemaltes Vordergrund. Bettlaken, auf dem ein Zebra Herdenimmunität gegen Rassismus fordert. Du weißt aber auch nicht, was das Prinzip einer Herde ist, lieber Plakatmaler. Ne? Dass man so eine Gruppe hat, die zusammenhält und in die nicht jeder reinkommt. Das ist eine Herde. Nee, die Boah, Leute müssen jetzt ey. alle rassistisch gemacht werden, damit sie dann immun werden dagegen. Dafür gibt es Intersektionalität, wisst ihr Bescheid. Stimmt eigentlich. Oder Homöopathie, das ist ja ein ähnliches Prinzip. Das Grüne wäre ja, Jugend wenn man schreibt auf möglichst wenig Rassismus dann denen gibt. Aber die geben uns ja richtig viel Rassismus mit ihrer Intersektionalitätstheorie. Grüne Jugend auf Twitter schreibt, Boris Palmer ist der eine eklige Typ, den alle auf der Party einfach nur loswerden wollen und der trotzdem einfach nicht wegzukriegen ist. Ja, Hä? heftig, ne? Das ist Also, so. und Und das ist auch so, das ist nichts wert, ne? Da muss man nicht drüber berichten oder so, dass hier irgendwie die grüne Jugend sagt, so ja, dieses Parteimitglied von uns, das ist der eklige Typ, den wir einfach loswerden wollen. Aber wir sind alle so. Oh Mann. Also finde ich ganz schön krass, aber Verrauung und so, Computerspiele und so, ne, das ist, guck da mal ja hin, so, ne, da geht die Luzi ab, so, der Gronkh, ne, also der wird uns alle in die Knechtschaft führen, das sag ich euch. Aber der Gronkh ist ja auch der eklige Typ, den alle auf YouTube nur loswerden. Sagt ja, Aneta. Er ersetzt einfach Boris Palmer durch irgendjemand anderen und dann schau, wie die Reaktion der Leute drauf wäre. Ja, kommt Boris drauf an. Becker ist der eine eklige Typ, den alle auf der Party. Benjamin Jacobi Fahrer ist der eine eklige Typ. Ja, und diese Geschichte hier ist auch ein bisschen merkwürdig, aber mag gut sein. Auf jeden Fall ist es hier der Christian Fuchs. Bei dem war ich ja bei der Lesung in Hannover vor. Ja, wann war das? Letztes Jahr, glaube ich, noch, ne? Ende letzten Jahres. Mit seinem neuen Rechtebuch, was so, ja, mittelgut recherchiert war, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt hat er wieder einen gefunden. Irgendwie der Pressesprecher von der AfD-Fraktion soll mit einer CDU-Dame oder jemanden, der sich als CDU-Frau irgendwie vorgestellt hat oder so, das ist ein bisschen komisch formuliert hier in diesem Artikel. Soll er irgendwie geschrieben haben, er sei ein Faschist. Und die hätte ihn dann gefragt, dass jemand, der bei der FDP gewesen ist, der Herr Lüth, war wohl mal FDP-Mitglied und da auch Angestellter von der FDP-Bundestagsfraktion, also jetzt nicht von dieser natürlich, aber von der letzten. Und der könne halt kein Faschist sein und der meinte dann doch, das geht. Und jetzt sei er hier angeblich. Also er arbeitet wohl noch für die Fraktion, für die AfD-Fraktion, aber irgendwie ist er jetzt verstummt, wie es ja auch heißt. Also die Leute wollen wohl nicht mehr, dass er da jetzt irgendwie für die redet oder so. Ja, und keine Ahnung, was da jetzt im Endeffekt dran ist. Auf jeden Fall hat Herr Fuchs auch auf Twitter einen Screenshot verteilt von dieser angeblichen Unterhaltung. Aber ja, da sieht man halt auch nur irgendwelche diese Nachrichten halt mit von wegen, ich bin Faschist und jemand, der in der FDP war, kann es nicht sein und dann irgendwie doch und ach ja, und er würde irgendwie behaupten, dass er verwandt wäre mit irgendeinem hochrangigen Luftwaffenoffizier, was glaube ich, oder so und sie haben dann auch das irgendwie recherchiert und das würde wohl nicht stimmen und das wäre irgendwie nur der Großonkel von ihm oder irgend so ein Kram. Ja. Da steht diese Woche im Bundestag an, genauer gesagt am Donnerstag, wenn das bei diesem Plan bleibt, um 17.25 Uhr steht auf der Tagesordnung vom Bundestag die wahrscheinlich erste Lesung oder wie sich das dann nennt oder was auch immer es dann ist. Auf jeden Fall reden sie quasi über den neuen Gesetzentwurf von der Großen Koalition zur Änderung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Da hatten wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und dann wird das halt in die Ausschüsse überwiesen dann wahrscheinlich. Also auf jeden Fall mal wieder die alte Hate Speech Nummer und soweit ich das schon gehört habe, werden sie sich wohl viel an der Künast hochziehen. Was das, das steht jetzt hier zwar nicht drin, aber das habe ich mitbekommen, so nebenbei. Und wie schlimm das da gewesen ist mit der Beleidigung von Frau Künast und so und man darf gespannt sein, was da noch draus wird. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass das von der Frau Künast eigentlich zu vergleichen ist mit einer Schwalbe beim Fußball und dass sie sich da schön ihren Fuß hält und in Wahrheit überhaupt gar nicht geschädigt ist in irgendeiner Art und Weise, aber es passt halt gerade, man will halt einen Punkt machen gerade mit zusammen mit dieser super tollen NGO, die sie da in ihrem Schlepptau hat, diesen Hate Aid NGO wollen sie dann irgendwie dafür sorgen, dass sie da besser irgendwie gegen ihre politischen Gegner vorgehen können mit ein bisschen Lawfare und dafür ja, macht man jetzt halt einen auf großes Opfer. Man erzählt zwar überall, man wiederholt zwar hundertfach, tausendfach die Beleidigungen, die Dame abbekommen hat und schweigt natürlich aus, dass es da dass die Leute, die diese Beleidigung ausgesprochen haben, davon ausgegangen sind, dass Frau Künast irgendwie Kinder hier Pädophilie irgendwie verharmlost hätte. Und dass deswegen vielleicht auch diese Beleidigungen irgendwie nachvollziehbar sind für viele Leute, wenn man das anführen würde, was man halt aus diesem Grund auch nicht tut, damit es möglichst schön ungerechtfertigt klingt. Ja, also man darf gespannt sein. Fand ich auch so eindeutig. Hier haben wir mal wieder Studenten, die sich selber irgendwie vor schädigendem Material schützen wollen. Und zwar hat an der Universität, an der allehrwürdigen Universität von Oxford, einige Komiteemitglieder, zum Beispiel aus der Disability Campaign, das ist so eine Lobby für Behinderung, für Menschen, die von Behinderung betroffen sind. Und da geht es darum, dass halt viele, viele Dinge, die sie lesen müssen, praktisch Hate Speech sind, misogynistic, classist or transphobic. Und sie wissen, dass das nicht strafbar ist, aber sie fordern die Universität aus, entsprechend halt zu handeln und Dinge zu entfernen. Es soll Triggerwarnungen geben, Leselisten, die kommentiert sind, damit die Leute wissen, was auf sie zukommt, Tutorials, und es soll regelmäßig Untersuchungen geben, wo eventuell problematisches Material überprüft wird, damit es aus den Leselisten fliegt. Und es gibt kein Recht auf freie Meinungsäußerung, wenn die Studenten gezwungen sind, dieser freien Meinungsäußerung zuzuhören. Das ist eine ihrer Hauptfeststellungen. Also dadurch, dass die Studenten in den Kurs gehen müssen zu der Vorlesung, erlischt das Recht des Professors, sich frei zu äußern, was ja der Sinn einer Universität ist. Oxford, ja. Es geht zum Beispiel darum, dass halt im Medizinstudium gibt es halt Ethik auch, und da wurde halt diskutiert pro Eugenik und gegen Eugenik. Ne? Am Beispiel von vorgeburtlicher Erkennung von Behinderungen etc. Und ich finde das sehr wichtig, dass Studenten, die Medizin studieren, auch über solche kontroversen Themen reden, wenn sie studieren. Aber diese Behindertenadvokatengruppe hat halt gesagt, das geht gar nicht, weil da praktisch, wenn da jetzt Behinderte im Raum sind, es wird darüber gesprochen, dann ist das halt für die unaushaltbar. Weiß ich, also... Wenn die das nicht aushalten können, dann sind sie vielleicht auch in dem Fach nicht richtig. Da muss man ja auch andere Sachen aushalten vielleicht mal. Dass man Leute aufschneiden muss, Tote oder so. Ja, nur, aber es gehört ja auch zur Realität. Also, und ich sag mal, wenn jetzt jemand mit einer schweren körperlichen Behinderung da in dem Hörsaal sitzt, der kann sich doch auch, der überlegt sich, vielleicht ist der auch eher der Meinung, ja, vielleicht sollte man da vor der Geburt halt das überprüfen und im Zweifelsfall halt vielleicht jemandem ersparen, sein ganzes Leben irgendwie mit einem Kackebeutel. Ja. Und was weiß ich, für Einschränkungen des Lebens leben zu müssen. Weißt du ja nicht. Für wer weiß, wie wertvoll hält, sollte das irgendwie gehen, ja. Zum Gedanken. Ich weiß es ja nicht, aber da, hier soll ja halt die Diskussion darüber abgewürgt werden, und das ist Oxford nicht würdig. Ach, und hier haben wir jemanden, der war ja mal der große Held der Progressiven irgendwie auch. Ach ja, was wollen Sie denn Diskussion sein? Also. Der Herr Moore, Michael Moore, Fahrenheit 9/11 und solche Sachen. Der hat jetzt einen Film produziert, der heißt Planet of Humans. Und da geht es wohl auch um, wie grün ist grün wirklich? Also da werden halt auch Leute gefragt, die kritisch zu E-Autos stehen, und die sagen, naja, die E-Autos sind halt nicht wirklich viel sauberer als die anderen, weil ist halt... muss ja auch mit Energie betrieben werden. Ne? Also das ist alles nicht so sauber, und es gibt auch Geschäftsinteressen und so weiter und so fort. Und jetzt versucht man über diese Climate Experts, wie es hier oben genannt wird, also dieses übliche, hört auf die Wissenschaftler, was langsam auch so ein bisschen zu dieser der Junge, der immer Wölfe, Wölfe gerufen hat, wird. Ja? Gerade jetzt mit Corona. Und hier hat man halt dieses Ding, ja, man möchte jetzt diesen Film irgendwie aus den entsprechenden Kanälen verbannen, damit die Leute da nicht missinformiert werden. Der Film war, ist absolut sehenswert. Also, ist blöd. Du hast den gesehen? Ja, ich bin angeguckt. Der ist auf YouTube frei verfügbar. Ah, okay. Jo. Ah, cool. Ja, ja, also, ich habe ihn auch schon aufgeklappt, aber bin noch nicht dazu gekommen. Den werde ich mir dann auch mal ansehen. Aber ich finde es halt witzig, wie hier sofort, selbst wenn jemand von der eigenen Mannschaft praktisch was macht, was auch nur ansatzweise kritisch ist, wird sofort draufgehauen. Und zwar nicht mit hier, Michael, wir haben hier die und die Belege dafür, dass in dem Film halt Blödsinn erzählt wird, sondern mit hier, du stellst unser Narrativ in Frage, also bist du böse. Ja, es ist auch gar nicht irgendwie unwissenschaftlich oder so, denn die Dinge, die nicht klappen, die sind auch bekannt, sagen wir mal. Gerade was diese technischen Sachen angeht. Bei den Klimaleuten heißt es ja im Prinzip immer nur CO2 vermeiden oder so. Das ist ja gar nicht irgendwie von einer Methode abhängig unbedingt. Naja. Unbequem, unabhängig und nah dran an den Sorgen der Soldaten, so hat Hans-Peter Bartels seinen Job als Wehrbeauftragter verstanden. Überraschend heißt es für ihn nun wohl, aus und vorbei, Posten räumen. Hans-Peter Bartels hat aus Sicht der CDU-CSU-Fraktion einen hervorragenden Job gemacht, war Anwalt der Soldatinnen und Soldaten, hat auch gute sicherheitspolitische Anstöße gegeben. Es ist Entscheidung der SPD, dass er nicht wieder nominiert worden ist und wir mischen uns nicht in Entscheidungen unseres Koalitionspartners ein. Wir hätten ihn wiedergewählt. Doch die eigene. Das ist schon eine schöne Aussage. Wir mischen uns nicht in Entscheidungen von der SPD ein. Leute wollen nicht mehr. Warum? Darüber herrscht in der Fraktion eisiges Schweigen. Bartelt selbst schreibt an alle Fraktionsmitglieder, stellt Fragen. Warum ist dies heute eine politische Stelle, an der die SPD in dieser Zeit einen Personalwechsel braucht? Welcher sozialdemokratischen Binnenlogik folgt das? Fraktionschef Rolf Mützenich will die Berliner Bundestagsabgeordnete Eva Högel als neue Wehrbeauftragte. Keine Begründung von ihm, was sie für diesen Job qualifiziert. Ich möchte Frau Högel nicht zu nahe treten. Sie ist mit Sicherheit eine gute Innenpolitikerin, hat aber, was das Thema Verteidigung und Außen betrifft, bis dato überhaupt keine Expertise. Und wir sind einigermaßen überrascht bis entsetzt, dass man jemand an eine Stelle setzt, der für Soldatinnen und Soldaten von hoher Relevanz ist, dass man dort jemand hinsetzt, der bis dato damit nichts zu tun hatte. Nächste Woche wird gewählt und so ganz sicher scheint sich Rolf. Ihr habt schon mitgekriegt, dass die von der Leyen Verteidigungsministerin war, auch bei der FDP. Ja. Ja, aber schon ein bisschen was anderes, also Werbeauftragter. Ja, Werbeauftragter sollte halt wirklich ein bisschen im Thema drin sein. Und die Frau Högel ist meiner Meinung nach, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, Sozialpolitikerin eher. Ja, von ist sie Feministin, ne? Aber gut, SPD geht ja auch irgendwas. Genau, die Frau Högel, das war, wenn ich mich richtig erinnere, die Dame, die damals als der Amthor gesagt hat, hier das Paritätsgesetz wollen wir nicht. Da hat sie ja reingerufen, aber wir wollen das und ihre Frauen wollen das auch. Das war der Zwischenruf. Und da hat die Dame auch gesagt, sie können aber so ein Dirndl auch ausfüllen. Da hat die Dame auch absolut recht damit. Also die SPD will das auf jeden Fall und die CDU-Frauen wollen das auch, ja. Das stimmt. Rolf Mützenich mit seinem Vorschlag nicht zu sein. Vorsorglich bittet er seine Fraktion um gute Präsenz, um die absolute Mehrheit sicherzustellen. Ja, und hier gibt es jetzt auch direkt eine Theorie, warum das mit der Frau Högel wohl so ist. Von der Ann-Christine, die hatte ich auch schon ein paar Mal empfohlen. Die kennt sich nämlich ganz gut aus mit Bundeswehr-Themen. Und die hat hier geschrieben, es gibt einen simplen Grund, warum Eva Höge Werbeauftragte wird, Doppelpunkt. Die SPD Berlin braucht Platz auf der Liste zur nächsten Bundestagswahl. Viele wollen auf vorderen Plätzen kandidieren und die SPD wird gleichzeitig Sitze verlieren. Also wird Frau Höge jetzt schnell versorgt. Ja, ja. Ja, lang gediente. Ja, aber dann ist der Bartels doch unversorgt. Ja, aber das ist doch egal. Das ist doch egal. Stimmt. Das nächste Video, was ich vorspielen muss. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Krisentagebuchs. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass sich in den letzten Tagen viele Neoliberale zu Wort gemeldet haben und plötzlich fast so klingen wie wir. wie wir, die normalen Menschen. Du und ich. Ja. Aber ich würde sagen, so, ja, wie wir, also wenn die einen die Neoliberalen sind, was seid ihr? Die Sozialisten wahrscheinlich, die Kommunisten. Wie wir. Es geht um eine umfassende Betrachtung. Es geht darum, das Glück und das Wohlbefinden, die psychische Gesundheit von verschiedenen Maßnahmen zu betrachten. Aber meinen Sie das wirklich so? Nein, da steckt eine Strategie dahinter. Diese Strategie ist einerseits Mimikry. Sie ahmen unsere Diskurse nach. Sie klingen so wie wir, aber sie wollen etwas ganz anderes. Und andererseits, dazu passend... Sie wollen gar keinen Umsturz der Gesellschaft. Das wollen die gar nicht. Die wollen gar nicht die hier Marktwirtschaft abschaffen. Und woher weiß Frau Strobel denn so genau, dass sie diese Strategie haben? Hat sie irgendwie ein Papier von der AfD auf der Straße gefunden, wo drin stand, erstens Mimikry, zweitens klingen wie die bekloppt? Naja, sie ist ja Politikwissenschaftlerin, ne? Also daher weiß sie das. Da hört man und liest man in den letzten Tagen aber anderes. So ein bisschen, dass sie nicht so richtig ernst genommen wird von anderen Politikwissenschaftlern. Ja, wenn wir mit 4 Minus abschließen. Guck doch mal, liebliche Analysen zu Rechtsextremismus, Faschismus, insbesondere die Deren und den neuen Rechten. Außerdem Fußball, Akte X und Tolkien. Weißt du Bescheid? Das von Pinkwashing, von Greenwashing. Das ist bestimmt Akte X, das ist die Verschwörung im Schatten. Das ist der Neoliberale mit am Tisch und raucht eine Zigarette und macht Mimikry. Sie übernehmen scheinbar ökologische, progressive, soziale Positionen, um weiter relevant zu bleiben, um sich gut zu stellen mit uns, damit wir sie weiterhin stützen. Scheinbar logisch. Habe ich nicht mal irgendwo gelernt, dass das mit dem ihr und wir und die und wir und so, dass das Faschismus ist? Ja. Ich glaube, es war bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ich glaube auch, ja. Ja, die wissen ja immer alles. Was sie wollen. Aber ihnen geht es nicht um uns. Ihnen geht es nicht um unsere Gesundheit, um unser Glück, um unser Wohlbefinden. Ihnen... Nee, den Kapitalisten geht es nicht um eure Gesundheit, um euer Glück und euer Wohlbefinden. Deswegen haben wir ja auch in unseren Gesellschaften, deswegen bezahlen wir auch beim Gesundheitssystem alle zusammen. Ne? Und deswegen wollen wir auch eine Marktwirtschaft mit lauter Humbug und Kladderedidl, wo die Leute nur Spaß dran haben, aber wo man jetzt keinen sachlichen Wert irgendwie von hat, wo man jetzt sagt, irgendwie das musste man jetzt unbedingt in seinem Leben haben, ansonsten also das, was jetzt nicht Nahrung oder so ist, ne, lauter Dinge, die halt aus einer Überflussgesellschaft halt stammen, das wollen die alles auf jeden Fall nicht haben, ja, das wollt nur ihr, das wollen nur die super tollen Sozialisten haben, ja. Dann geht's überraschenderweise darum, ihr System zu stabilisieren. Ihnen geht es um ihre Profite, um ihre Dividenden, dass alles so ist wie vorher. Vor allem Profite, ey. Leute sind alle froh, wenn sie mal kein Minus machen jetzt in der Zeit. Ne, diese Corona-Scheiße da. Aber wenn sie kein Minus machen, sind die meisten froh. Also Dividenden und Gewinne, das ist doch Quatsch. Weiter, sorry. Die Leute nehmen es ja halt auch in Kauf, ne? Die ganzen Einschnitte jetzt halt. Und ja, also ja. Ich kapiere es nicht. Ja. Und jetzt haben sie Angst vor solidarischen Krisenlösungen. Das ist vielleicht nicht mehr so ist wie vorher. Dass es kein Zurück zu normal gibt, sondern dass es eine bessere Zukunft gibt. Und in dieser besseren Zukunft ist es vielleicht nicht mehr so, dass es diese Vermögenskonzentration gibt. Und dass die, die ohnehin nichts haben, auch noch für die Krise zahlen. Und deswegen übernehmen sie nur scheinbar. Die mit Privatwirtschaft, das macht der Staat alles. Ja, ja, die ohnehin nichts haben, die bezahlen da jetzt für, ganz sicher. Ja, genau. Ja. Die bezahlen da jetzt alle für. So sieht's wohl aus. Nur um uns einzukochen, unsere Begriffe, unsere Diskurse. Und dem sollten wir nicht nachgeben, denn eins stimmt immer. Neoliberale sind nicht unsere Freunde, sind nicht unsere Freundinnen. extra mal wiederholt. Leo, lieber Reinhard, ist schon so freudig. Ich muss gleich noch zu H&M mehr ein Sommerkleid kaufen. Ich würde mir Sozialisten sind da. Aber Neoliberalismus ist schlecht. Ja, wer soll es bezahlen? Wer soll es bezahlen? Die kein Geld haben, habe ich gerade gelernt. Ja, die Verfassungsmäßigkeit einer Vermögensabgabe zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Wunderbar. Hier geht es im Endeffekt darum, das ist eine kurze rechtliche Einordnung und Einordnung der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit von einer sogenannten Vermögensabgabe. Eine Vermögensabgabe ist nicht sowas wie eine Vermögenssteuer, sondern eine einmalige, zweckgebundene Abgabe, die in unserer Verfassung auch vorgesehen ist. Wir hatten das ja nach dem Zweiten Weltkrieg das letzte Mal, 1952, wo privaten Immobilienbesitzern und gewissen Firmen einfach Zwangsgrundschulden eingetragen wurden, Zwangskredite, die sie abtragen mussten dann. Und ja, es gibt ja diese Diskussion auf monetärer Ebene einerseits international und halt auch immer wieder hier in Deutschland. Die Vermögenssteuer ist halt ein Steckenpferd und jetzt holen sie tatsächlich wieder so einen Lastenausgleich aus der Schublade. Was ich interessant fand, also das ist ein ganz interessantes Dokument, hier wird einfach mal, wie ich es vorhin gesagt habe, es muss halt eine einmalige Sache sein, wenn die Corona-Krise einmal stattfindet und dann nie wieder, könnte das der Fall sein, aber geht man nicht von aus. Es muss eine staatliche Ausnahmelage sein und es muss direkt zweckgebunden sein, was ja auch jetzt bei diesen ganzen staatlichen Hilfs- und Subventionsmaßnahmen auch nicht so ganz der Fall ist. Das sind ja teilweise Sachen, die schon vorher etabliert waren und deswegen ist das schwierig mit dieser Zweckbindung. Und was hier auch noch festgestellt wurde, wenn aber noch nicht feststeht, wie hoch die Kosten der Corona-Krise sein werden, da Bürgschaften, Garantien und Darlehen des Staates unter Umständen gar nicht zu Verlusten führen, lässt sich auch nur schwer feststellen, ob eine mit der Historie vergleichbare existenzielle Dringlichkeit bestünde, was diese staatliche Ausnahmelage ist. Und ich muss sagen, ich fand das tatsächlich ganz interessant zu lesen, weil das hört sich für mich eher so an, als ob das zumindest jetzt bei dieser Corona-Krise doch nicht zur Debatte stehen wird. Ja, aber das ist ja immer ein Vorschlag, der immer wieder aus der Kiste geholt wird. Ja. Ich weiß nicht, ob dazu im Bundestag nochmal eine Aussprache kommt. Das wäre sicherlich auch interessant, da mal ranzugucken, aber. Ja. Nur die Reichen leiden ja auch schon genug, heißt es hier, zumindest was den Buffett angeht. Und er hat auch nicht selber 50 Milliarden Dollar verloren, sondern seinen Fund, das heißt seine Aktiengesellschaft da, Berkshire Hathaway, wo eine Anzahl schon irgendwie $180.000 oder sowas kostet. Also eh richtig teuer. Ja, und die ist jetzt 50 Milliarden Dollar etwa weniger wert, diese Aktiengesellschaft. Also da verschwindet dann das Geld auch wieder, was ich vorher so auf dem Blade hatte, ne? So gesehen heißt es ja immer, nur die Armen leiden, aber die Reichen oder das Geld verschwindet eben im Fauchten. Oh ja, das ist super. Ja, habe ich auch schon von gehört. Ja, und das ist jetzt hier eine Geschichte, die mich bei aller bisherigen Zustimmung zu den Corona-Maßnahmen so weitgehend doch ein bisschen stutzig macht. Jetzt wird hier anscheinend, soll noch diese Woche möglichst dieses Gesetz durch den Bundestag kommen für den sogenannten Immunitätsausweis, damit das dann demnächst in Kraft treten kann. Ja, bei manchen Sachen haben die es echt eilig, ne? Ja, wundert mich, dass sie es bei sowas Repressivem so eilig haben. Mhm. Weil im Endeffekt heißt das ja dann vielleicht, ne, wer so ein Ding kriegt, der kann halt Dinge tun, die andere nicht tun können. Und ich weiß nicht, ob das so in unserem Grundgesetz steht. Da habe ich auch schon bei der Maskenpflicht gedacht, die erklären sozusagen die Menschen als unvollständig oder so. Muss noch irgendwas haben. Aber der Maskenpflicht ist, die Maskenpflicht verstehe ja, ist ja auch nur vorübergehend, die kann man ja hinnehmen sozusagen. Ist ja auch dazu da, damit du andere nicht ansteckst, vor allem. Ja, genau, ja, damit halt sich das. Klar, da ist der Ausweis auch für, ne? Ja, nee, aber der Ausweis greift ja weiter ein. Also, ja. Zumal wir ja auch noch gar nicht wissen, ob eine durchgestandene Erkrankung überhaupt für Immunität sorgt. Ja. Und wenn man das mal länger denkt, stell dir mal vor, es gibt keinen, was ist denn, wenn es keinen Impfstoff gibt? Weil da haben wir ja auch drüber gesprochen, dass Coronaviren eigentlich, dass da bisher die Impfstoffentwicklung eher wenig erfolgreich war. Was ist denn, wenn wir keinen Impfstoff finden? Haben wir dann eine Klasse von Menschen, die zu Hause bleiben müssen die nächsten 2 Jahre und eine Klasse von Menschen, die alles andere darf? Ja, das ist jetzt genau das Paradoxon, ja, diese ganze Sache mit dem Immunitätsnachweis, das steht auch in diesen Frameworks, die vor 10 Jahren alle entwickelt wurden, schon drin. Und die gehen da weiterhin. Deswegen werden jetzt auch es gibt ja gewisse Tests, die jetzt entwickelt werden, die testen nur darauf, ob man Antikörper entwickelt hat. Das heißt, ob man in den letzten 3 bis 5 Wochen, glaube ich, die Krankheit durchlitten hat. Da gibt es natürlich auch immer wieder das Problem, wie genau funktionieren die. Die sind auch recht schnell entwickelt worden und Zuverlässigkeit ist auch so eine Sache. Und wie sieht es aus? Mit so einem Neutralitätstest noch genug von den Antikörpern, dass der Test überhaupt anschlägt? Oder wie sieht das Ganze aus? Weil das ist ja auch so eine Sache, wenn man diesen Immunitätsausweis einmal bekommt, man ist ja auch nicht ewig immun, theoretisch. So. Ja, vielleicht kann man es auch nicht so hundertprozentig entscheiden, weil irgendwie schwarz und weiß nicht auch manchmal grau ist oder so. Bei den Viren habe ich das jedenfalls so gelesen von einem. Der kennt sich damit aus. Ja, aber jetzt auf jeden Fall sehr interessant jetzt in Südkorea, diese Studie, dass eben die Leute sich nach einer Infektion ganz zügig wieder infizieren können. Die scheint auch nicht zu stimmen. Da haben sie einen Datenskandal praktisch aufgedeckt oder ja, irgendeine fehlerhafte Zuordnung, irgendwas falsch gemacht. So, das stimmte so nicht. Und es ist so, wie die Südkoreaner selber geschrieben haben oder vermeldet haben, es ist erstmal keine Doppelinfizierung und schon gar nicht kurzfristig nacheinander irgendwie möglich mit Covid-19, also dem Erreger. Ja. Zu diesen Updates und News, was dieses Virus angeht, da empfehle ich den Kanal MedCram. Der bricht das ziemlich gut wissenschaftlich runter, darauf, wie das mit einem Pfad funktioniert, von welche Proteine was machen und wie der Virus so funktioniert. Der Kanal ist gut, also MedCram. So. Ja, okay, aber die Meldung fand ich trotzdem wichtig, dass das eben nicht der Fall ist, dass man sehr wohl eine Immunität ausbildet, denn daran wurde ja schon stark gezweifelt. Das ist ja schon eigentlich eine gute Meldung, ne? Machen wir uns jetzt vor, ja. Und die Berichte, über die wir gesprochen hatten, waren meiner Meinung nach, wenn ich mich erinnere, aus China und nicht aus Südkorea, wo es dann hieß, dass nur ein Teil der Leute Antikörper ausbildet. So, also warten wir es mal ab. Ich denke mal, also das mit den Antikörpern ist nicht zu verwechseln mit Leuten, die den Krankheitsverlauf haben, dass es denen sehr schlecht geht, die sich erholen, aber es denen weiterhin schlecht geht. Es geht jetzt darum, jemand hat sich komplett erholt, hat gar keine Symptome mehr, hat diese Antikörper und dann ist er schon eine Zeit lang gesund und dann wird er auf einmal wieder ganz krank. Das war so angenommen worden da in Südkorea, aber das war wohl nicht so. Ja, genau. Ja. Ja, und hier wird jetzt unter anderem wurde jetzt über Kinder behauptet, auch wegen der Schulöffnung und so weiter, dass sie genauso ansteckend wären wie Erwachsene. Und der Drosten begründet das unter anderem damit, dass eben die Viruslast oder die Menge der gefundenen Viren in Kindern ungefähr genauso groß wäre wie eben bei Erwachsenen. Ja, das dem widerspricht hier dieser junge Mann, der Kinderarzt, Klinikchef ist oder Chefarzt, ja, immerhin. Und sagt, dass Kinder 70% weniger anfällig sind, also weniger ansteckend und sich auch weniger anstecken oder so. Wir würden deutlich weniger. Und er hat auch ein Interview zu machen, kann ich nur empfehlen, das jetzt mal anzugucken. Passend dazu habe ich gelesen, dass im Moment die 24, irgendwie um die Mitte 20-Jährigen, die sind, die am meisten verbreiten, weil die da die meisten sind, die halt die Maßnahmen nicht ernst nehmen, offensichtlich. Okay. Ja, bei Kindern könnte ich mir eine geringere Verbreitung auch dadurch vorstellen, dass sie ja vielleicht einfach nicht so viel atmen, ne? Kleinere Lunge, kleineres Volumen, so vielleicht, ne? Aber das ist auch nur eine Idee von mir jetzt sozusagen. Und der Arzt, wie gesagt, erklärt das an vielen Beispielen und begründet das auch gut und so, warum das bei Kindern nicht so ist und dass es nicht so ist und dass sie das so wüssten und so. Ja gut, kann natürlich bei Corona, weil alles neu ist, auch vielleicht nochmal anders sein, aber eigentlich mit der Menge der Viren ist es aber sicher bei anderen Infektionen genauso. Von daher halte ich das schon für einigermaßen vergleichbar. Ja, also die Kinderärzte, nicht nur er, sondern auch andere, widersprechen da eigentlich ziemlich stark und sind der Meinung, dass die Schulen sehr wohl geöffnet werden sollten. Ne? Ich habe den Püschel noch gehört, der meinte, natürlich schmuse ich mit meinen Enkeln. Der Dr. Püschel, weiß nicht, ob sich jemand erinnert. oder aus Hamburg, der alle obduziert hat, der diese Obduktion eben vorgenommen hat. Ja, genau. Und in Stuttgart kann man offensichtlich auch demonstrieren, ohne dass einen die Polizei irgendwie wegtragen muss oder so. In Berlin ja nicht so gut. Ja, und da haben sich jetzt am Wochenende wohl 5000 Leute tatsächlich getroffen auf einer großen Wiese. Alles schön mit Abstand, die Polizei dabei und den Abstand eingehalten und so weiter. Ja, sieht man auch, wie sie locker stehen. Aber haben sich das eben nicht nehmen lassen, beziehungsweise die Stuttgarter Polizei hat es ihnen auch nicht genommen. Ich meine, in Berlin war es ja auch so, dass nicht alle irgendwie so eng zusammenstanden oder so und die trotzdem aufgefordert wurden, da den Platz zu verlassen. Das ist in, ja gut, hier wird dasselbe Fass auch aufgemacht mit Rechtspopulisten und so, kann ja auch sein. Nur demonstrieren müssen auch diese Leute dürfen, finde ich. Ja, aber ich habe eher das Gefühl, dass da eine Querfront inzwischen sogar entsteht. Ja, vielleicht auch so, aber auf jeden Fall halten sie irgendwie Abstand ordentlich und wenn das so ist, dann macht die Stuttgarter Polizei da auch nicht ein. Und das finde ich irgendwie das schlauere Vorgehen als das, was in Berlin gelaufen ist. Das sind Schwabe, die machen das ordentlich. Ja, sein, ja. Ja, bei dem hier Ding habe ich gedacht, nur die Merkel entscheidet immer wieder alles alleine. Ne? Also, dass irgendwie diese Erklärung, Entscheidungen für den Sport kommen sollen, kam ja von ihr wohl. Und es ist wohl vertagt. Ja, sicher macht es eine Konferenz mit dem Ministerpräsidenten, wo es dann verkündet. Also auf mich macht das sehr stark den Eindruck, als wenn die Merkel das ganz klar lenkt, eindeutig lenkt und ihr da auch keiner reinzureden hat oder so. Ja, das könnte jetzt aber Ende Mai ja dann auch wieder losgehen mit dem Sport. Ein bisschen Fußball im Fernsehen wenigstens. Dürfte einige freuen. Ja, aber ich bin mal gespannt, wie sie es diesmal hinkriegen wollen. Wie sie es diesmal hinkriegen wollen, die Leute davon abzuhalten, sich dann davor ständig zu versammeln, weil das war ja bei anfangs halt eben auch schon so, ne? Als es schon ja. Die Spiele ohne Zuschauer hatten, dass sie dann einfach sich vor Stadion gestellt haben und da dann alle ihre Party da gefeiert haben. Und ich glaube, das lässt sich ein bisschen schwierig regeln. Ne? Also ich meine, wie viele Polizisten willst du da haben, um so ein komplettes Fußballstadion auseinanderzunehmen? Oder wird das so großräumig abgesperrt? Nachdem jetzt schon 3 Leute aus dem Umfeld vom 1. FC Köln positiv getestet sind, wie ist es denn dann? Kann ich da nicht als Spieler auch einfach sagen, ich gehe meine Gesundheit nicht aufs Spiel setzen? Ich spiele nicht. Habt ihr mitbekommen mit dem Kölner Dom, dass da die Messe stattfindet? Mhm. Die haben die Messe, ja. Kölner Dom haben sie eröffnet mit bestimmten Sicherheitsvorkehrungen, aber die Messe wird vorher eröffnet. Also die ist jetzt schon, die läuft. Ja, aber halt mit Sicherheitsabstand, Maske etc. Ja, du musst so Tickets kaufen, es gibt eine bestimmte Anzahl von Leuten, die da rein dürfen, so und hier und so, mit Abstand, ja. Hm. Ja, Gottesdienst ohne Zuschauer ist auch scheiße, ne? Aber eigentlich, das erinnert mich wieder an Hagen Räther und seinen Gag darüber hier, wie viel Gottvertrauen der Papst haben muss, dass er in diesem Panzerglasauto rumfährt. Ja, wenn ich genau Gottvertrauen habe, kann ich doch ohne Maske, da kann ich doch mit tausenden Leuten in den Kölner Dom. Es passiert mir noch nichts, Gott ist doch bei mir. Das ist übrigens die Strategie, die in Russland gemacht wurde. Und das ist nicht gut. Ja. Ah ja. Ja, dann gibt es hier nochmal einen Bericht über die Behandlung der Patienten, die dann wirklich ins Krankenhaus müssen und schwer mit Atemwegsproblemen zu kämpfen haben. Und die werden in der Regel intubiert, das heißt, dann wird von irgendwie ein Schlauch in den Hals geführt und dann wird da eben der Sauerstoff, die Luft, die Beatmung drüber geregelt. Dafür muss man die Leute dann ins Koma legen, ins Künstliche. Und ja, ich glaube, wenn man so einen über 80-Jährigen ins Koma legt, ins Künstliche, ist das schon mal eine ganz schön strenge Geschichte für den. Und wieder ins eigene Atmen zu kommen, eventuell auch. Und nach Aussagen dieses einen Arztes oder eben nach Einschätzung verschiedener Ärzte auch, ist das doch auch an der hohen Sterblichkeit mit Schuld eventuell. Wogegen sich wiederum hier in dem Bericht die anästhesistische Gesellschaft, die wir aber ausspricht, und sie möchte nicht von ihrer Empfehlung abweichen, dass eben Intubation das Richtige wäre. Also die Frage ist im Prinzip, ob vielleicht zu viel oder zu früh intubiert wurde und die Leute, die Patienten daran ja auch gelitten haben. Im Prinzip ist es auch so, dass man solchen Dingen zustimmen muss, aber es sind möglicherweise nicht mehr alle in der Lage gewesen, zuzustimmen. Und es ist auch nicht immer überall Zustimmung eingeholt worden, hat jemand so ein Palliativmediziner berichtet. Ja, die Studiewürger wäre aber irreführend zitiert worden, sagt Patrick Gensing. Den habe ich jetzt mir jetzt nicht so ganz genau angeguckt, den Artikel, ehrlich gesagt. 90% der Beatmungspatienten sterben. Ja gut, das sind ja aber auch Leute, die auf dem Weg zum sozusagen sind, auf den, wo man das Also letzte Möglichkeit macht so mit der Intubation. Andererseits steht eben auch zu vermuten, dass Leute aus dem Altenheim geschickt werden ins Krankenhaus, wenn die Leute dann nicht mehr weiter wissen, die Schwester im Altenheim oder die Angestellten da, dass sie dann ins Krankenhaus geschickt werden und sobald die da ankommen, werden die ziemlich zügig intubiert. Also das habe ich aber auch mal woanders gelesen. Ganz eindeutig ist das nicht und ja, man kann einfach nur hoffen, dass da ein bisschen was dran ist und die das dann demnächst mal ein bisschen weglassen, sodass die Ergebnisse vielleicht besser werden und auch nicht so viele Maschinen gebraucht würden. Denn das war ja auch so ein bisschen das Problem mit den Plätzen im Krankenhaus, dass man eventuell nicht genug Beatmungsmaschinen hat und so weiter. Die bräuchte man ja dann vielleicht gar nicht. Ne? Ja, das Problem mit den Beatmungsmaschinen, in welcher Therapieansatz gewählt werden musste, war halt unterschiedlich. Einerseits wird halt diese Intubation anscheinend gerne gewählt bei besonders infektiösen Krankheiten, die über die Luft auch übertragen werden können. Weil, Verzeihung, es gibt halt 4 Stufen der Beatmung von ganz leichten Schläuchen in die Nase bis zu immer invasiverer Beatmung halt. Und die letzte Stufe ist halt, du liegst auf dem Bauch im Schlaf gehalten und wirst intubiert. Aber da gibt es halt noch Zwischenschritte. Nur dabei kann es halt passieren, dass halt der Virus, den man hat, aerosolisiert wird und sich halt weiter verbreiten kann. Und dann müssten die ganzen Abteilungen hermetisch abgesperrt werden und man müsste noch mit viel mehr Schutzkleidung arbeiten. Und wenn die Leute quasi intubiert sind, dann ist das ein geschlossenes System und da gibt es nicht die Möglichkeit, dass sich das so schnell weiterverbreiten kann. Und das ist ein Grund, warum diese Methode oft wohl sehr schnell gewählt wurde, obwohl die weniger harte Methode auch vielleicht gereicht hätte. Das wird auf jeden Fall empfohlen, wie gesagt, davon her. Das war ja nicht, aber man ist halt nicht den Schritt gegangen, wir gehen Schritt zu Schritt, fahren es langsam hoch, sondern ist halt direkt zum letzten gegangen, weil man halt sonst nicht sicher war, ob man halt nicht doch eine Weiterinfektion bekommt. Das ist aber sicher auch eine tricky Geschichte, weil die Patienten haben zum Beispiel... Ein Aspekt gewesen der ganzen Sache. Aber das war letzten Monat. Ich finde das interessant, dass das jetzt Thema ist bei der Tagesschau. Also bitte. Wie lange? Ja, Patienten haben wohl vielfach gesagt, dass so mit dieser anderen Methode, und zwar geht es da wohl um so eine Helmgeschichte, dass da eine Art Helm aufhaben, wo der Sauerstoff dann reingeleitet wird, dass sie damit zwar sich nicht ganz so wohl gefühlt haben, aber klar kam. Und wenn man jetzt irgendwie davon ausgeht, oh, jetzt kommt, jetzt fühlt er sich nicht wohl, jetzt muss ich noch was machen oder so als Arzt, dann intubiert man ihn vielleicht doch oder so. Ne? Echt? Das also kann ist ich auch mir nicht vorstellen. Gesagt, nicht so einfach, dass sie die Leute ins künstliche Koma, im Moment mal, dass die Leute ins künstliche Koma legen, nur weil die sich nicht wohlfühlen. Ja, aber das, sind so nee, also das ist mir jetzt auch alles so ein bisschen zu heikel hier, diese ganzen Ideen hier. Das weiß ich jetzt nicht, ob das alles so schlau ist, sich da jetzt so zu sagen, wo wir alle keine Ahnung haben und nur irgendwelche Berichte gelesen haben, aber gut. Ich hatte da auch noch mal einen Artikel zu eingereicht, den kann ich ja noch mal erreichen, aber der ist halt wie gesagt einen Monat alt. Da steht das, das ist ein sehr langer Artikel von der medizinischen Fachzeitschrift. Werden einfach diese 4 unterschiedlichen Beatmungsschritte geführt. Ja, ja, einer okay. Von dieser Bubble über dem Kopf, ja. Ja, okay. CPAP oder wie das heißt, ja. Auf jeden Fall, apropos Dinge, die eventuell missverstanden werden könnten, der Bürgermeister von New York hat hier geschrieben, meine Nachricht an die jüdische Community und alle anderen Communities, es ist ganz einfach, die Zeit für Warnungen ist vorbei. Ich habe euch angewiesen, ich habe die New York Police Department angewiesen, sofort einzuschreiten und die Leute da sogar in Gewahrsam zu nehmen, die sich in großen Gruppen versammeln und das ist um die Krankheit zu stoppen und Leben zu retten, Punkt. Und es wurde so ein bisschen interpretiert wie, ich werde hier die Juden einsperren, um diese Krankheit zu stoppen. Bei diversen Leuten, die es böse auslegen wollten. Also ja. Ja. Ich erinnere mich nochmal an die Merkel gerade, weil da ging es mir auch ein bisschen darum, dass sie nämlich gesagt hatte, also sofort im nächsten Satz, nachdem sie irgendwas von dem Sport gesagt hat, und wenn das nicht klappt, dann mussten wir das alles wieder zurückdrehen. Also diese Warnung kommt einfach gleich dabei. Ich finde das nervig. Gut. Ja, Tango hin und her. Kommen wir kurz zur Luftfahrtbranche, die ist ja auch in der Krise. Ich meine, wir sehen lustige Bilder von Flughäfen, die als Parkplätze benutzt werden. Ne? Normalerweise sind ja 10.000 Flugzeuge permanent in der Luft. So sind die ja ausgelegt. Die landen und starten direkt. Es gibt gar nicht so viele Parkplätze und deswegen gibt es jetzt einige Flugplätze, die einfach nur riesige Parkplätze sind für die Flieger. Die Lufthansa ist ja auch in der Krise. Da wird ja jetzt die Tage entschieden, wie das aussieht, ob die entweder 10 Milliarden Direktinvestitionen oder Subventionen bekommen. Ne? In Frankreich und die Niederlande haben ja KLM und Air France auch schon 10 Milliarden gegeben. Dafür wurden ja schon die EU-Regeln zur Verhinderung von Wettbewerbsverzerrungen quasi ausgehebelt. Ne? Also steht dem ja nichts im Wege, die Lufthansa jetzt auch zu retten. Ja, und hier sehen wir einen Economics Chart of the Week von der Internationalen Luftfahrtbehörde. Hier sehen wir eine interessante Diskrepanz in den Kapazitäten der Frachtbeförderung. Und zwar generell sieht man ja hier an dem Chart, die Luftfahrtbewegungen sind ja rapide zurückgegangen. Und es ist so, dass die Frachtflüge davon nicht so sehr beeinträchtigt wurden. Sie wurden sogar ausgeweitet in der Kapazität. Aber bis zu 50% der regulären Luftfracht wird halt als sogenanntes Belly Cargo transportiert und das ist halt in ganz normalen Passagierflugzeugen. Und die sind ja 80% eingebrochen weltweit ungefähr. Und es ist tatsächlich so, dass das Frachtaufkommen auch durch die gesteigerte Frachtflugzeugkapazität nicht kompensiert werden konnte. Das heißt im Endeffekt im März und April, jetzt ist es ja schon wieder, hat sich teilweise erholt, teilweise verschärft, aber es ist ungefähr 5 bis 7% der Frachtanfragen können nicht auf dem Luftweg befördert werden. Also ja, das erklärt halt auch den Mangel an gewissen Sachen, weil da ja Priorität gegeben wird für medizinische Transporte derzeit und anderes. Ja, und generell ist das ein Problem, dass das geringe Frachtaufkommen, was es jetzt gibt, ja, kann nicht bewältigt werden. Die Kapazitäten werden wirtschaftlich perspektivisch weiter abgebaut werden. Und also ja, die gesamte Lieferketteninfrastruktur bricht Stück für Stück weiter auseinander. Ja, es ist echt erschreckend. Das ist halt die Frage, wie soll man das jemals wieder hochfahren? Ja, also es gibt da Perspektiven, dass bis 5 bis 10 Jahren vielleicht wieder ähnliche Level erreicht werden können. Aber das glaubt keiner. Da kann alles noch so viel schief gehen. Eine ähnliche Sache sehen wir gerade beim Agribusiness-Modell. Ja, wir haben ja weltweite Konglomerate, ja, die international dieses Agrobusiness quasi machen. Von der ganz normalen Landwirtschaft ist es ja durchökonomisiert worden. Ja, also das ist hier ein Artikel von William Engdahl. Deswegen lässt er sich es natürlich auch nicht nehmen, über die Rockefeller Foundation zu reden, die halt diese Ökonomisierung vorangetrieben hat. Aber es ist halt auch ein richtiges Problem. Wenn wir uns beispielsweise mal das Agrobusiness in Deutschland angucken, hier gibt es ja auch sehr große internationale Firmen, unter anderem auch chinesische Firmen, die halt Agro Berlin zum Beispiel. und Rinderzüchter und Schlachtbetriebe und Abpackungsbetriebe betreiben. Ja, also naja, also schauen wir uns mal beispielsweise den Markt für Schlachtrinder an. Es werden nur noch 60% der Rinder geschlachtet, so. Und da gibt es halt das Problem, was macht man mit den 40%, die nicht geschlachtet werden? Die werden halt weiter am Leben gehalten, aber das ist halt, ja, das ist halt auch eine, die kann man ja nicht so entsorgen wie bei Butterbergen, sage ich jetzt mal. Aber das Schlachten ist halt auch einerseits eingeschränkt wegen den Kapazitäten, weil Arbeitskräfte eingeschränkt werden, weil es ganz viele Abstandsregeln und weitere Sachen eingeschränkt werden müssen. Und weil es halt ein weltweites Phänomen ist mit diesem Agrobusiness, dass beispielsweise dort, wo man die Nachfrage noch bedienen könnte, ja, also hier beispielsweise die Gastronomie ist komplett weggebrochen, ja, und deswegen sind einfach bestimmte Teile vom Rind nicht mehr vermarktbar, ja, Fersen und Jungbullenfleisch und Edelsteaks und sowas werden halt hauptsächlich von der Gastronomie nachgefragt und da gibt es einfach keinen keine Alternative und Supermärkte werden durch diese Agrobusiness-Ketten halt aus dem Ausland beliefert. Ja, da kommt das Fleisch dann halt aus Argentinien oder sowas und das wird halt nicht hier von deutschen Leuten produziert. Ja, und die Frachtkapazitäten spielen ja auch eine große Rolle und generell muss man sich auch überlegen, was da noch alles dranhängt bei diesen Schlachtungen. Ja, denk mal an das Leder. Gerbereien sind ja weltweit mehr oder weniger geschlossen. China fährt zwar wieder an, aber da gibt es einfach keine Nachfrage und es gibt keine Lagerkapazitäten und es gibt keine Frachtkapazitäten und die stehen einfach vor einem riesigen Problem, was sie machen sollen. Und das Problem haben natürlich nicht nur die großen Unternehmen, sondern kleinen Unternehmen mit unter 100 Kühen oder sowas natürlich umso mehr. Und die haben auch nicht unbedingt so eine Lobby, dass sie viele Finanzhilfen bekommen. Wenn die Finanzhilfen bekommen, dann natürlich nicht in dem Umfang wie große Agro-Unternehmen, die denen dann auch wieder Konkurrenz machen können. Gerade dieses Beispiel, dass dieses teurere Fleisch in Deutschland gar keine Abnehmer findet. Ja, weil das Fleisch in der gleichen Qualität aus Argentinien einfach gekauft wird von den Supermarktketten. Ja, und ich weiß nicht, was da eine Lösung ist. Ja, und der Einzelhandel fragt es nicht nach, nur die Gastronomie. Die Gastronomie muss wieder aufmachen, sonst werden die Kapazitäten so eingeschränkt, dass sie halt vom Markt verschwinden. Und wenn dann irgendwann alles wieder hochgefahren wird, dann ist die Nachfrage nach gutem Rindfleisch beispielsweise da. Und dann können wir es nur noch aus dem Ausland importieren. Und dann wird es wieder teurer. Also das sind keine guten Zukunftsaussichten für den Nahrungsmittelmarkt in Deutschland. Alles verrottet so vor sich hin. Ja, die Windräder im Saarland sind es, glaube ich, im Saarland, richtig. Haben jetzt leider eine kleine Pause, jedenfalls tagsüber. Denn der Rotmühlmann fühlt sich gestört und einige andere Tiere wohl auch. Zumindest hat das ein Gericht so entschieden, dass da jetzt Rücksicht genommen werden muss. Ja, und das ist so ein Ding, was der Michael Moore in seinem Film eben auch berichtet hat. Manchmal klappt das nicht so mit den alternativen Energien, wenn man müssen möchte oder so. Das Problem kennt man ja schon, dass es irgendwie bei den Solardingern mit dem Regen und so und bei den Windrädern eben auch, wenn kein Wind weht, ein Problem ist. Und jetzt kommt halt auch der Artenschutz hinzu, zumindest im Saarland. Also, ja, nochmal die Empfehlung für die Doku, ne, von Michael Moore. Nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie sie auf die Idee gekommen sind, aber angeblich streiten sich jetzt die Regierung und andere Parteien über die Atomwaffen in Deutschland. Und auch die SPD hätte irgendwie was dagegen, dass die hier stationiert wären. Und das wäre ja ein bisschen aus der Zeit gefallen oder so, was natürlich nicht ganz verkehrt ist, was wir die hier brauchen und haben müssen. Die amerikanischen Atomwaffen, das ist auf jeden Fall fraglich. Ja, nur warum kommen jetzt ausgerechnet jetzt mit so einem Ding um die Ecke? Weiß ich nicht genau, wer das auf die Tagesordnung gesetzt hat. Ging es nicht darum, dass die Amerikaner gefordert hatten, dass irgendwie die Tornados erneuert werden müssen oder durch ein anderes Modell ersetzt werden ja, müssen? Ja, genau. Ja, es sollen F-18 angeschafft werden und die sind unter Umständen halt auch atomar bestückbar. Achso. Okay, das ist natürlich schon was anderes, weil die Atomwaffen in Deutschland bisher ja, soweit ich weiß, unterirdisch gelagert sind, ne? Ja, ich wusste auch, vor allen Dingen auch noch völlig neu, dass irgendwelche Flugzeuge von der Bundeswehr jetzt mit irgendwelchen Atomwaffen durch die Gegend fliegen. Ich dachte eigentlich, dass das generell nur so ein amerikanisches Ding halt ist. Ja, die bisherigen sind nicht so bestückbar. So. Nee, ich glaube, das hat diese Diskussion erzeugt. Das ist jetzt so eine neue Idee. Wofür brauchen wir F-18s, die das können? Und dann hat die SPD gesagt, sie nehmen das noch einen Schritt weiter. Warum brauchen wir überhaupt Atomwaffen in Deutschland? Ach so. Also es könnte sein, dass ich mich irre, aber ich glaube, das war so, dass die Tornados ausrüstbar waren, um halt im Bedarfsfall diese Atomwaffen fliegen zu können. Ich könnte mich irren. Ja, kann schon sein, als Alliierter oder so. Ja. Und die Frau Esken hat dann auch gleich kommentiert, dass sie ja schon gegen den NATO-Doppelbeschluss in den 80ern war, der ja nichts Gutes hervorgebracht hat, außer vielleicht dem Untergang der Sowjetunion, aber ne, Frau Esken hat da ihre Prioritäten. Haben wir gleich auf sie gehört, wa? Ja, einen schönen Artikel fand ich hier, ich glaube, in der Frankfurter war es, über den zerstörten Himmel, den durch Elon Musk zerstörten Himmel. Und zeigt er hier ja auf dem Foto auch sehr gut, dass da eben Objekte plötzlich eine ganz andere Bahn einnehmen, als gewöhnlich oder als wir gewohnt sind. Und vielleicht sich auf die Art, so hat er das zumindest in seinem sehr langen Artikel, den ich nicht ganz geschafft habe, dargestellt, ja so im Prinzip den ganzen Nachthimmel verändern würde. Und es gäbe auch auf YouTube, gibt es wohl Animationen oder Videos eben, in denen das animiert wird, wie das aussieht, wenn das ganz viele sind, weil das sollen ja auch noch viel mehr werden, ne? Das heißt, dann machen wir aus einem runden oder aus einem variantenreichen Sternenhimmel machen wir so ein Computerspielgewirre oder was. Das ist jedenfalls die Aussicht, die er da gemalt hat, die er eben auch in YouTube-Videos sich bestätigen lassen hat. Finde ich auch nicht gerade erstrebenswert. Warum kriegt er dafür so eine Erlaubnis, irgendwie den Himmel zu verändern, ne? Und es könnte vielleicht was damit zu tun haben, dass gerade ein sehr erfolgreicher Test mit der Armee im Zusammenhang mit dem Starlink-Programm gemacht wurde, weil die das halt auch benutzen, um quasi Truppenkommunikation zu vereinfachen. Ja, aber muss man so übel sichtbar Deswegen sein? die Erlaubnis dazu. Ja. Sind die dann auch irgendwie, dann sind die auch noch verspiegelt teilweise oder so, dann blenden auf jeden Fall. Er hat beschrieben, dass sie teilweise ziemlich hell geleuchtet haben, auch für mehrere Sekunden oder so. Also, dann kann man ja gar nicht mehr so die Welt oder den Weltraum von der Erde aus erkunden. Das ist doch irgendwie scheiße. Warte mal ab, bis der Musk sein wirkliches Ziel enthüllt und dann werden da oben irgendwelche Anime-Serien am Himmel gezeigt oder Okay, das so. kann nicht sein. Oh, Project Bluebeam, ha. Genau. Ja, machst du ein Foto und Langzeitbelichtung vom Himmel und steht da, Your Waifu is shit. Das kann dir passieren. Oder Hyperloop will work. Four-way Könnt ihr euch vorstellen, wie viele Frauen man aus dem Weltall harassen kann, so gleichzeitig, man, das wird so gut. Anita Sarkeesian is a liar and is talking shit. Guckst du in den Nachthimmel, siehst du thatsafespace.net, thatsafespace.net. Kauf Miete pro Kopf von Abel Deparian läuft dann da eben durch. Da siehst du so die Erde vom Strafplanet. Fördert, was der Freiheit dient, verschmettert, was ihr schadet. Immer. Das nächste Ja. Woche, Leute. Ich entschuldige mich für den starken Gamergate-Anteil, aber ihr wisst ja, wie es ist. Ich muss Ihnen erzählen, dass ich am Telefon eingegeben habe, FußballerInnen. Und dann wurde mir vorgeschlagen, FußballerInnung. Ab in den Wald, Leute. Ja. Ja. Ätherische Öle atmen. Macht's gut und geht in den Wald. Denkt dran, in den Wald Sicherheitsabstand fahren, bitte. Ja, okay, gut. gehen. Distanziert Eine euch. Baumlänge Abstand. Ja. Ein Maß Abstand. In den Game Studies.